Moin moin und hallo zu einer wieder mal gepflegten Laberrunde. Oder? Wie hast du es genannt, Trans? Ich? Die Laberei. Wir machen die Labermänner. Los Labers. Los Labers. Zu einer weiteren gepflegten Laberrunde des Game One Plauschangriffs. Heute mit einer ganz anderen Location. Wir sitzen nämlich nicht in unserer schönen Game One Sauna, sondern auf dem Fußboden. Auf dem Fußboden respektive Stühlen bei unserem Dienstleister in Sachen Technik. Ja, wir sagen nicht, wo er ist und wie er heißt, weil sonst haben wir hier die Groupies in Massen. Ja, und außerdem Sinn der Sache war, dass uns der Eismann nicht findet. Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich der Grund, weshalb ich es gerade gesagt habe. Der Eismann kann nicht mehr kommen. Wobei, also, hätte ich jetzt schon Bock, ehrlich gesagt. Aber damit wir ihn hören können, müsst ihr schon zweimal klingeln. Ja. Okay, ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Simon. Simon. Ja, meine vielen Identitäten muss ich gerade mir eine aufnehmen. Ja, ich verstehe es auch schon, wenn du an den Eismann denkst, da fällt einem der eigene Name einfach nicht mehr sofort ein. Ja, vor allem, was viele nicht wissen, ich spiele ja gleichzeitig Budi, Eddie und Nils. Genau. Also ich bin ausgebucht sozusagen. Ja, ist klar. Also vor allem, wenn du dann die Doppelrolle übernehmen musst, mit Splitscreen und allem drum und dran. Ja, Budi tut ein bisschen in den Augen weh nach einer Weile. Aber sonst. Ja, jetzt komm, ist ja auch gut jetzt. Ist auch egal. Heute haben wir uns zusammengefunden, nachdem wir in den letzten Podcast ziemlich große und breite Themen gemacht haben, komplette Genres abgehandelt haben, machen wir es diesmal ein bisschen konkreter und beziehen uns auf einen Spielehersteller und dessen Spieleoutput und Geschichte. Das ist nämlich, das sind nämlich die lieben netten Leute von Rare. Und da denkt jetzt jeder, da reden sie bestimmt auch wieder 4 Stunden drüber. Ja, das kann passieren. Ich sehe zum Beispiel gerade, 1984 hat Rare Alien 8 rausgebracht. Ja, Alien 8. Alien 8. Alien 8. Naja gut, wird was ganz anderes sein. Aber lass okay, ich dachte jetzt gerade so, echt, so viele Alien-Spiele gibt's. Ja. Krass. Ja, aber es sind auf dem Planeten Alien 8 ist auch ein Wortspiel wahrscheinlich dann wieder. Rare, der Entwickler solche berühmter Werke wie Conker oder Donkey Kong oder Blazkor und so weiter. Banjo-Kazooie zum Beispiel. Und man kann sagen, die haben Nintendo begleitet und zum Teil auch gerettet zu einer gewissen Zeit. Mittlerweile alles nicht mehr, aber zu, oder? Kann man eigentlich gut sagen. Nintendo sind ja eigentlich mehr immer Leute gewesen, die eigentlich nur in-house viele Sachen gemacht haben, in Japan haben programmieren lassen und relativ wenig auf Studios außerhalb Japans zurückgegriffen haben, mit der Ausnahme von Rare eben, die schon seit den 80ern und eben bis zum Jahr 2000 einen ziemlich großen Output gehabt, an wirklichen Nintendo-Highlights gehabt haben. Ich muss sagen, mir sind Rare zum ersten Mal aufgefallen, als sie fürs N64 die einzigen waren, die, sage ich mal, Spiele rausgebracht haben, die wirkten wie Nintendo-In-House-Produkte. Wie du gerade meinst, weil die Nintendo-Produkte waren immer geil, die sahen gut aus, die waren auf der Höhe ihrer Zeit, so technisch und grafisch und spielerisch auch. Mhm. Und die Rare waren wirklich die einzigen, die einen ähnlichen Style hatten. Und die auch wurden ja auch gefeatured von Nintendo und gefördert, also, so, oder? Also denke ich mal schon. Man sieht es ja auch, Nintendo, dass sie einen ihrer essentiellen Maskottchen mit Donkey Kong einfach einem englischen Entwickler geben. Das würde man ja nicht machen, wenn man da nicht wirklich Vertrauen drin hätte. Da sieht man mal, wie cool Rare damals war eigentlich. Gerade Nintendo, die nichts abgeben. Mir, also in dem N64-Zeitalter hat Rare für mich auch so ein Gesicht bekommen durch die Spiele, die du eben genannt hast, aber mir hat schon vorher das Logo immer gut gefallen, dieses coole goldene R. Das sah so stylisch aus, da hatte ich halt noch nicht so viel verbunden mit der Firma, die Spiele jetzt vor der N64-Ära, aber das ist mir trotzdem schon mal aufgefallen, irgendwie das Logo hat mir immer gut gefallen. Ja, es war immer, die haben ja auch immer viel Schabernack dann angestellt mit dem Logo jeweils. Ne, ich weiß, ist ein bisschen wie LucasArts, die auch immer was anderes hatten mit Pixar, dem Logo am anderen. Oder Pixar zum Beispiel. Ja, es ist eine Marke eben gewesen, die auch wirklich dann ja auch für etwas dann dementsprechend stand. Das ist komisch, Mann. Ich hätte damals nie gedacht, dass Rare heute keine Rolle mehr spielen kann. Das hätte ich nie gedacht. Ich war so sicher, dass die, weißt du, eine der krassesten Entwickler werden aller Zeiten. Und heute ist es sowas wie Blizzard, wo man jetzt zwar nicht auch mit hätte rechnen können, aber die waren ja, sag ich mal, früher nicht so krass wie jetzt. Die haben immer gute Spiele gemacht, aber... Ja, genau. Weißt du, und sie sind auf einmal nicht mehr hier Rare, verdammt. Die werden Götter. Ja. Ich habe auch kürzlich gelesen, irgendwie, die wollen jetzt gar keine alten Marken wieder neu beleben, sondern... Nur wenn sie was Neues machen können, aber die haben jetzt keine Lust, die alten großen Namen nochmal neu aufzulegen. Ja, aber so viel, also die richtig großen Namen haben sie ja eh nicht mehr außer ihrem Banjo. Ne? Also Ja. Ja, da war ja auch Nuts and Bolts, war ja jetzt Nuts auch Bolts nicht das und, Beste. Ja, aber da kommen wir, glaube ich, darauf dann zu sprechen, wenn wir in die Ära dorthin kommen. Aktuellen Anlass haben wir ja natürlich auch, warum der Podcast jetzt kommt, weil ich habe zuletzt, ist mir der Gedanke gekommen, dass wir den dann dementsprechend machen können. Auf Xbox Live Arcade ist ein Remake gekommen oder ja eine Neuauflage von Perfect Dark, dem einen der essentiellen N64-Konsolenshooter damals. Fand ich so geil damals. Ja, hab bei Freunden habe ich es damals gesehen, war beeindruckt, habe es jetzt nach 10 Jahren wieder gesehen. Und? Schön hochskaliert, muss man sagen. Es sieht also für ein N64-Spiel echt gut aus bei Xbox Live Arcade, aber du merkst schon, was für eine Entwicklung in 10 Jahren Shooterwesen dort im Genre gegangen ist. Krass, da hat sich am meisten getan von allen Genres. Ja. Ja, was du heute für selbstverständlich nimmst, einfach bei einem Shooter, ne, mit wie das aufgebaut ist, Levelstruktur, Energie, Waffenwechseln und so weiter. So ein Ausnahmeshooter wie Perfect Dark damals war, das ist heute, du schmeißt einen Kerl in eine Spielzeugkiste rein, wirkt es dann fast so und bewegt sich dann dadurch. Ist schon ziemlich krass. Ja, macht das denn noch Spaß heute? Oder? Das würde mich auch mal interessieren. Also ich habe es, wie gesagt, ich habe die Demo nur kurz gespielt. Man kann es heute noch spielen, aber es wirkt eben sehr, sehr antiquiert. Na, also von Sachen Steuerung her. Ich spreche auch nicht nur von der Grafik, die eben da ganz gut aufgebaut ist. Einfach was Levelstruktur, Waffenauswahl, dieses komische immer, dass es wirklich alles auf richtig Leveln aufgebaut ist mit so einem, du hast einen konkreten Weg, den du von A nach B gehen kannst, mit ja, komplett Scores schlauchig, am Ende und so weiter, alles sehr, sehr schlauchig, was es angeht. Es war so das Gefühl von kurz mal anspielen. Ne? Es fühlte sich nicht mehr wie der große, freie Supershooter an, der es damals gewesen ist. Aber es ist trotzdem beeindruckend, dass man, ich meine, Ego-Shooter, wie wir gerade festgestellt haben, ist ja wirklich das Genre, was am meisten, wo am meisten Energie und Geld reingesteckt wurde, gerade in den letzten 10 Jahren, dass man das dann immer noch spielen kann und angucken kann und sich angucken und sagt, okay, das ist wirklich nicht schlecht, das war damals revolutionär und heute, da kommt jetzt, dafür haben wir jetzt nicht den Eismann, sondern Cutter, ja, die einfach in die Rolle kommt. Den Cuttermann, der einfach mal eine rauchen will, das haben wir sehr gerne. Viel Spaß, Basti. Viel Spaß. Sterbe früh. Ja, auch mit seiner geilen Sonnenbrille, unglaublich. Ja, genau. Ego-Shooter. Es ist viel passiert und trotzdem kann man das heute sich scheinbar noch anspielen und noch genießen, was ja irgendwie auch zeigt, dass die echt ihrer Zeit voraus waren. Auch wenn heute das komplett andere Spiele fast sind. Normale, aktuelle Ego-Shooter und ja, Perfect Dark zum Beispiel. Das ist wirklich eine Sache, die Rare-Spiele ausgemacht haben. Die waren zu ihrem Zeitpunkt, als die gekommen sind, teilweise waren sie schon revolutionär, wo sie neue Elemente eingeführt haben, waren aber auf jeden Fall immer sehr gut durchdacht. Also du hast auf jeden Fall ein sehr gutes, poliertes Produkt bekommen, ne, was du, wo in die Charaktere, in die Geschichte, in den Spielablauf, sei es ein Jump'n'Run, sei es ein Shooter, sei es ein Rennspiel, was auch immer die gemacht haben, da hast du eigentlich immer Qualität bei rausbekommen. Mhm. Oder auf ungewöhnlichere Sachen wie Jet Force Gemini. Wäre jetzt das Nächste gewesen, was ich gesagt hätte, die machen ja jedes Spiel, also jedes Genre decken die ab, kannst du sagen. Die beschränken sich auf nichts, nicht jetzt wie Blizzard, die sagen, die machen Rollenspiele und Strategiespiele. Das oder man Geld die machen kann, alles. Also die machen Ego-Shooter, Jump'n'Runs, Rennspiele, Prügelspiele haben sie gemacht. Und so einiges, Sachen wie Blastcore, die man nicht mal einbauen kann. Eben, also Puzzlespiel und Rennspiel oder was auch immer in einem so. Also verschiedene Sachen in einem. Und nichts davon ist wirklich schlecht. Nee, eigentlich nicht. Also bis auf, ja gut. Ja, da, bis auf die letzten Jahre. Ja, bis auf die letzten Jahre. Ich würde sagen, wir machen es, weil es ja auch am ehesten lohnt, relativ chronologisch durch. Ich habe mich hier mal ein paar Sachen rausgeschrieben zu Rare. Ich denke mal, die frühen Sachen können wir relativ fix abhandeln, weil über die müssen wir nicht allzu lange reden. Rare selbst wurde, um das mal rauszubekommen, wurde gegründet 82 in England von den Stamper Brothers. Den berühmten Stamper Brothers, hat ja jeder schon mal von gehört. Ja, in Tricross. In Tricross hatten die so eine Scheune. Ja, genau. Ja, genau. Das fand ich immer ganz, ich habe da mal Bilder von gesehen, wie das Entwicklungsstudio aussieht. Einfach nur so eine große Scheune oder so ein umgebauter Bauernhof. Das fand ich ganz geil einfach. Ja, so. Also, weißt, da kommen meine Lieblingsspiele her, das ist ja super. Genau, es waren englische Computerbauern eigentlich, die das damals. Ja, so nicht in der Garage gestartet, sondern in der Scheune. In der Scheune, ja, vom Onkel, vom Papa oder sowas dort aufgebaut. Es waren eben diese beiden Brüder, haben es abends ins Leben gerufen, 82. Sehr sympathisch. Das ist eigentlich eine nette, also wie viele, die es dann Anfang der 80er angefangen haben mit Programmieren, dass es eben noch handfest war. Ne? Das ist eben keine geleckte Firma, die aus dem Start losgegangen ist, sondern zwei Leute, die in der Scheune gesagt haben, wir machen eine Spielefirma. Mit Hammer und Amboss. genau das ist es. Und, genau, und Funken. Ja, und so sah auch der frühe Spieloutput von Rare dementsprechend aus. Das sind Sachen, die nur jetzt Leuten dann geläufig sind, was die an Spielen gebracht haben, damals für C64, für Spectrum und und Amstrad, also die typischen englischen Computer. Ich bin mal gespannt, was ich davon kenne, weil tatsächlich die frühen Spiele kenne ich meistens nicht. Ich habe eine Handvoll Sachen rausgeschrieben, sowas wie Trans Am, Attic Attack, Trans Am kenne ich. Jetman, Jetpack, Luna Jetman, Saberwolf, Nightshade. So, stopp, Saberwolf, das ist ja wohl eins, was mehrere Leute kennen. Was ist denn das? Kennst du es? Saberwolf, lass mir das mal erklären. Lass mir da, Saberwolf, das ist das Ding, wo du im Dschungel bist, mit diesem kleinen Männchen, was sich durch verschiedene Level jagt, oder? Ist es das nicht? Du fragst falsch. Jetzt begeben wir uns hier aber auf mächtig unsicheres Terrain. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht lang und breit drüber schauen. Saberwolf, glaube ich, hatte ich vor ein paar Jährchen mal kurz gesehen. Das war aber auch nicht wirklich meine Spectrum- und Amstrad-Zeit damals, Anfang der 80er. Ja, wer hatte ein Spectrum? Also nee, ich kenne niemanden. Wie gesagt, C64 auch dementsprechend ein paar Umsetzungen, aber es sind schon ganz, ganz frühe Geschichten, eben so ein typisches englisches Entwicklungsstudio wie ein Gremlin oder Ocean oder wie die damals alle hießen, die sich natürlich bis heute nicht mehr gehalten haben. Ne, außer Rare und Codemasters später noch. Aber Die gibt es auch schon lange. Die gab es auch schon lange, aber es sind so relativ wenige, die sich wirklich gehalten haben aus der Ära. Was Rare gemacht hat nach der anfänglichen Computerzeit, die haben sich Mitte der 90er dann von fast ausschließlich Computerentwicklern auf die Konsole hinbegeben. Und Konsole bedeutet in dem Sinne das NES. Na, und die haben auf dem NES neben vielen Ports von PC-Spielen, die sie verantwortet haben, also solche, oder Computerspielen besser gesagt damals, ich habe hier mir auf der Liste aufgesehen, zum Beispiel, die haben die NES-Version gemacht von Silent Service. Na, was diese, die NES-Version die von Silent Service? Die NES-Version von Silent Service. Ich wusste nicht mal, dass es eine gibt, weil ich mir schwer vorstellen kann, das zu transformieren auf einen Controller mit zwei Buttons. Ja, wahrscheinlich ist das auch da war der Wunschvater des Gedankens, Silent Service damals eine hochkomplexe U-Boot-Simulation für einen Computer. Die habe ich auf dem damals, Silent Service 2, habe ich auf dem alten PC noch gespielt und das war schon komplex, kann man sagen. Das war schon sehr komplex, aber Rare hat es gemacht. Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Müsste man sich fast nochmal angucken eigentlich. Interessant, ja. Muss ich verlinken jetzt. Also dann war Minute so und so. Okay, Minute 12. Wahrscheinlich nur drei Bildschirme und in jedem Bildschirm konntest du zwei Aktionen machen, fertig. Genau, die haben eben solche Sachen portiert, zum Beispiel auch California Games rausgebracht auf dem NES. Ne, das NES California Games ist von Rare? Ja, also Rare. Oder Rare hat auf jeden Fall gepublished hier in Europa. Kann sein, dass sie es dann aufgekauft haben von Epics, weil sie es programmiert haben. Ja, aber das erste war auch super. Also für NES war wirklich eine super Umsetzung. Das habe ich damals fast lieber auf dem NES gespielt als auf dem C64 oder so, weil es irgendwie halt mit dem Controller besser ging. Also fand ich jetzt so die Tricks und alles. Eben, und auch zum Beispiel World Games in der Sparte auch, obwohl California Games das bessere Spiel ist. WrestleMania haben die dafür noch umgesetzt, ein WWF-Wrestling-Spiel. Also ganz durchgemixte Sachen. Marble Madness sollen die auch rausgebracht haben. Ah, Marble Madness. Marble Madness auch. Da fängt man jetzt an, die Spiele zu kennen. So und langsam, was ich mir gewundert, ich dachte, das ist immer von Konami gewesen, aber ich glaube, Rare hatte wirklich seine Finger im Spiel gehabt. Die NES-Version von Pirates. Also Pirates, ich glaube unter dem Tradewest-Logo oder sowas, weil damals gab es, beim NES gab es damals eine Limitation, da konntest du als Spieleentwickler nur 5 Spiele pro Jahr publishen. Das war irgendwie so eine Limitation, für die von Nintendo auferlegt wurde. Ah, wegen Qualität und so. Ja, wegen Qualität und sowas und die waren eben sehr geizig, was die Rechte angeht. Ne? Das da soll die Konkurrenz, also... Hat Nintendo ja auch in den Abgrund gerissen, diese Problematik, dass sie eben doch sehr arrogant waren und sehr spärlich die Rechte vergeben haben und viele Lizenzkohle für die Module genommen haben. All das hat sie ja mit dem N64 dann begraben. Exakt, das hat sich bis in die N64-Ära reingetragen, dass Nintendo einfach immer noch arrogant agiert hat. Haben wir gesehen, was das ist. Da wurde Sony arrogant. Und jetzt haben alle. Nächstes Jahr ist es Microsoft. Das ist immer einer, muss der Böse sein. Exakt, jetzt haben alle eine Wii. Aber das war dann die Sache, dass die unter dem Rare-Logo in einem Jahr nur 5 Spiele rausbringen können auf dem NES. Also hatten viele Firmen einen Zweitpublisher zum Beispiel. Also sozusagen einen Zweitnamen, unter dem sie Spiele rausbringen können. Das war bei Acclaim zum Beispiel LJN, also LJN, wer sich erinnern kann. Wenn ein LJN-Spiel war, das war Acclaim. Das war ein Dreckspiel. Das war ja mit dem Regenbogen. Nicht alle. Genau. Du kommst bestimmt noch dazu. Ja, ich muss gerade an das erste LJN-Spiel, was ich hatte, war WWF WrestleMania für den Gameboy. Das hatte ich auch. Das ist ja auch übrigens auch wohl von Rare, wie ich gerade gelesen habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber diese diese Terminator-Spiel zum Beispiel waren zum Beispiel war auch von denen und war auch kacke. Ja. Also kannst du fast sagen, das ist ein Garant für Scheiße. Es war damals, sogar damals habe ich keine Ahnung gehabt von diesem Publisher-Prinzip und so. Aber man hat irgendwann gerafft, da kommt vorher immer ein Logo, das ist scheinbar von den Entwicklern. Und wenn die waren, ohne Scheiß, selbst damals habe ich schon, oh nein. Und hab später keine Spiele mehr gekauft, wo dieser Regenbogen drauf war. Ja, weil die nur schlechte Scheiße hatten. Was ich gerade noch fragen wollte, weil du sagst, Zweitpublisher, Palcom, sagt dir das was? Palcom ist der Konami-Zweitpublisher. Genau, okay, cool. Sieht auch ein bisschen aus, das Logo, wie irgendwie. Ja, ich kann mich erinnern, das war so ein bisschen wie Konami. Ein bisschen wie Konami haben sie auch mit drauf. Deshalb, ich dachte immer, Pirates ist über Palcom gekommen, damals auf auf dem NES. Es kann gut sein, aber dass es in Deutschland darüber gepublished wurde, ist natürlich sehr undurchsichtig, was es angeht. Also hat bestimmt soll es ja sein. Ja, ja. Ein Programmierhaus hat es gemacht, dann kauft es der Zweitpublisher vom anderen Entwicklungshaus. Und für Europa ist es nochmal ganz anders. Europa ganz anders. Auf jeden Fall hatte Rare damals auch noch Trade West. Wenn man Trade West auf einer Spielepackung drauf gesehen hatte, kann man sich eigentlich sicher sein, dass es dementsprechend Rare gewesen ist. No. Und zu der Rare-Zeit eben, zu der NES-Zeit hat Rare eben viele Ports gemacht, aber auch angefangen, eigene Spiele zu programmieren, die natürlich dann auch relativ im Gedächtnis hängen geblieben sind. Ich habe mir hier ein paar aufgeschrieben, an die ich mich erinnern konnte. Eins können wir, glaube ich, ganz kurz machen. Das konnte ich damals nie aussprechen. Ja, ich habe das immer in den Spielezeitschriften gesehen. Anticipation. Sagt das einem noch irgendwas? Nee. Das war so eine Art Mario Party Brettspiel-Game sozusagen. Das sind so eine NES-Packung war das, wo so eine ganz coole crazy Familie mit 10 Leuten vorm Fernseher sitzt und ganz crazy mit einem Controller irgendwie sowas. Diese Arschlöcher. Und ich konnte das damals nicht aus. Wie willst du denn als kleines Kind, das kein Englisch kann, Anticipation? Ja. Ja. Antizipapizi irgendwas. Ich hatte das Problem früher mit Yves Rocher, diese Make-up-Marke. Ja. Immer Yes Rocher und meine Mutter hat Yes mal totgelacht. Ja, genau. Und ich habe immer zu Emergency Emergency gesehen. Emergency. Ja, weil was soll man meinen? Jeder hat das so. Ja. Und unser Klassiker in der Clique war dann Castlevania. Ja. Ja, klar. Sprechen wir mal Castle. Ich weiß noch, ich habe mal bei Maniac Mansion, wollte ich immer wissen, was das heißt. Damals, wirklich, da war ich noch sehr jung, hatte ich gerade erst ein Jahr Englisch oder so. Mhm. Und hab meinen Lehrer gefragt, so hier, was heißt denn das? Hab sie so aufgeschrieben und hab bei Manson halt das I vergessen. Also bei Herrenhaus das also I. Und dann hieß der Manson Family. Ja, und dann war die sofort schockiert und meinte so, was spielst du denn? Und das geht hier irgendwie um Serienkiller. Genau. Und ich war so völlig verwirrt und so, weiß nicht, wurde angeschnauzt, nur weil ich ein I vergessen habe von meiner Lehrerin. Sehr gut. Pädagogische Fehlleistung, Frau Hoffmann. Entschuldigung. Sehr gut. Ja, aber ich habe es hier nur erwähnt, Anticipation, weil das irgendwie so wieder so die kleine Erinnerung ausgelöst. Ach ja, das Spiel war das, ne? Ja. Das ist wirklich so eine Art Mario Party Brettspiel-Dreck, wo man zwischendurch Zeichnungen machen muss und irgendwelche, ja, was auch so ganz geil war, so Fragen beantworten muss vom Showbiz oder keine Ahnung, welches Lied hat Frank Sinatra gesungen? Das ist heute vor allem bestimmt noch zu spielen. Ist total relevant und total spielbar. Das sind die Fragen bei Larry 1 am Anfang, die kann man heute auch nicht mehr beantworten, weil es ja, halt einfach so Lifestyle-Fragen sind von vor 20 Jahren. Es kennt keiner mehr. Aber weil also Anticipation war 1988, was sie auch 88 rausgebracht haben, haben uns Trant und ich schon im letzten Cast ausführlich unterhalten. RC Pro-Am, das Rennspiel, das isometrische Mini-Auto-Rennspiel, eins der frühesten Rennspiele, wo du Waffen hattest tatsächlich und Leute wegballern konntest auf der Strecke. Und da war damals auch ein ganz, ganz oft gespieltes Spiel von mir damals bei einem Kumpel, der einen NES hatte. Ja, fand ich. Und war auch so eins der, also essentiellen Nintendo-Spiele fand ich damals immer. Jeder hatte einen Zelda, jeder hatte einen Metroid, jeder hatte einen RC Pro-Am sozusagen in der Spielesammlung. Und das war eben das, so der früheste Kontakt mit Rare. 89 haben sie rausgebracht, Wizards and Warriors. Ah, ja. Kennt's? Ja, okay. Ja. Ich kenne halt nur die Gameboy-Version. Die Gameboy-Version war, stimmt, das war auch eins der frühen Gameboy-Spiele. Ich kenn auch nur die Gameboy-Version. Damals noch in der Powerplay, wo ich mir den Gameboy nicht leisten konnte, wo sie schön Gameboy-Screenshots immer gemacht haben mit einer richtigen Fotokamera. Ja. Ja, wo du noch den Rand drumherum saßt um die Screenshots. Da war ich noch Wizards and Warriors drin. Wie kompliziert es sein muss, davon wirklich gute Fotos zu machen, von diesem monochrom grünen Ding. Genau, und du musst da, okay, ein Gestell bauen, wo die Kamera eingespannt ist, ja, wo die Lichtverhältnisse stimmen, damit du das richtig dann abgreifen kannst. Und heute regen wir uns auf, dass wir teilweise keine eigenen Fotos oder Szenen machen dürfen, weißt du, sondern die Publisher immer sagen, nein, ihr müsst diese Bilder benutzen. Exakt. Damals war man froh gewesen, wenn man endlich gutes Bildmaterial gehabt hätte. Damals konntest du schon froh sein, wenn du auf der Rückseite von einem Gameboy-Spiel die richtigen Bilder hattest und nicht aus Versehen die von irgendeinem ganz anderen Spiel, auch gerne mal passiert ist, dass so ein Bild von was völlig anderem war. Ja. Also was man also einfach jemand verwechselt hat, so, das ist mir voll oft passiert, dass ich das, mich immer gewundert habe, wo kommt das her? Ja, natürlich, das auch von, wenn es dann ein Spiel war, was es für mehrere Computer gab, ne, und da kaufst du die C64-Variante. Ja, und alle drei Shots sind Vom Amiga oder irgendwie so. Der Intro-Screen vom Amiga. Ja? Das war immer gerne. Ja? Irgendeine Zeitschrift wollte damals, weiß ich noch, das erste Road Rash, den Titelshot, da siehst du, glaube ich, auf einem Motorrad einen Typ, der in der Kurve liegt. Ja, wollten genau. Das als Ingame-Grafik verkaufen. Auf einem Auto, das war für 3DO. Genau. Und die Unterschrift, Road Rash fürs 3DO aussehen. Das Foto in der Videogame. Genau exakt. Das. Ja. Da war gleichzeitig auch noch ein Foto von Wing Commander, wo so zwei Leute in so einem Besprechungsraum sitzen und haben so eine Hologramm-Erde vor sich. Ja, wegen Super Wing Commander. Genau. Und ich kenne aber auch das Road Rash-Spiel, das ist legendär, das kennt jeder. Ja, mit diesen Bewegungsunschärfe. Was zur Hölle? Das sieht heute noch nicht so aus. Nee, ach, sieht auch in 10 Jahren noch nicht so aus. Bescheuert, das kann so gar nicht aussehen, weil die Spiele dann anders aussehen, wenn sie all diese Effekte hätten. Die sehen dann halt nicht wie ein Foto aus. So. Das ist Eben. Ein Beschiss damals. Und ich habe aber auch echt mal öfter drauf geguckt und habe gedacht, Moment, das soll wirklich, also ich habe überlegt, weißt du, könnte das wirklich so aussehen? Ja, natürlich. Ich hab damals für bare Münze genommen, diese 3DO-Bilder. Ich dachte, die sagen das. Die Videogames sagt, das soll so aussehen. Trip Hawkins sagt, das soll so aussehen. Exakt. Ja, glaube ich euch. Da kann ich auch gerne $2000 für ausgeben. Sehr gerechtfertigt. Zum Glück haben wir es nicht gemacht. Genau, dann das 3DO im Kaufhaus gesehen und da war es fucking nur der Titelbildschirm, ne, dieses Motorrad, ein gemalter Screenshot, ne, und im Spiel hast du gar nichts mehr davon gesehen. Ja, aber zu der Sache Wizards and Warriors sind wir ja dort gewesen. Das war ja ein Jump'n'Run, Jump'n'Slash irgendwie mit so einem kleinen Ritter, kann ich mich erinnern. Hatte schon damals eine der Merkmale von Rare. Es war knalleschwer. Ja, ne? Also ich kann jetzt auch nur von der Gameboy-Version reden. Da war es ja genauso. War das eigentlich eine 1:1-Umsetzung? Es so kann gut sein vom ersten. Es gab ja 3 Teile auf dem NES. Ich weiß noch, der zweite mit geairbrushed Fabio auf dem Cover. Ja, okay. Nein, Fabio. Ja. Also Fabio war ein 90er Jahre Muskelblond-Model. Ja, mit langer Mähne. Und die Figur im Spiel sah nicht annähernd so aus. Hat einen Helm aufgehabt, Klumpfüße und hat immer mit diesem Schwert so nach vorne gestochen. Die absolut schlechteste Schlaganimation aller Zeiten. Exakt. Und auf den Covern hattest du eben immer so geairbrushte Muskelmänner in Blond oder irgendwie dann auch, also so typisch, was du sonst heutzutage auf dem Van finden würdest, ne, von irgendeinem Mittelalter-Freak oder so zu Typ Tussis mit richtig dicken Hupen. Ja, das war immer so, das Cover-Artwork hatte nahezu nie was mit dem Spiel zu tun und war immer völlig übertrieben. Du hast das Gefühl gehabt, der Typ, der das gemalt hat, wusste gar nicht, um was es bei dem Spiel geht, sondern wusste nur, das ist der Titel. Mach mal, was dir zu dem Titel einfällt. Exakt. Es war auch leider nur noch halb so geil wie damals zur Atari-Zeit, ne? Weil da hattest du ja eh nur 3 Blöcke und dann denk dir was aus und da hatten die immer so geile Cover. Breakout, wer sich daran erinnern kann, das war eben ein Spiel, wo man, Arkanoid wurde ja später draus, wo du dann eine Mauer wegballern musst mit dem Ball, der immer hin und her fliegt. Auf dem Cover von dem Atari-Spiel war dann Spacemänner, die so Piloter oder so, wie heißt es nochmal, das Spiel, wo man diesen Greifhaken hat und dann gegen eine Wand schmeißt. Das, was Bud Spencer spielt in mit dem Ricochet oder so. Mit Ricochet, genau. Das ist eine super Szene. Spacemänner, die das gespielt haben, war auf dem Cover drauf. Ne? Ja, man hat es versucht. Wirklich, du brauchst was Menschliches. Da brauchst du einen Menschen, das kannst du nicht sagen. Vorher war es wahrscheinlich ein Raumschiff. War es wahrscheinlich. Aber Cover-Artworks unscheiße, genau. Können wir auch ewig drüber Könnten reden. Wir ewig drüber quatschen. Ja, aber alle, die Wizards and Warriors gekauft haben und da halbnackte, gut aussehende Frauen drin erwartet haben und dann diesen kleinen Knubbelritter, der bei jedem dritten Schritt gestorben ist, wenn du es dann nicht in- und auswendig kanntest. Aber besser als Fabio im Spiel. Ich weiß noch so wenig über das Spiel. Also, da gab es auch Schatzkisten, wo man irgendwie besondere Items finden konnte, oder? Ich glaube schon. Also es ist auch schon sehr... Ich habe seitdem nicht mehr gespielt, seitdem es rausgekommen ist. Also ich weiß nur, dass ich mich geärgert habe, wenn man stirbt, hat man eben die gefundenen Items nicht mehr. Oder Sprungstiefel gab es, glaube ich, ne? Ja, die Sprungstiefel kenne ich auch noch. Das weiß ich noch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Passagen einfach gar nicht schaffbar waren, wenn man diesen jenes Item nicht hat oder so. Das kann durchaus gut sein. Also Rare hat auf jeden Fall da schon mal eine Marke gesetzt, wie sie Spiele aufhaben. Ein anderes Ding, auch so ein Halbklassiker, Solar Jetman, wenn ihr das noch kennt. Nee. Das war so eine Art Top-Down-Spiel. Man hat so einen Typ in einem Jetpack gespielt, der ist auf dem Mond oder irgendwie sowas unterwegs und das entscheidende Merkmal war dort, dass du dort dein Jetpack mit dem Antrieb irgendwie so einschalten konntest und es hat träge reagiert, sozusagen. Du musstest mit der Trägheit, musst dich davon tragen. Das war super kompliziert zu steuern. Du bist im Weltraum, du schmeißt dein Jetpack an, du gehst zur rechten Seite, aber da musst du schon, okay, ich muss den Typen umdrehen und jetzt leicht dezent gegenlenken und ein bisschen machen, damit man nicht drankracht. Es war so eine halb Puzzle, halb Erkundungsspiel. Und auch super knallhart wieder. Ne, es ist damals bei Karstadt bei den Spielekonsolen, die sie aufgebaut haben, gespielt, weil konnte mir damals nicht leisten. Am Anfang hat Rare noch wirklich einfach harte Spiele programmiert. Später haben sie es dann eben auf dieses Medaillen- und Platin-System und so umgemünzt, dass man halt, sag ich mal, man konnte das Spiel als normaler Spieler durchspielen, man konnte aber auch völlig verrückt werden und versuchen, die Platin-Sachen dann immer zu kriegen. Also so fällt mir nur gerade auf, so, weil früher war es scheinbar echt einfach zu schwer und dann sind sie auf diesem Trichter mit den Schwierigkeitsgraden und den neuen anderen Belohnungen gekommen. Battletoads ist auch unfaire Scheiße. Ja, da wollte ich jetzt drauf zu kommen, das war auf dem NES auch dann gestartet. Battletoads. Wie ist das auf dem NES in Ragnarök World oder wie sagt man das überhaupt? Ragnarök? Ragnarök oder sowas. Eigentlich hat das doch ein Ö, oder? Das ist doch von so Wikinger inspiriert. Ja, aber ich glaube, das spricht man nicht aus, das Ö. Irgendwie, man schreibt es nur hin. Ist wahrscheinlich so ein Heavy-Metal-Umlaut. Sag einfach Ragnarok, dann passt es schon. Aber so hieß Matthias das Ragnarok. NES, ne? So hieß es auf dem... Matthias Ragnarok. Ja. Ist auch, kann man vielleicht mal an der Stelle sagen, ist keinem aufgefallen, wir hatten irgendeinen Finnen oder einen finnischen Entwickler und wir hatten einen Dummy-Text für seinen Namen, weil uns den im Schnitt noch keiner wusste. Ja, besser gesagt, der kranke Uke hat der Tina extra gesagt, schreibt mal Matthias Ragnarok rein. Ja. Und ja. Er hat es ihr noch buchstabiert, was sie reinschreiben soll. Und dann ist es komplett natürlich falsch. Anstatt er ihr sagt, schreib mal Blindtext rein oder so, oder hier muss noch ein Insert irgendwas rein, sagt er ihr den dummen Namen. Natürlich fällt es keinem auf, weißt du, dass der Name falsch ist. Ich fand es auch sehr lustig, das war der Matthias Müllerinne, ich hieß von Remedy, der bei Alan Wake mitbringt. Und ich hatte den sogar interviewt ein paar Monate vorher bei der Gamescom. Und ich sehe dann die Folge im Fernsehen und lese da Matthias Ragnarok. Ich hab an der Seite noch meinen Stapel Visitenkarten. Warte mal. Nein, der heißt doch gar nicht Ragnarok. Nee, das macht doch keinen Sinn. Aber haben wir ja korrigiert. Müllerinne. Ja, stimmt, genau, stimmt. Müllerinne. Ja, aber Battletoads, also auf dem die spätere Fassung auf dem Super Nintendo war Battletoads und Battlemaniacs. Ich glaube, auf dem die NES kenne ich, also die habe ich versucht länger zu spielen. Ich hätte es gern durchgespielt, aber das Jetbike-Level hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hat niemand geschafft, oder? Das war doch auch bei dem NES schon auch mit drin, das Jetbike, oder? Ja, also was ich jetzt so gesehen habe von der NES-Version, das war ziemlich gleich. Also ich glaube einfach, Battletoads und Battlemaniacs war größtenteils nur ein grafisches Update. Ist natürlich jetzt Käse, wahrscheinlich wird da noch ein bisschen mehr geändert worden sein, aber die waren meines Erachtens nach recht identisch. Das kann glaube ich auch aber durchaus gut sein. Battletoads war ja so, wenn du es dann gekauft hast, also viele Leute haben damals eben die Turtles-Spiele auf dem NES toll gefunden und die waren von Konami, die waren teilweise zwar auch ein bisschen schwer. Das erste speziell hat ja auch der Videogame-Nerd ein schönes Video, glaube ich, gemacht. Das erste Turtles-Game, das recht bockig war, aber die anderen waren gute Prügelspiele, also typisch Final Fight, das war ja Battletoads dann auch, ne? Und viele Leute haben dementsprechend Battletoads gekauft. Oh, Turtles war ja schon, kaufen uns Battletoads, das ist ähnlich. Ja, wie Turtles ohne Lizenz. Und dann kommen sie zu einem Spiel, wo man abkratzt wie blöde. Mit einem Jetbike-Level, mit Jumpen, mit Bungee-Leveln oder da gab es doch auch solche Geschichten. Ja, auch, genau. Also normales Jumpen kloppt dann eben, dann das mit dem Abseilen und das Jetbike-Level, das sind die Levels, die ich kenne. Ja. Auch hier eben, also damals schon konditioniert, macht's mal bitte so hart es geht, damit wie gut ich aber die Battletoads fand. Wie hießen die? Zack? Oder Zack? Pimpel hieß Pimple. Der eine. Stash vielleicht? Übersetzt man es auf jeden Fall eklige Sachen. Rash. Rash Zitzen Pimpel. Ah, Rash Sitz im Pimpel. Sehr gut. Ja. Oh, Respekt, dass du es weißt und Respekt für die Namen. Sehr gut. Aber ich fand die vom Charakterdesign her super geil, die Kröten. Weißt du, ich meine, die Turtles, die waren ja noch so einigermaßen lieb und so und vom Körperbau her irgendwie auch knubbelig, aber die Battletoads, weißt du, oben breit und unten schmal und die hatten so Schultern wie Ochsen. Und weißt, so, ja, genau, Nieten am Bänder und immer böse geguckt und so und dann halt im Spiel nochmal einen dicken Kick-Ass-Boot rausgeholt oder diesen fetten Hammer mit oder was ganz noch. Das Becken, super. Ja, die also Spikes das hat mir, oder wo, ja, auch noch, genau. Spike-Arm oder was es war. Ja, so ein dicker Morgenstern als Arm, wo sich dann die Gliedmaßen eben zu Waffen verformt haben. Super geil. Das hat richtig Spaß gemacht, die Schweine dann wegzukloppen. Ja, du hast schon gesehen, dass die auf den Turtles, wenn sie darauf aufgebaut, die sind ja niedlich, knubbelig irgendwie. Da hast du Steroid-Freaks. Ja, genau. Die Leute den Arsch schön aufreißen. Aber keine richtig. Halben Sachen. Ja, keine halben Sachen. Turtles vs. Battletoads wäre vielleicht auch mal eine gute Spin-Off. Es gab mal, glaube ich, ein Battletoads vs. Double Dragon, was auch immer das gewesen ist. Ne? Das als Crossover-Spiel. Ey, wie gut da ein Remake von wäre, von Battletoads. Das wäre eigentlich ganz... Ja, aber die ganzen 2D-Sachen könnte man wirklich mal in 3D machen, nur halt dann, weißt du, also da würde keiner verlieren so bei, weil es ja kein wirkliches hoffentlich, also ich habe eigentlich denke ich das auch, wenn sie ein gutes Remake davon machen, das wird sich wahrscheinlich auf einen Xbox Live Arcade-Titel oder sowas hinauslaufen, aber so wie das Turtles in Time zuletzt verhunzt wurde, also schon mal ein bisschen... Ich hätte fast gern wirklich ein komplettes Makeover oder wie man das auch sagen will, oder ein 3D-Battletoads, weißt du, weil jetzt gerade im Moment oder schon seit längerem Zeiten, wie heißt das scheiß Genre, Action-Klopp? Ja, Beat'em Up. Ich sag einfach jetzt mal Devil May Cry, Bayonetta, God of War, Ninja Gaiden, diese Spiele und sowas mit Battletoads wäre saulustig. Wäre eigentlich ein richtig gutes Klopp-Spiel, weißt du? Ein gutes, aber auch ironisches und lustiges. Weil sowas gibt's ja noch nicht. Die sind ja entweder alle so asiatisch angehaucht oder bierernst oder was heißt bierernst, aber so mit übertriebenen, verformten Comicfiguren. Sowas gibt's noch nicht und da würde sich Battletoads super für anbieten. Ja, eigentlich schon. Alles, was dann bei so einem God of War oder Bayonetta, was auf Klingen und Waffen dann ausgelegt ist, es wird ja keinen großen Unterschied von dem Gameplay-Prinzip machen, wenn du dann eben Punches hättest. Ja, und mit allen Finishern noch dazu. Finisher und Piledriver und alles, was du dort Hammer wäre das. Oh, Ja, ich glaube, die Lizenz ist einfach, abgesehen von Nerds wie uns, ist die halt schon so, interessiert die keinen mehr. Ja, das stimmt schon, halt aber keine coolen neuen Opinionen. Je nachdem, wie man es umsetzen würde, ich könnte mir vorstellen, dass das einfach nur völlig krank und lustig aussehen könnte, sodass auch Leute, die jetzt den Vorgänger nicht können, kennen. Genau, einfach boxen. Ja, ich sag mal, wir fragen Tim Schäfer, ja, und der basiert dann das auf der Brutal Legend Engine, aber macht einen richtigen Klopper dann draus mit seinem Humor dort rein und da wird's ein gutes Spiel. Ja. Wird zwar nie kommen, aber egal. Kann er jetzt kaufen, ja. Kann er jetzt kaufen, ja. Allein das ist die Regel Nummer 1 für ein Tim Schäfer Spiel. Keiner wird's kaufen. Also, bin mal gespannt, was Brutal Legend alles verkauft hat. Müssen wir mal nachchecken. Wahrscheinlich gar nichts. Ne? Es war nicht erfolgreich. Es liegt auch teilweise, also wenn ich kurz mal abschweifen darf. Ich habe mich ein bisschen informiert. Es lag auch echt daran, Tim Schäfer hat ja sogar im Nachhinein nochmal riesen Artikel geschrieben, wo er meinte, ey Leute, ihr habt alle diesen Strategiepart falsch verstanden und in euren Reviews falsch erklärt. Der ist eigentlich folgendermaßen gedacht. Wenn das notwendig ist, das ist schon irgendwo krass, weil da merkst du, okay, die haben wirklich Angst jetzt, dass irgendwie nach den Reviews keiner dieses Ding kauft und haben wohl auch keine guten Zahlen gehabt. Das tut mir immer leid, weil also es gibt nur wirklich schlechtere Spiele, die sich besser verkaufen als Brutal Legend oder auch Psychonauts. Psychonauts ist wirklich gut, da kann man nichts Negatives dran finden und trotzdem nicht verkauft. Das ist halt schade. Humor ist in Spielen leider einfach immer ein Ausschlusskriterium scheinbar. Also die wohingegen Gewalt dann schon fast. Also jeder funktioniert immer. Ja. Humor ist eher kontraproduktiv, komischerweise. Was aber nicht erklärt, warum Rare so erfolgreich wurde. Weil die hatten viel Humor. Die wurden trotz ihres Humors erfolgreich. Kann man fast schon sagen. Auf jeden Fall Battletoads, eines der letzten großen NES-Sachen, die gemacht haben, bevor die gewechselt sind. Ein Spiel möchte ich noch kurz reinbringen, was ich viel gespielt habe. Ich weiß nicht, ob es jemand anders auch gezockt hat. Snake, Rattle and Roll. Nee. Kennt ihr das noch? Ja, das ist das, wo am Ende immer der Schwanz länger wurde, gell? Exakt. Du weißt, was ich meine, wo halt du diese Schlange bist. Und am Ende, habe ich gerne gespielt, richtig gerne für den NES. Es war auch ein echt schönes Spiel. Es war so wie, die meisten kennen es wahrscheinlich als Snake. Von den Nokia-Handys damals, wo du dann die Schlange. Ach so, das passt ja aber nicht. Oder Nibbles. Nibbles oder also das Grundprinzip, dass du eigentlich eine Schlange bist und dann so Pac-Man-mäßig Punkte fressen musst und da wird dann diese Schlange länger oder kriegt dann mehrere Schwanzelemente. Ja, aber das war nicht so, das war nicht so dein Fluch wie in Snake, dass du halt irgendwann schwieriger durch den Level kommst, sondern es war halt. Nee, du musst einfach. Länger. Genau. Nee, und am Ende hast du Punkte gekriegt für die Glieder, die du hattest. Also wenn dein Schwanz 10 Kreise lang war, hast du halt 10-mal so viel gekriegt. Exakt, das ist. Ich habe es mit Snake eben gesagt, um sich das Konzept einmal besser vorstellen zu können. Ja, ich habe nur Angst, dass alle jetzt denken, das ist so was Billiges wie Snake, weil das ist natürlich viel mehr. Marble Madness ist mit der Schlange. Genau, es war so isometrische Sicht, Marble Madness-mäßig, du konntest das zu zweit gleichzeitig spielen. Du musstest dann eben, wenn du es zu zweit gleichzeitig gespielt hast, dann wer am ersten im Ziel angelangt ist und den größeren Schwanz hat, klar. Das alte Problem. Und du konntest dann so Raketen steigen, die aus Gullis rausgekommen sind und es war so ein isometrisches Jump'n'Run, Marble Madness, Sammel, Aufbauspiel, auch ein bisschen, ja, kannst du nicht ganz so richtig kategorisieren vom Genre her, aber auch ein sehr cooles Rare-Ding eben, was die damals gemacht haben. Ist auch nie wieder was, glaube ich, dann davon gekommen. Keine Umsetzung, kein Remake, kein gar nichts. Rare hat echt einige Sachen noch in der Schatzkiste. Rare hat echt noch einiges drin. Aber die ganzen NES-Sachen, die gemacht haben, die ganzen Sachen für Arcade. Einfach nur 1:1 zu übersetzen. Ja. Also, oder vielleicht ein bisschen upgraded. Da wäre doch Geld drin für Microsoft. Absolut. Warum macht das keiner? Die haben wie viele Millionen umso bezahlt? Umso dümmer die Aussage, die ich am Anfang gebracht habe, als sie gesagt haben, sie wollen den alten Käse nicht mehr umsetzen, außer sie können irgendwas Neues reinbringen. Also, nee, macht den alten Scheiß. Ja, ihr habt doch genug, sonst nichts. Ja, ja. Denkt euch lieber mal nichts Neues aus. Ja, das Ganze, ich glaube, der ganze Output, den sie danach gehabt haben, der ist ja eh schon bei Xbox Live dann angelangt. Also du kannst ja die Grab It by the Ghoulies oder Conker schon ja direkt runterladen für die Xbox. Du hast Remakes von den Banjos und von Perfect Dark. Ja, wobei, da muss man ja auch schon sagen, cool, dass es das überhaupt gibt. Ja, das Banjo-Kazooie in Xbox Live Arcade oder Perfect Dark jetzt auch. Aber es ist ja schon irgendwie auch für eine Firma wie Rare mit, sag ich mal, du warst mal der Mega-Chef und jetzt machst du noch Verwurstungen von deinem alten Zeug und eigentlich will dich keiner mehr. Das ist ja auch irgendwie traurig, wenn du zu sowas degradiert wirst als Firma. Ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen auch viele Leute weg sind. Also, ist ja so, Rare wurde gekauft und da war schon Rare nicht mehr Rare, weil da war schon noch die Hälfte der Belegschaft original da. Ja. Und dann kauft man im Grunde den Namen und die Lizenzrechte und das war's so. Also, dass dabei auch was Gutes bei rauskommen kann, zeigt jetzt zum Beispiel hier Fallout, das ja auch gekauft wurde. Die Lizenz wurde ja gekauft. Genau, und Bethesda, die haben die Lizenz gekauft und haben das richtig geile Fallout 3 draus gemacht. Ja. Und Fallout Las Vegas hat jetzt wieder Leute von dem alten Team mit dabei. Ja, halt teilweise. Ja, teilweise, genau. Oder New Vegas heißt es. Aber ich meine, man zeigt ja, dass es, also es geht ja, man kann was aus einer Serie machen, auch wenn man nicht vom Ursprungsteam, sag ich mal, dazugehört. Aber bei Rare hat das einfach irgendwie nicht geklappt. So. Nee. Guck mal, die haben so lange gebraucht für Grab by the Ghoulies. Also, ja, muss man ja wirklich mal sagen, das war das einzig Neue dann. Okay, wir kommen jetzt auch gerne mal zu diesen Spielen. Ja, kommen wir gleich zu Wir sind ja gleich dort angelangt. Nee, aber dann, die NES-Sachen haben die eben aufmerksam gemacht bei Nintendo, dass die dann eben, Nintendo hat sich eingekauft, 1995 habe ich mir aufgeschrieben, 1995 haben sich mit 25% eingekauft bei Rare und dieser Anteil ist dann auch dementsprechend größer geworden, dass Rare effektiv Second Party geworden ist. Second Party bedeutet eben, dass sie nicht mehr ganz, ja, die publishen die Spiele zwar noch selbst, aber Nintendo hat ganz großes Mitspracherecht, was dort gemacht ist, schicken teilweise auch Leute hin, Programmiererfahrung und so weiter, also ähnlich wie es zum Beispiel Miyamoto damals gemacht hat für Metroid Prime, der dann zu den Jungs bei Retro Studios hingegangen ist und gesagt, nee, wir machen da einen Ego-Shooter draus, wir machen dies und jenes, dass da immer einer mit so einer leitenden Hand mit dabei gewesen ist. Und warum hat Samus auch keine Mütze mit einem S drauf an? Zum Beispiel. Auf jeden Fall hatte sich ab 95 dann Nintendo dort eingekauft. Die hatten in der Zeit Rare natürlich Battletoads einmal umgesetzt, Battletoads und Battlemaniacs. Aber dann kam der ganz große Krach 1994 raus und das war damals ja wie eine Bombe in den Zeitschriften eingeschlagen. Donkey Kong Country. Mhm. Ja, das aussah Crazy wie Terminator Shit. 2 Render. Ja, genau, wie der Film. Exakt so. Ja, was ja auch eigentlich immer noch ziemlich beeindruckend, wenn du es so direkt bedenkst. An sich ist die Technik dahinter, was sie eben gemacht haben, normales Jump'n'Run genommen und dort die Figuren, anstatt sie zu zeichnen, sind sie eben vorgerendert gewesen. Ne, ja. Die einzelnen Animationsphasen sind im Computer gemacht worden, wurden dann nach und nach zusammengebaut. Das Modul hat extra viel Speicher bekommen. Du hattest eben so ein, ja, eigentlich ein Super Mario-mäßiges Jump'n'Run, exakt wie Super Mario, mit Oberwelt, mit kleinen Levels, mit Verstecken und so weiter. Nur die Grafik sah gut aus, also für die damaligen Verhältnisse. Ja, für Super Nintendo, am Ende der Laufzeit war das eigentlich schon, als genau, ich dachte, da kommt noch was Cooleres. Genau, da war man eigentlich schon als Spieler vorbereitet, okay, jetzt ist 3D-Bericht an, ja, jetzt kommen wir auf Saturn, jetzt kommen wir auf PlayStation und das N64 ist ja, oder das Ultra 64 ist ja auch nicht mehr weiß. In den Startlöchern. Ja, und dann sagt Nintendo, nee, schaut euch mal hier dieses Spiel an, die Screenshots, das ist ja vor allem auch ein Spiel gewesen, was auf Screenshots dann geil aussah, ja, weil die Standbilder, da, die sahen eben raus wie aus dem Computer gerendert. Da hast du eben keinen Vergleich, was an andere Konsolensoftware dort angeht. Und dementsprechend ist auch Donkey Kong Country, weil es auch noch ein passables Spiel dazu war oder sogar ein relativ gutes Spiel. Ich würde es jetzt nicht auf Mario mit einer Stufe stellen. Ja, aber es war schon wirklich gut. Also es war ein sehr gutes Jump'n'Run. Ja, ich, und so ein toller plastischer Look, immer wenn ich da an diese Palmblätter denke oder weißt du, überall diese Lichtreflexion auf den Oberflächen, das hat immer so zum Anfassen ausgesehen. Mir hat das Sounddesign super gefallen. Das hatte immer so ein befriedigende Geräusche für alles. So eine Kiste aufmachen, also diese Tonnen, dann, weißt du, alles, die Bananen einsammeln. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie es klingt, aber beim Spielen, das hat mir immer gefallen. Also ja, sowas ist auch wichtig, dass man irgendwie, dass so Kleinigkeiten eben Spaß machen, ja, oder sich gut anfühlen einfach. Genau, ja. Man muss Lust haben, es zu machen, und ich hasse Einsammeln bei Jump'n'Runs. Ich hasse es. Aber da hat Spaß gemacht, auch weil man oft so und dann irgendwie gesprungen ist und geflogen und gerannt und gerollt. Irgendwas war immer so. Ja, es waren Mechaniken drin, die du auch nicht von dem normalen Mario oder so gewöhnt bist. Das ganze Zeug mit den Fässern, wo du dich rausballern musst. Ne? Und das Rollen über den Boden, darüber springen. Du konntest ja, glaube ich, auch noch im Zwei-Player-Modus, also ja, Koop wird man es heutzutage nennen, eigentlich ist es der Zwei-Spieler-Modus zu zweit mit Donkey Kong und Diddy Kong, wo ich glaube, Donkey Kong konnte ja Diddy auch noch greifen und schmeißen. War das nicht auch noch mit dabei? Dass du da auf jeden Fall so Interaktion machen konntest. Es war einfach ein gutes, sehr tolles Spiel, was eben nochmal dem Super Nintendo so ein bisschen Energie gegeben hat am Ende hin. Na, wo auch die Leute, ihr braucht noch nicht wechseln, ihr braucht noch keine neue Konsole kaufen. Hier, ihr habt, wie auch immer die es angestellt haben, die haben Terminator 2 Filmlevel-Grafik ins Modul gepackt. Man sollte eigentlich mit der Zeitmaschine zurück und den ganzen Games-Redakteuren mal mächtig eine auf den Sack hauen, weil was sie für einen Scheiß, wenn man sich heute mal Schaut ihr heute mal alte Videogames. Ich habe daheim ein paar ASMs und ein paar Powerplays und Videogames, so ganz alte noch. Wenn ich die lese, werde ich sauer. Also wirklich, wenn ich diesen 3DO-Bericht, den habe ich mittlerweile bestimmt 20 Mal gelesen, ich werde jedes Jahr saurer, wenn ich den lese, weil ich habe das für bare Münze genommen. Ja, man konnte ja auch, warum auch nicht? Ich meine, es war die einzige Informationsquelle, was die sagen, ist Gesetz. Aber das war im Grunde wie Werbung, es war nichts Negatives, keinerlei Diskussion mit dem Thema, sondern einfach nur, das wird alles Wahnsinn, der Typ da hat uns das gesagt. Ja. So war es im Grunde. Ja, ich finde es auch immer wieder erschreckend, es ist immer relativ lieblos, wie das dann damals alles gemacht wurde. Wenn ich mir so alte Artikel, habe ich nicht mehr zu Hause, die gibt es ja mittlerweile auch online zum Angucken. Ich habe damals jede Ausgabe von den Videogames da, ne, und hat man auch alles gelesen, die ganzen alten Powerplays, und du hast eigentlich immer, also ich habe immer heraufgesehen, ne? Guck mal, was für toll, oh, und wie die das alles zusammenfassen können. Und schau dir heute mal so einen Test dort an mit hingeklatschten Screenshots, ja, wo die Bildunterschriften dann aus dem Arsch rausgezogen wurden. Im Text wird gar nichts gesagt. Die Bildunterschriften haben auch nie gepasst. Also es war immer was, weißt du, was man im Spiel dann gar nicht machen konnte oder was gar nicht funktioniert hat. Zum Beispiel bei Donkey Kong würden sie dann sagen so, ja, das ist Donkey Kong und das sind Bananen. Oder so. Völlig, wo du überhaupt keine Info draus 95% Earthworm Jim ist das beste Spiel aller Zeiten. Wir möchten ja nicht daran zweifeln, dass die das damals gut getestet haben, aber die Reviews sind mit heutigen nahezu nicht mehr zu vergleichen. Ja, es ist also erschreckend in der Hinsicht, weil darauf bauen unsere Karrieren ja eigentlich auf, ne? Also so wie wir, wo wir unseren Job hier haben, wir sind ja dadurch inspiriert, informiert. Man sollte da arbeiten, unbedingt. Das ist unsere Grundlage, ne? Wenn jemand hier Deutschlehrer oder Deutschprofessor wird, ja, ich habe damals Goethe gelesen und dies und alles. Wir haben damals fast dasselbe, nur in einer anderen Form. Stellt ihr euch auch manchmal vor, wie es wäre, mit einer aktuellen Konsole einfach mal 30 Jahre zurückzureisen? Das ist geil. Da hätte ich so Bock drauf, ohne Scheiß, weißt du, wenn gerade die Leute die erstes Exemplar bekommen von N64 alle und dann mal zurückgehen mit der Xbox oder mit was auch immer, keine Ahnung. Oder ja, natürlich. Mit einem iPhone oder die Tür PSP. Auftreten, iPhone schon der Hand und hier ist die Xbox 360. Ich würde automatisch leuchten. Mit dem würde sogar der Kopf explodieren. Ja, exakt. Ich würde es gerne machen, das wäre das Erste, weil ich als Zeitreiser nicht irgendwie, weißt du, den Zweiten Weltkrieg verhindern. Bullshit. Nein, ich würde exakt das machen als Erstes. Das wäre das Beste. Ja. Oder in die 50er reisen und den Leuten einen CGI-Film von heute zeigen. Dass sie sagen, was ist das, Hexerei? Ja. Oh Gott. Ja, man kann sich ja nicht vorstellen, wie das zusammengebaut ist. Aber ich stelle mir auch so oft vor, irgendwie, dass wenn ich im Auto fahre und für mich ist alles so ganz normal, dass ich so Schnips mache und dann hätte ich so einen Ritter aus dem Mittelalter hinten auf der Rückbank. Der wird instant sterben, weißt du, bei 50 Sachen oder so. 50 Sachen Stadtverkehr, der wird verrecken. Das wäre wirklich, jetzt würde ihn völlig verwirren. Ja, genau, er wüsste nicht, was passieren würde. Ja. Aber gut, geh an dieser wirren Tangente vorbei. Ja, aber lustigerweise, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass wenn jemand Zeitreisen entwickelt, dass es irgendein Nerd ist. Ja, natürlich. Und dann ist es wahrscheinlich, dass er genau dasselbe macht. Wollte ich nur gerade mal loswerden. An alle Typen da draußen, die an Zeitreisen arbeiten, macht erstmal das. Ja, stimmt. Die ganzen Zeitreisefilme, die drehen sich ja wirklich darum, wenn jemand den Zweiten Weltkrieg verhindert oder sowas. Ja? Am Ende, ja, die richtige Story wird dann aussehen, dass jemand dann verhindert, dass es N64 gemacht wird. Und dann kommt er zurück und alle spielen Xbox und Stell dir mal vor, du würdest es schaffen, dass das N64 auf CDs basiert und die PlayStation quasi nichts Besonderes mehr hat. Wenn exakt, sie oh Gott. Das wäre die ganze Welt könnte anders aussehen. Das wäre total strange. Alternative Zeitlinie. Ja. Alternative Konsolenzeitlinie. Was wäre das für ein Hammer, ja? Nie wieder Krieg auf der Erde. Nein, wahrscheinlich doch, aber... Hey, du kannst dich noch erinnern, damals... Hätte ja sogar Krieg verhindert, wir wissen gar nicht wieso. Ja, wir wissen, aber es hätte funktioniert. Exakt. Ja, muss auch sehen. Ja, stimmt, wenn die PS2 nie entwickelt worden wäre, die ist ja Raketensystem, was im Irak eingesetzt wurde, ja? Es nur gäbe den Irak nicht. Irak überhaupt angegriffen. Exakt, wegen der PS2. Ja, das muss man verhindern. Ach Gott, wir schweifen ab. Okay, Donkey Kong Country gab es natürlich zwei weitere Teile auf dem N64, auf dem Super Nintendo als Sequels, ganz normal, war ja erfolgreich, ist dazu weitergekommen. Einen weiteren Titel, den es auf dem Super Nintendo gegeben hat, eine Umsetzung von einem Arcade-Spiel, was hierzulande in Deutschland auf dem Index steht, wegen damalige Verhältnisse. Heutzutage ist es wahrscheinlich nicht mehr viel so schlimm. Wir werden es dementsprechend nicht beim Namen nennen. Pillermann stinkt. Ja, phonetisch ungefähr ähnlich. Okay. Also, Pillermann stinkt. Ja, Pillermann stinkt Gold. Ist auf dem... Die Super Nintendo-Fassung, genau. Die kenne ich leider nicht, aber die soll gut gewesen sein. Die soll, wir sind ja dementsprechend am Super Nintendo. Es kam ein Jahr vorher in der Arcade raus, als informiertes Spiel, ähnlich wie Mortal Kombat Nicht-Index-Fassung, die wir da gerade ansprechen. Ja. Ich habe keine Ahnung welche, aber ich glaube, so kann man es sagen. Ja, wahrscheinlich. Aber wir beziehen uns auf genau diese Version. Für die eine. Ja, die Gameboy-Version vom ersten Teil, die hier in Deutschland frei verkäuflich ist. Natürlich. Daran angelehnt mit... Ach, da hätte ich ja schon noch eine Anekdote. Ja, es ist ein brutales Prügelspiel mit Rendertechnik, ähnlich eben wie in Mortal Kombat Nicht-Index-Version. Natürlich auch, da hast du ja gesehen, dass die durch Donkey Kong Country eben gut können mit Renderzeug, und da ein Renderprügler, der damals ja wirklich, ja, das war so das Ding des Jahres damals, ne? Also Mitte der 90er brauchte jeder einen Renderprügler, weil das sieht ja aus fast wie echt und da kannst du tolle Sachen machen, du musst überbrutal sein. Pillermann stinkt Gold oder Pillermann stinkt normal, es ist so toll, dieser Name. Oh Gott. Hatte das vorherrschende Merkmal war, dass man da echt viele Kombos machen konnte, weiß ich noch. Mhm. Ne? Du hattest natürlich dann irgendwie so Also mir hat das am Anfang eigentlich immer ganz gut gefallen. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Also ich rede jetzt von der N64-Version, diese Kombos auszuprobieren. Da gab es ja auch, also es waren einerseits Viertelkreise mit Action-Buttons, die man eben, wo man eben Spezialmoves mitmachen konnte. Dann gab es aber noch spezielle Linker, die man dann eben, das ist so schwer zu erklären, aber es gab halt, sag ich mal, Special Moves, dann muss man einen Linker machen, um noch einen Special Move zu machen, dann noch einen Linker und dann Finishing Move. Wie ein Manual so konnte bei man, Tony Hawk. Ja, genau, so. Daran ja, genau, muss ich gerade auch denken. War quasi ein Baukasten, du der Kombo-Baukasten. Ein Kombo-Baukasten, ja genau. Allerdings waren die Bewegungen auch alle verdammt knifflig auszuführen. Das heißt, du hast da wirklich, das war, macht Steuerkreuze kaputt, das System. Und Daumen blutig. Ich weiß noch, wie du mir das zum ersten Mal gezeigt hast. Ich kannte das Spiel nur von Zeitschriften und du hast mir gezeigt, das Spiel war für mich, sage ich mal, als unsinnig abgestempelt, als du dann irgendwann 50, 60 Hit-Kombos hattest. Und da dachte ich, okay, das ist kein cooles Spiel, das ist ein Spiel für Idioten. Ja, dabei ist es, aber dieses ist wirklich ein cooles Spiel. Das hat mir halt Spaß gemacht, den zu trainieren. Weißt du, so, wie kriege ich jetzt die Moves noch zusammen, um ein 60 oder 70 Hit-Kombo zu kriegen? Das Lustige war aber, wenn du das gegeneinander gespielt hast, was man ja mit einem Beat'em-up oft macht, hast du den nie anwenden können. Dann haben beide Leute sich gegenüber gestanden und jeder hat versucht, sein 60 Hit-Kombo zu machen. Es hat nicht funktioniert und bis dann irgendwann mal einer gesagt hat, ey, lass mich mal kurz, greif mich mal an, ich muss den jetzt mal machen. Das ist so wie der Kampflust, gar kein Wettbewerb hat stattgefunden, weil jeder seinen Scheiß unbedingt abziehen wollte, den er vorher eine Woche lang trainiert hatte. Das ist so wie der Basenbau in Strategiespielen. Also ging es mir bei Tekken Tag Tournament und Scheiß, aber du meinst mit dem Absprechen. Ja, genau. Nee, bei Tekken Tag Tournament war es immer so, jeder konnte auch einen Zehner-Move, weißt du, der wirklich organisiert war und dann hat er den immer wieder versucht anzusetzen, immer und immer wieder. Also bis der andere schon wirklich wusste, wo er genau blocken muss, dass du den kompletten ins Leere schießt. Naja. Ja, also es war ein bisschen ein spezielleres Prügelspiel eben in der Form. Ich glaube, es wurde danach nochmal für Arcade aufgelegt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die N64-Fassung, oder ich habe gerade nochmal, die N64-Fassung war Gold. Mhm. Ne? Pillermann stinkt Gold. Mhm. Ist auch eigentlich die direkte Überleitung, weil nach dem Donkey Kong 3.96 kam eigentlich gleich das Prügelspiel fürs N64, hat Rare auch den Schritt gemacht. Mir hat ja das Charakterdesign immer gut gefallen. Ich weiß nicht, heute ist es wieder so albern, das kannst du schön... Sehr 90s. Aber damals fand ich das eben einerseits wieder wegen dem Render-Look, über den wir jetzt bei Donkey Kong schon gesprochen haben, war da auch wieder gegeben und sah geil aus. Und halt, dass da so ein Cyborg-Roboter mit roten Augen und Klingen an den Händen und so einem Zopf hinten dran war. Oder Glacius, der Eismann, weißt du, irgendwie so... Ich wollte gerade sagen, es ist auf jeden Fall origineller gewesen als jetzt Mortal Kombat zum Beispiel. Ich sag mal, zu damals drei Charaktere immer schon, wieder neu. Ja, genau. Exakt. Irgendwann hattest du acht Ninjas dort. Ja, ja, ja, also allein, dass sie diese Maske original immer wieder geändert haben in eine andere Farbe und dann haben sie neuen Kämpfer. Ja. Fuck you. Ja. Da hatten sie, die haben keine neuen Aufnahmen gemacht. Die haben keine neuen Videoaufnahmen gemacht, sondern haben einfach die alten eingefärbt. Also so wirkte es irgendwie auf mich natürlich. Immer. Schon sehr originell, so halt sehr gesagt. Klischee auch. Jetzt hat es gesagt. Die 90er, Pillermann stinkt, hast du gesagt. Ja, genau, darum geht's ja auch. Aber gut, ich glaube, ja, von dem Teil, es war auch mal hier angedacht, oder dass eventuell davon mal eine Xbox Live Arcade-Fassung kommt, die ist aber bis jetzt, glaube ich, noch nicht aufgetaucht, oder? Ja, erstmal mit dem dritten Teil. Dritter Teil wäre wahrscheinlich auch dann für die Fans. Dann was also ich wird ja ich weiß nicht nachgerufen, weißt du, überall liest du mal da was von, es taucht immer mal wieder im Netz auf, diese Nachfrage, wie sieht's aus mit einem dritten Teil, oder Rare weiß es auch, dass der gewünscht ist, aber da kommt wohl nichts. Und ja, also du musst auch echt sagen, die Leute, die da nachfragen, sind wahrscheinlich die fünf gleichen Leute, die bei jeder Zeitschrift immer nachfragen. Ja, ich weiß nicht, ob da wirklich das Publikum dafür noch da ist. Ich weiß nicht, ob ich einen haben will, weißt du. Ja, das ist eh eine interessante Frage. Genau, du sagst auch, du weißt nicht, ob du einen haben willst. Also vor 5 Jahren oder so hätte ich gesagt, so, ey geil, ich will unbedingt einen Nachfolger haben, oder vor 3 Jahren, aber jetzt mittlerweile denke ich mir, nee, das kann nichts werden. Also da müsste schon einiges passieren, dass es ein gutes Spiel wird. Ja. Dann lass uns mal von dort weitergehen. Wir sind jetzt in der stärksten Phase von Rare eigentlich angelangt, was deren angeht. Der N64 Output. Da kamen die ganzen krassen Dinger. Wir gehen die mal ein bisschen chronologisch ab. Über den ersten haben wir schon, der nach Pillermann stinkt Gold rauskam, 97 haben wir und also ich und Tran schon geredet ein bisschen. Das war Diddy Kong Racing. Brauche ich eh nicht zu. Ich auch nicht. Dass man wirklich eine richtige Singleplayer-Geschichte hatte, die in diese Rennen eingearbeitet war. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich sag das auch immer noch kurz oder immer, wenn es um Diddy Kong Racing geht. Das ist mein persönlich bestes Mario Kart-mäßiges Spiel. Ja, ich habe es zweimal durchgespielt im Singleplayer, Multiplayer auch gespielt. Knallhart immer gewesen. Super Strecken, unterschiedliche immer. Sachen. Auch der erste Auftritt von Conker zum Beispiel, noch als niedliches, lustiges Eichhörnchen, als einer der Fahrer. Der war damals schon drin, als einer der Fahrer, aber noch in seiner frühen Inkarnation, wo er noch nicht ins Getriebe gepisst hat. Allein dafür muss man Rare wirklich auch loben. Mhm. Also, dass sie das mit Conker so durchgezogen haben, Ja, Respekt. Exakt. Also jetzt, wo Nintendo auch so richtig drin hängt oder gehangen hat in der N64-Ära, dass vor mit Nintendos Absegnung sowas wie Conker dann später gekommen ist. Ja, ja. Ich war damals echt, gut, wir reden ja gleich nochmal drüber. Ja, wir reden gleich nochmal drüber. Das hat aber auch Nintendo gar nicht mehr gepublished. Nintendo hat es nicht mehr gepublished. Conker. Da waren die echt. Conker's Bad Fur Day, ja. Ach, das wollten sie aus ihrem Portfolio wahrscheinlich raushalten. Ich weiß noch, als Conker's Bad Fur Day damals rauskam und es wurde von THQ gepublished und es war teuer. Ja. War richtig, ja. Ein richtig teures Spiel. Ich glaube, so 150 oder 160 Mark hat es gekostet. Boah. Unglaublich, wie teuer die Dinger damals waren, oder? Und der Standardpreis war ja so eher 120 Euro oder auch mal 100 Euro. Aber zieh dir mal Standardpreis 120 Mark, ja. Das ist schon, Mann. Ja, natürlich. Also die Third-Party-Sachen, da hast du keines vom N64 gesehen, was so unter 150 oder 160 Mark war. Ja. Also äquivalent heute eben rund 80 Euro. Ja, und das zieh dir mal rein. Ich meine, die hatten von vornherein keine Chance gegen PlayStation. Das nach heutiger Perspektive kann man das, damals hätten wir es schon absehen können, dass das nie klappt. Exakt. Das eine ist total billig und grafisch geil und das andere ist ein bisschen veraltet, aber halt teuer, weißt du so, das ist doch irgendwie eben, logisch. Wenn ich für den Tekken 80, 90 Mark ausgebe und für das N64-Äquivalent dann 160, 170 ausgeben muss, dann weiß ich eher, was ich mir trotzdem kaufe. Und ist es sogar besser eigentlich. Nur die Nintendo-Spiele selbst, die waren halt wieder mal günstiger. Ja, ne? Aber die haben ja an sich selbst keine Lizenzgebühren zahlen müssen. Nee, exakt. Aber das war ja, weswegen wir vorhin gesprochen haben, diese typische Nintendo-Arroganz, ne? Von den Lizenznehmern, Module zu produzieren, die mussten auch bei Nintendo selbst gekauft werden, die Module. Ne? Da musste der Publisher für 40, 50, 60 Mark oder so einen ziemlich großen Anteil bei Nintendo lassen, damit die Module von denen kaufen, wo dann die Spiele drauf und je nach Größe war das dann auch richtig teuer. Genau, also, es gab ja auch unterschiedliche Modulgrößen und irgendwo war dann Schicht. Ja, also Nintendo konnte zum Beispiel sagen, für Donkey Kong Country geben wir ein 32 Mbit-Modul. Hm. Also das sind, wie viel, 4 Megabyte, oder? Ja, sowas. Nee, 8 Megabyte sind das. 8 mal 4. Das ist so geil. Heute hat ein USB-Stick 100 mal so viel. Weißt du, das ist eigentlich lustig. Nee, es sind glaube ich 4 Megabyte. Ja? 4 Megabyte, 32, 8 mal 4. 32 Mbit. Mhm. Was die über Nintendos Kontakte noch gemacht werden musste. Bei zum Beispiel Squaresoft musste die Hälfte von Final Fantasy VI rausschneiden und von Secret of Mana, weil sie nur kleinere Module bekommen haben. Weil Nintendo hatte keine Kapazität mehr, haben kleinere Module bekommen, die müssen die Spiele halb rausschneiden, was dort drin waren Content. Das ist echt krass, oder? Also siehst, wie arrogant die dann dementsprechend gewesen sind, auch was... Erklärt auch, warum die mit Square einfach nicht mehr so ins Reine gekommen sind. Ja, warum die erst 10, 15 Jahre später mit ein paar Gameboy-Spielen wieder ungefähr reinkommen sind und warum Wii nur Abfall Final Fantasy bekommt. Und ja, plus natürlich der große Streit zwischen Square und Nintendo. Exakt, und dann also, PlayStation-Unterstützung von Square, was ja auch echt ein großer Grund war in Japan, die PlayStation zu kaufen. Genau, also man muss eben sehen, N64-Ära, wo wir dann dort hier eben gerade angelangt sind, Rare war einer der wenigen, dadurch, dass sie zu Nintendo gebunden sind, der ja wirklich dann auch einen hohen Output zusätzlich zu Nintendo hatte an guten Titeln, weil die ganzen anderen Third-Party-Leute wie Capcom, wie Konami, Sega damals natürlich nicht, waren noch nicht Third-Party, aber die haben eigentlich fast exklusiv auf PlayStation und Saturn dann produziert. Und N64 hatte dann Miyamoto zwar übrig, alles cool, alles schön und Rare, das waren die einzigen, die wirklich große Hits produziert haben. Ja, Acclaim war noch einigermaßen involviert in Acclaim. Acclaim hatte aber auch viel Müll-Output. Ja, es ging so, also ich konnte mich mit manchen Spielen anfreunden, aber da war auch schon viel Crap dabei. Ah gut, Diddy Kong Racing 97, wie gesagt, für mich immer noch eins der besten Rare-Spiele und besten N64-Spiele. Ich habe noch gar nicht gesagt, das wollte ich bei Donkey Kong Country sagen, ich kann den Affen nicht leiden. Deswegen habe ich die Spiele nicht. Du magst den Affen? Ich mag den. Ich find die ganze Affenfamilie scheiße. Ich finde den Namen scheiße. Ich finde da alles scheiße. So. Du magst ihn nicht, weil er eine Krawatte anhat wahrscheinlich, ja, oder? Ach, die Affen, ja, das Affen ist so allgemein. Es gibt auch viele Leute, die stehen auf Schimpansen und so. Ah, wie lustig. Ich finde die doof. Also, aber ich finde Affen sind die coolsten Tiere der Welt. Nee. Aber ich kann verstehen, warum du das doof fandest. Ich kann das nachvollziehen. Mit den Riesenohren. Ich kann es auch noch. Also ich finde den Donkey Kong, den sie neu aufgelegt haben, plus Diddy Kong vielleicht, der geht auch noch als Charakter. Danach kam ja Transen-Kong oder wie die dort alle ausgesehen haben. Mhm. Da waren lauter Affen, die sich ausgedacht haben, die einfach keinen Sinn gemacht haben. Kleiner mind-blowing Fact. Donkey Kong Country, das ist nicht der Donkey Kong, den man damals vom NES her kannte. Das ist nicht der gleiche Donkey Kong, sondern dieser Donkey Kong ist dieser alte Opa am Anfang von Donkey Kong Country, der da steht mit diesem Grammophon. Cranky Kong, das ist der Ur-Donkey Kong, der gegen Mario damals oder gegen Jumpman damals in den Spielen gewesen ist. Das ist nämlich der Opa, nicht mehr. Das ist eigentlich damals war er noch ein Arschloch. Genau. Und jetzt ist er alt und senil und sein Sohn oder sein Neffe ist der aktuelle Donkey Kong. Ja, und vor allem der Alte verklärt die Vergangenheit. Weißt du, so, er war der Arsch und er tut so. Exakt, damals wurde ich von diesem Klempner, der hat mich damals hier runtergebracht und ich habe mir die Hüfte gebrochen. Ja, genau, der dumme Klempner. Sportinvalide, also... Schön. konntest du nicht abstehen, konntest du nicht ausstehen, dann die Affen dementsprechend. Die sind ja später eh nochmal wiedergekommen, aber zum Glück nicht mehr sind so. Sind wir schon oft bei Donkey Kong 64? Nee, wir sind jetzt beim anderen großen 97er Titel, der, glaube ich, ja, mit der berühmteste Titel von Rare ist und auch damals sehr, sehr große Wellen geschlagen hat, hier in Deutschland initiiert. Ein Bond oder James Bond Ego-Shooter. Pol 3. Hm? Ach, nix. Was? Er hat, glaube ich, den Titel gesagt. Achso, ja. Das güldene Auge. Das güldene Auge. Aber gut. Fang dir ruhig erstmal an, weil wenn ich erstmal anfange, davon zu reden, werde ich nicht mehr aufhören. Ja, nur kurz. Wobei, hab's ja bei dir zuerst gespielt, Simon, und ich fand, da habe ich mir gar nichts von erwartet, weil Lizenzspiele fand ich und finde ich auch immer noch nicht so geil, aber das habe ich dann gespielt bei dir. Und war hin und weg, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Also einmal wegen der Grafik, das sah halt Hammer aus und so. Dann hat sich das auch noch super gespielt von der Steuerung her. So Ego-Shooter kann ich ja... Ich bin gespannt, ob du drauf kommst, was noch neu war. Sniper? Ja. Zum Beispiel, genau. Mhm. Also die Steuerung war ja auch dank Analogstick. Was gab's denn vorher? Turok? Turok hatte auch schon die... okay, jetzt habe ich mich gerade in die... Die Turok-Steuerung. Nee, das war nämlich jetzt genau das, was ich sagen wollte. Das hatte gar nicht die Turok-Steuerung. Turok hat sich ja gesteuert mit den gelben C-Tasten und du hast dich frei umgucken können mit dem Stick. Du hast analog gucken können, gell? Genau, das war das Geile bei Turok. Bei Golden... Nee, dachte ich jetzt gerade, oder habe ich das verwechselt? Im goldenen Auge meinst du? Ja, da war das ja nicht so. Da bist du nämlich, da gab es auch mehr Steuervarianten, aber du bist halt gelaufen, indem du den Stick nach vorne gedrückt hast, bist gestrafed mit Stick links, rechts. Du hast aber nach oben und unten geguckt mit den gelben C-Tasten in der Standardbelegung. Und das war eigentlich rückblickend ein Rückschritt. Stimmt. Aber das ging. Also das Spiel war drauf ausgelegt. War mit dem Analogstick. Genau, richtig. Okay. Aber trotzdem konnte man Polterei ganz gut spielen. Also man musste gar nicht so oft hoch und runter gucken, sodass man das mit den gelben C-Tasten... Es hat auch so ein bisschen Auto-Aiming oder aus heutiger Sicht sogar recht viel, weil du hast dann immer gesehen, dass die Waffe so sich so ein bisschen nach links und rechts dreht. Genau, das war auch noch... Also im Handgelenk quasi. Mhm. Und das hat halt... Das fand ich damals auch geil, weil so wie Halo damals irgendwie auch so versucht hat, das Ganze konsolig zu machen, Ego-Shooter haben die es damals auch schon versucht, das so an den N64-Controller anzupassen. Und eigentlich, wo du gerade sagst, auch wenn ich es jetzt verwechselt hatte, haben sie die Steuerung eigentlich besser hingekriegt als bei Turok, was bis dato eigentlich als das Nonplusultra der N64-Ego-Shooter-Steuerung galt. Mhm. Und sie haben es tatsächlich anders gemacht und eigentlich besser. Ja, ich sage einfach mal, das Spiel war besser auf die Steuerung angepasst. Ja, meine ich ja, genau die Kombination aus beidem hat gut gepasst. Die Sache war eben damals mit dem N64, wo die erstmals einen Analog-Controller mit reingebracht haben ins Gaming, dass du dann ja auch erstmal einen halbwegs vernünftigen Ego-Shooter auf Konsole bauen konntest. Turok war ja schon mal ein Ansatz, was Steuerung angeht, was Freelook und so weiter angeht, weil so den klassischen Konsolen-Ego-Shooter mit, dass du so Twin-Stick-Steuerung hast und so gucken kannst, das ist ja alles, was sich aus dem N64 dann entwickelt hat. Ja. Das sind sozusagen dann die ersten Grundlagen, die sich mit Turok gesetzt haben, und das Güldene Auge hat dann ja ein eigenes Konzept da nochmal mit reingebracht, aber auch einen Shooter gemacht, der eben sehr, sehr, sehr gut spielbar war. Na, ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, was da dran so geil war. Also die Gefechte waren natürlich auch geil. Es war viel. So wie die Soldaten sich immer versteckt haben und so, und wo du gucken musst, wo sind hier Feinde, wo werde ich gerade beschossen, wie nehme ich die aufs Korn, kann ich die umgehen und so. Und es war halt auch sehr abwechslungsreich. Also es hat sich halt am Film entlang gehangelt. Genau, und das aber gut. Also, so gut, wie es damals eigentlich keiner hingekriegt hat. So, die haben wirklich die Geschichte des Films erzählt. Mhm. Und man hat beim, das ist so das Ding auch bei Mission Impossible später, man kriegt Bock durch das Spiel auf den Film und umgekehrt. Genau. Wobei Mission Impossible ist natürlich bei weitem nicht so gut jetzt wie das Spiel. Das wäre 64 Mission Impossible. Ja, genau. Habe ich auch sehr viel von erwartet damals. Trant und ich könnten da erzählen. Wir haben ja mal zusammen ein Lösungsbuch gemacht für das Spiel. Wirklich. Mann. Ich habe auch erwartet, es wird ähnlich gut wie das Güldene Auge, Spiel. Ja, und es war halt, vielleicht gerade mal halb so gut. Ja, scheiße. Aber das Lösungsbuch, super. Mhm. Ohne Scheiß. Ja. Das beste Lösungsbuch zum Mission Impossible. Ja, dann bitte mal bei eBay gucken und dann dementsprechend, wenn es uns zuschickt. Wir stehen nicht auf dem Cover, also nach unserem Namen. Ich glaube, ich habe damals auch gar kein Geld für bekommen. Nee, echt? Doch. Konkursgeschichte und... Der Lösungsbuchverlag ist später Konkurs gegangen und wir haben beide bestimmte Sachen nicht mehr ausgezahlt bekommen. Ja, aber dann, wenn ihr uns ein Exemplar frankiert mit Zurückungsschlag herschickt, dann würde ich sagen, Trant und Simon machen Unterschrift drauf. Ja, man kann ja mal gucken. Stichwörter bei Google: Modern Media und Mission Impossible. Und vielleicht noch Carsten Graul. Auf jeden Fall ist das Güldene Auge eben dort damals mit ein richtig guter Ego-Shooter für Konsolen, war auch lange Zeit die Referenz, bis dann, bis Halo wirklich dann nochmal einen Innovationsschub gegeben hat und das in die aktuelle Form gelenkt hat. Also ich auch die Leute, die es nicht gespielt haben, eben darüber Bescheid gewusst, weil es wurde hochgejubelt von jedem, der es gespielt hat. Nicht nur eben wegen des Gameplays, wegen der Sniper-Geschichten, die da zuerst drin waren, der Multiplayer mit dem Vierer-Split-Screen. Da war alles geil. Ja, also, da war eine Menge geiler Scheiß. Die ganzen Multiplayer-Modi, wie du sagtest, die haben so Spaß gemacht. Also, hat sich die wie blöde gespielt dran. Ich weiß ganz genau, dass super. Es war vom Schwierigkeitsgrad her geil, die Steuerung war geil, die Grafik, es hat super ausgesehen. Was hat man noch? Das erzählt die Geschichte vom Film ziemlich genau. Irgendwas ist Die Musik war auch der Hammer. Also die ganzen Lieder, wenn man die jetzt nochmal hört, so weißt du, dann bist du quasi direkt in dem jeweiligen drin, Level. Genau, ja. Ja, ich kann mich auch wirklich an die einzelnen Level erinnern. Ja. Ich meine, das Spiel ist wirklich alt und ich weiß noch der Damm, ich weiß sogar noch, wie dann die Cutscene kam mit dem Damm, ich weiß noch, wie beim Damm zum ersten Mal das Scharfschützengewehr benutzt wurde. Ich spiele das heute Abend wieder. Und dann auch diese Forschungsstation, die eingeschneit ist, im Originalfilm super. Dieser Russe ist. Das war auch eine geile Atmosphäre, wo du draußen im Schnee gestartet bist und so. Mann, das war cool. Ich will das heute Abend auch spielen. Eben, damals kein, also vor allem grafisch kein vergleichbares Äquivalent auf der Konsole, auf der PlayStation hast du eben keinen vernünftigen Ego-Shooter in der Form bekommen, da hast du sowas wie Disruptor, kann ich mir noch erinnern, was ich zum Beispiel ganz gern gespielt habe. Aber es war eben so klassischer oder andere filmbasierte Shooter, die glaube ich auch indiziert sind. Ich muss gerade überlegen, ich wüsste jetzt nicht, ob MDK, was auch ein Sniper-Gewehr hatte, war glaube ich danach. Glaube ich, weil es würde nämlich bedeuten, und ich war mir damals auch ziemlich sicher, dass das erste Spiel war mit einem Sniper-Modus, der dann wiederum natürlich in jedem nächsten Ego-Shooter. Aber was ich glaube, jetzt wo du gerade MDK sagst, das war glaube ich schon das erste, oder? Was zuerst war. Für mich MDK wirkt jetzt eher, als ob das danach gekommen ist, weil das optisch schon aufwendiger war MDK war ja auch, ich glaube, Shiny damals gewesen, aber auch mehr auch mehr so ein Genre-Mischmasch, glaube ich. Da würde es, falls da ein Sniper drin gewesen ist, hat der nicht so viel Eindruck hinterlassen, wie der in dem N64-Spiel jetzt hier. Hat mich nur mal interessiert, wer jetzt der erste war, aber damals war ich sicher, das war das. Was ich noch kurz sagen wollte, hast du vorhin schon mal angesprochen, kurz, Simon, die Schwierigkeitsgrade mit den Achievements und Trophäen, was du dort freischalten oder spielen konntest. Du hast ja 00 Agent, die ganze Hardcore-Fassung. Das glaube ich, gab Agent, dann es gab drei Stufen. Die mittelschweren und die schwerste war 00 Agent. Exakt. Und das sage ich immer gern, Trant hat tatsächlich auf 00 Agent durchgespielt. Ja, das war schwer. Ich weiß gar nicht, ob das heute... Respekt. Ja, Respekt. Das war wirklich schwer. Es war ein ziemliches Gefrickel so. Du hast halt viel Geduld gebraucht an manchen Stellen, weißt du, weil da hast du dich nur einen Millimeter hinter der Kiste hervor bewegt und dann bist du schon getroffen worden, weißt du. Und da war es ja auch nicht so, dass sich deine Energie wieder regeneriert, ein Treffer heißt, Energie ist weg und du musst damit klarkommen. Da gibt's unglaubliche Speedruns auf YouTube, im letzten Level, auf höchstem Schwierigkeitsgrad, so Geschichten. Da wirklich wahnsinnige Sachen, wo du heute merkst, damals ist einem das gar nicht aufgefallen, wie sehr man das Spiel umgehen kann, aber das geht halt. Du kannst wirklich alles austricksen von vorne bis hinten und eigentlich mehr so durchlaufen und hier und da schießen. War ich beeindruckt, habe ich vor kurzem mal gesehen auf YouTube. Sollte man sich mal angucken. Da sieht man, okay, Spiele werden heute anders gemacht als damals. So. Und was ich da auch noch, sagen muss, ich meine, das habe ich ja auch aufgezählt, was das alles geil gemacht hat, das Spiel. Es kam aber noch on top eben, dass durch diese Schwierigkeitsgrade 2-3 neue Levels freigespielt wurden, die auch nochmal cool waren und ein Haufen Cheats, weißt du? Also das war wirklich ein Spiel vollgepackt mit geilen Sachen, wo du ewig lang dran Spaß haben konntest, wo du auch, da waren die 150 Mark keine Verschwendung, sondern super. Also. Eigentlich komisch, es gab halt keinen Koop-Modus. Es war wahrscheinlich zu aufwendig, aber das hätte eigentlich noch gefehlt und dann hätte das Spiel nahezu alles gehabt, was man heute auch hat. Wie seid ihr damals da rangekommen? Habt ihr es importiert aus Europa? Oder ich weiß, aus der Videothek habe ich es mir damals ausgeliehen. Der Trant guckt mich schon so an. Simon hat einen Doktor 64 gehabt. Genau, darf ich es erzählen, ja. Nee, man muss dazu sagen, war ich früher oft im Spieleladen und der Typ, der da hinter der Kasse gestanden hat, hat Kopien verkauft wie ein Irrer. Damals war das halt echt so die PlayStation-Kopier-Ära. Ich muss dazu sagen, ich hatte eine kurze Kopierphase, wo ich Spiele als Kopien gekauft habe. Das war die Zeit, wo ich kein Geld hatte. Und dann vorher und nachher habe ich aber irgendwie, ich habe dann gemerkt, okay, Kopien, die haben nicht den Wert. Die haben für mich nicht denselben Wert, wie wenn ich was kaufe. Genau, du investierst auch, du bist nicht investiert darin, spielst es eigentlich. Genau, du spielst es eigentlich gar nicht so, du hast es nur. Und so einer wollte ich nie werden. Einer, der 200 Spiele hat und sie alle nicht kennt. Und deswegen habe ich damit wieder aufgehört. Aber zu der Zeit hatte ich dann einen Dr. 64, den ich mir wirklich nur, ich kannte das Ding vorher nicht, ich wusste nicht, dass es das gibt. Dieser Typ in diesem Laden, der mir eigentlich seine Spiele hätte verkaufen sollen, hat mir dieses Ding gezeigt. Und wir haben es dann bei ihm gespielt, Dr. 64, Gülnai, ja, und quasi Monate oder Wochen, bevor man überhaupt hörte, dass es das Spiel quasi gibt. Mhm. Deswegen hat mich das damals mega geflasht. Und ich dachte, ich krass, muss aber auch sagen, muss ich also, haben. Ja, so, das war aber auch geil, wenn du immer gesagt hast, du hast eine neue CD bekommen oder eine neue, was weiß ich, eine neue Disc, wo die Spiele eben drauf waren. Auch schon vorher jetzt beim Super Nintendo, Super Wildcard und so. Ich fand es immer geil, die ganzen Disketten bei Kumpels oder jetzt CDs durchzugucken und boah, das probierst du mal aus und danach nehme ich das und dann das. Weißt du, du hast so ein riesen Buffet von Spielen gehabt, wo du gedacht hast, geil, das gucke ich mir jetzt mal an. Weil kaufen kannst du die ja nicht alle. Und ausleihen wirst du auch arm dabei. Nein, das Angucken hat auch Spaß gemacht. Nur wenn man halt nichts anderes mehr macht, als von einer CD auf die nächste und alles angucken. Ja klar, ist doof. Also muss man dazu sagen, Dr. 64 war wirklich gar keine dumme Idee, weil es war im Grunde eine CD-Fassung vom N64, wo man natürlich das N64 noch oben drauf stecken musste, aber im Grunde war es halt, auf CDs waren dann 30 Spiele. Mhm. Das ist, wie gesagt, ist natürlich verwerflich und also ich würde, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, ja bla bla bla. Aber weißt du, heute kaufe ich nur noch. Aber damals war man halt auch mal ein Bastard für ein Jahr. Habe ich auch kein Problem mit, das im Nachhinein zuzugeben. Aber das war schon praktisch. Aber man hat die Spiele nicht mehr gewürdigt. Mhm. Ich habe das Ding gekauft wegen GoldenEye und habe das gespielt. Als einziges richtiges Spiel, ja. Und das war's dann auch. Und die ganzen restlichen Spiele habe ich mal angezockt. Und dann erst, als ich wieder Spiele gekauft habe, wie Blastcore und so, habe ich angefangen, die richtig zu spielen. Ah, Blastcore. Ja, das ist halt so, es ist zerstört eher, als dass es hilft, tatsächlich. Nee, das macht es auch. Heute gibt's ja Demos. Damals gab's keine Demos von Spielen, so. Exakt. Und heute kann sich eh keiner hinsetzen, weil PS3 kann man ja eh nicht knacken, zum Beispiel, was das angeht. Wenn da einer so, also Heavy Rain kann man nicht. Also kann sich was ändern, weißt du? Ja. PlayStation 1 haben sie noch so gebaut, dass man möglichst viel kopieren konnte. Und PS3 ist jetzt so mega. Eben auch die Sachen, wie man sich sowas dann selbst gegenüber verargumentieren kann, weil ich komme ja aus der Import-Ecke, ne? Und dementsprechend, also dass ich dann immer so japanische Rollenspiele oder sowas importiert habe. Und da musst du dir einen Mod-Chip reinballern, ne? Weil sonst kannst du die hierzulande nicht spielen. Und dann musst du nochmal eine japanische Konsole kaufen, die hier nicht kompatibel ist und Spannungsumwandler und so weiter und so fort. Und wenn du sowas dann als Möglichkeit offen hast, ne, dann als Teenager denkst du ja auch, da könnte ich ja das nochmal ausprobieren oder das oder das oder das und das. Das macht dich einfach komplett kaputt im Kopf. Ne? Dann kannst du dir, finde ich immer sehr lustig, als Gag habe ich dann immer ganz gerne reingepostet, wenn die Leute ihre Spielesammlung fotografieren und im Internet dann packen, so Zockerbudenmäßig, sag ich, hier ein Bild von meiner Zockerbude, ein Packen Rohlinge einfach dorthin gepackt. Und dann schön sehen, wie sich die Leute aufregen. Sehr, sehr lustig. Ah, super. Sag mal. Aber du hast es gerade angesprochen, nach dem Güldenen Auge, das Spiel, was auch in diesem Jahr sogar rauskommt, zusammen mit Diddy Kong Racing 97, Blastcore, was ja auch ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel gewesen. Du hast es, glaube ich, sogar auch ausgegraben für die Sendung mal. Ich habe es mal ausgegraben. Ja? Der Trant, vielleicht sagt Trant. Der Trant mal aus, weil ich will nicht immer dem Trant alles wegnehmen, weil ich weiß genau, er ist ein großer N64-Profi. Nee, aber wer redet? Ja, komm. Fang an, Simon. Blastcore. Wir haben es ja schon mal erzählt, wie gesagt, guckt euch's ausgegraben an, da gibt's auch jede Menge Baufahrzeuge zu sehen, Bagger, also nicht nur im Spiel, sondern auch im Ausgegraben, alleine der Dreh hat echt Spaß gemacht, weil diese Maschinen machen einfach Bock. Bauwerkzeuge benutzen, um irgendwas kaputt zu machen, ist eine der drei Sachen der Menschheit, die einfach jedem Spaß machen, behaupte ich mal so, neben Sex und Essen und Kacken, also vier, kaputt machen noch. Also das Tolle war, dieses Spiel konnte sich nicht so, man konnte es nicht festhalten, es war kein Rennspiel, obwohl es Rennspielpassagen gab, es war kein isometrisches Rätselspiel, obwohl es Rätseleinlagen hatte, man hat eigentlich nur alles kaputt gemacht, aber das Ding war eben rauszufinden, wie man innerhalb des Zeitlimits alles kaputt kriegt, und quasi den Level beendet. Das Ziel war, kann man kurz mal erklären, Story, so dumm wie sie nur sein kann, ein führerloser Atomtransporter fährt durchs Land. die ganze scheiß Welt, ey. Anstatt, dass man den anhält, die Reifen plattsticht, einfach mal sagt, ey, weißt du, wir nehmen ihn mit einem Kran ein hoch. Ein führerloser Atomtransporter. Nee, machen wir einfach alles kaputt, was in seinem Weg ist. Weiß ich gar nicht, bis der Sprit alle ist, oder? Ich weiß nicht, Vor allem auch, man macht das Zeug kaputt, das, was man beschützen will, damit dort die Atombombe nicht losgeht. Ja, genau, man macht es ja vorher schon mal kaputt. Ja, und man hat auch nicht nur den Weg kaputt gemacht, sondern alles. Alles, was im Level war. Und das wurde später immer schwieriger. Es gab dann so, es gab wirklich eine Menge Herausforderungen. Es wurde immer schwieriger, neue Level und so mit neuen Schwierigkeitsgraden. Später gab es dann Platin-Sachen, Platin-Kurse, die ich zum Beispiel, wo ich glaube ich einen geschafft habe. Also die waren teilweise wirklich schwer. Es gab dann irgendwie Silber, Gold und es wurde dann immer schwieriger. Und am Ende konnte man auch auf dem Mond, auf dem Mars, da gab es dann andere Schwerkraft, eine andere Schwerkraft natürlich. Und dadurch war die Physik auch anders, weil man eben mit einem Bagger Anlauf genommen hat und dann einen Abhang runter und von da aus in Gebäude rein. Dann hat man wirklich gemerkt, das ist was anderes, als wenn ich einfach nur auf einer planen Fläche dran fahre. Sondern man hat gemerkt, dass das wuchtet richtig rein. Damit musste man arbeiten. Das ist ja auch, das ist ja das Wichtigste gewesen, dass man sich eben jetzt auch die Physik zunutze macht, um eben genug Moment aufzubauen, um jetzt die Häuser in einem Rutsch wegzumachen. Weißt du, es geht ja auch um Zeit. Und wenn du halt mit einem Drift, mit diesem Hinterlader, weißt du, wenn du da eine ganze Häuserreihe wegreißen kannst, dann ist es halt gut für deine Zeit, dann schaffst du das Level auch. Oder auch mit anderen Fahrzeugen. Da gab es ja nicht nur Baufahrzeuge. Genau, da gab es ja auch noch diese Abrissroboter. Der eine konnte hauen, der andere konnte stampfen und fliegen. War der Beste war, der so fliegen konnte sich dann so mit so einer Arschbombe. Das war ganz geil. Was gab es denn noch für Fahrzeuge? Dann gab es noch... da gab es noch die kleinen PKWs, die meistens für Rennaufgaben so Micro-Machines. Ja, die Buggies, genau. Ja, dafür waren die da. Aber da gab es noch mehr. Da gab's eine Raupe noch, eine Planierraupe. Ja, und es gab dieses Ding, was so zu den Seiten so Bolzen rausschießen konnte. Ja, so Seitendinger. Wie so ein Hammerhai. Es war geil. Also da hast du du konntest ja die Fahrzeuge oftmals auch wählen. Mit welchem Fahrzeug willst du die Mission jetzt probieren? Und da konntest du halt ausprobieren, womit es am besten geht. Das war eigentlich ganz geil. Ja, und du musstest immer den Weg auch finden. Es gab dann immer so Sachen wie, du musstest von A nach B, um bei B mehr kaputt zu machen, und du hast den Weg nicht gefunden. Und es war immer eine Kombination so aus, mal musstest du springen, mal musstest du einfach irgendwie was kaputt machen. Oder es war wirklich, also ich empfand es als sehr rätsellastig, obwohl es ja gar nicht das Spiel dafür war. Es ging wirklich nur um Action-Zerstörung und über die Karte fahren, aber ich habe da habe ich gekniffelt. Wie kriegst du das jetzt in der Zeit kaputt? Weil es gab dann natürlich auch immer den Königsweg, weißt du, irgendwas reinstürzen lassen auf was anderes oder wie du gerade meintest, so sliden und damit dann ganze Häuserreihen kaputt machen. Also es war sehr offen, obwohl man eigentlich nicht viel, man hatte das Fahrzeug und die Häuser, so mehr war nicht. Diese wirklich clever, wie Rare das eben dann zusammen hat, dann an sich simplen Spielprinzip oder Spielkonzept, das so aufzufüttern oder mit so viel Zeug reinzusuchen, dass du eben motiviert bist, viel auszuprobieren, viel zu machen, auch lange dran zu sitzen. Ne? Also eigentlich einmal durchspielen und gehabt, aber nein, das Spiel motiviert einfach immer wieder neue Zeiten zu probieren. Das war jetzt auch kein Spiel, auf was ich lang hingefiebert hatte, weil ich war einfach, wie ich schon oftmals gesagt habe, der N64-Fanboy schlechthin und hatte zu dem Zeitpunkt gerade Zivi gemacht, mein erstes Geld in der Tasche, sodass ich mir auch mal ein paar Spiele selbst kaufen konnte, ohne jetzt sparen zu müssen. Und dann sehe ich das da und kaufe das für 200 als Import und wollte es aber gar nicht so 200 richtig. Auch. 200, ja, Alter. Waren so teuer, ne? Aber ich wollte das nicht mal, weißt du? Aber ich war da gerade in so einem kleinen Rausch. Ich habe Geld. Genau, ich habe Geld. Und es gab dann oft Davor hatte ich eben das Güldene Auge und Pilermann Stink gekauft. Den Namen, bei dem man jetzt einschalten würde. Das hat mir irgendwie so Spaß gemacht, Spiele zu kaufen, dass ich mir dann auch Blastcore gekauft habe. Und das hat sich dann aber auch gelohnt, weil es eben ein ziemlich geiles Spiel war. Und spätestens da war ich auch Rare-Fanboy. Ja. Mit Blastcore, also spätestens Blastcore hat es bei mir auch angefangen, dass ich mir dachte, Alter, die haben jetzt also wirklich eine Menge gute Spiele rausgebracht, die ich alle geil finde. So. Und da hat es angefangen, dass ich mir die Spiele immer geholt habe, angeguckt habe, irgend sowas. Ja, natürlich. Die haben also mit dem in diesen Jahren dann ihren Ruf aufgebaut. Ne? Also früher eben auch schon gute Sachen und gut im Ansatz, aber da war Rare eine konsistente Hitfabrik. Immer mit einem anderen Genre, immer mit einem anderen Spielprinzip, aber immer was Gutes. Bei Blastcore fand ich auch ein Lied so geil, das können wir dann mal einbauen. Das war, glaube ich, auf dem Mars oder auf dem Mond hat es immer gespielt, auf diesem gelben Planeten. Und das war so ganz schlechter Synthi-Euro-Dance-Pop. Aber ich habe mir das dann trotzdem auf Minidisc gezogen und das war so die Zeit, wo wir dann mal in Urlaub gefahren sind. 90s pur, so Euro-Pop auf dem Minidisc. Es war so ein Lied mit so einer eingängigen Pop-Melodie, das habe ich nicht mehr aus dem Ohr bekommen. Das fand ich immer geil. Ja, das spielen wir jetzt ein. Keiner weiß hier jetzt im Moment, wie es eigentlich klang, aber gut. Exakt, ja, klang wahrscheinlich fantastisch. Nach Blastcore, oder habt ihr dazu noch was zu sagen? Jetzt ist Schluss. Blastcore leider eben auch nicht remaked oder nicht neu aufgelegt worden bisher. Was danach kam, 98, ein Spiel, was neu aufgelegt wurde. Und die Antwort Rare sozusagen zu einem, die Chance, mal einen 3D-Jump-Run zu machen, Banjo-Kazooie. Bis dahin hatte ja eigentlich Nintendo, hatte Nintendo dominiert mit Mario 64, ja, mit Jump'n'Runs, dass die dann eigentlich so konkurrenzlos das einzige in den Anfangsjahren vom N64 hatten. Viele hatten es probiert, ein vernünftiges Äquivalent, ein vernünftiges anderes Jump'n'Run zu machen. Und für viele ist, glaube ich, Banjo-Kazooie dann das erste so richtig gewesen, was wenigstens ansatzweise Mario 64 Paroli bieten konnte. Ne? Du hattest, ja, Banjo ist der Bär, Kazooie ist der komische Vogel, der ihm auf dem Rucksack geschnallt ist. Und die Hexe Grunty hat seine Freundin entführt, oder wie war das? Also wieder so eine Karte. Ja, genau. So eine die Freundin von Banjo wurde entführt von der Hexe Grunty. Exakt, so eine typisch abgedrehte Comic-Story. Aber kann man vielleicht. Ja. Entschuldigung, ich hasse dieses Unterbrechen, was ich immer mache, aber ich wollte nur gerade einwerfen, dass diese dumme Story, die wurde aber auch dann als dumm ständig so ein bisschen betitelt. Man hat so wirklich das Gefühl gehabt, die Charaktere haben selbst irgendwie keinen Bock auf diesen Schwachsinn. Ja, ja. Aber müssen ihn halt machen, weil sie sind halt Spielecharaktere. Das war tatsächlich das war Gefühl, cool, was ich hatte. Ja, es hatte was im Ansatz eben schon, was später dann mit Conker gekommen ist, was natürlich alles nochmal auf die Spitze getrieben hat. Als es war eigentlich ein gutes Jump'n'Run, aber auch Jump'n'Run-Parodie ein wenig. Na, und stimmt. Und eben noch mit dabei, also das, was wir vorhin auch meinten, von wegen Rare ist trotz des Humors erfolgreich geworden. Ja. Ne? Banjo-Kazooie hätte wahrscheinlich auch ohne diese Komponente funktioniert. Ja, klar. Ne? Weil es ein Grundzug dieses Jump'n'Run war, natürlich sehr viel, was da schon angefangen hat, sehr viele Sammelsachen, die man machen muss. Du musst hier und Quietschis und keine Ahnung, wie die ganzen Sachen heißen. Die das man ging ja noch gerade so. Das ging gerade so. Schlimmer wurde es später mit Donkey Kong 64, da werde ich nachher was und zu erzählen. Und im Nachfolger von Banjo, also Banjo-Tooie, das ging gar nicht, also einfach das war die Übertreibungsphase von Rare, wo sie diese Sammelnummern übertrieben haben, das weiß ich noch. Weil da gingen mir dann die Spiele auf den Sack und ich wollte Banjo-Tooie gar nicht mehr spielen, weil ich wusste, so viel will ich nicht sammeln, hört mir auf. Was gab's denn da? Da gab's einmal die Mumbo-Köpfe, dann gab's Noten, dann gab's Puzzleteile. Puzzleteile waren ja das Hauptding, was man sammeln musste. Ja. Genau, um neue Levels freizuschalten, aber eben Noten noch, und 100 Stück in jedem Level, die Ninjos, die Vögel, die Mumbo-Köpfe. Es gab noch mehr. So eine Art Währung oder so. Gab es nicht sowas noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Du hattest auch immer dann die Anzeige, also wie viele es von welchem Level gibt, dass du auch immer dann, wenn du eins übersehen hast, oh scheiße, ich muss jetzt zurücklaufen und das finden. Das war immer dieses, Level komplett haben. Genau, obsessive compulsive, wie man so schön sagt, dass man alles unbedingt auf 100% dort rausholen muss. Ja, was sie heute ja auch mit den Achievements auf die Spitze treiben. Genau, auf die Spitze dementsprechend. Banjo-Kazooie, wie gesagt, damals einer der besser, also das eines der besseren Super Mario 64 Derivate, die auf der Konsole gekommen ist. Hat auch sehr gute Grafik natürlich, Rare-typisch wieder gehabt. Das ist auch gut gealtert. Das gibt es ja jetzt auf Xbox Live Arcade schon seit ein paar Monaten oder einem halben Jahr oder vielleicht sogar schon. Das habe ich mir dann runtergeladen, nochmal gespielt und das ist ja eigentlich 1:1 nur ein bisschen schärfer. Sieht genauso aus wie damals, nur ein bisschen schärfer. Und 16:9 Modus. Und Hammer, also das kannst du immer noch spielen und es ist immer noch lustig und es spielt sich immer noch gut und die Levels, die Musik ist auch nach wie vor immer noch richtig geil. Ja, N64-Spiele finde ich, wenn man die ein bisschen aufpoliert, die eignen sich sehr gut, dass du die, also es ist das sind tolle Xbox Live Arcade-Sachen, weil da macht die Auflösung viel aus. Ja, wenn ich jetzt an bestimmte Xbox Live Exklusivtitel denke, wie zum Beispiel The Maw, was halt von der Grafik einfach schlechter aussieht als so ein Banjo-Kazooie-Teil. Also, wo man halt merkt, okay, dieses Hauptvieh Maw ist schon cool gemacht, aber der ganze Rest ist halt mega hässlich. Und das ist schon, dafür sieht es, da kann man dann schon eher zu sowas greifen. Auch wenn ich persönlich finde, Maw ist einer sowas, da muss jemand dabei sein, der mal bei Rare gearbeitet hat. Bin ich absolut überzeugt von. Weil dieses Vieh sieht für mich aus wie ein typisches Rare Vieh. Also, weißt du noch, Maw, dieses Blob-Ding? Ganz klar, irgendwo muss da ein Rare-Entwickler mit dabei sein. Ich würde eine Wette eingehen, dass da irgendwo einer sitzt, der das Charakterdesign gemacht hat. So. Weil das erinnert mich ständig an Rare, wenn ich spiele. Und ich liebe dieses Spiel. Als das Ding rausgekommen ist, hat sich ja das Core-Team, also die bei Rare hauptsächlich für alles verantwortlich waren, in alle Winde verstreut. Also kann sehr gut sein, dass da einer mit seinem Finger ins Spiel gehabt hat. Weil das konnten die echt Charaktere machen, die einem im Gedächtnis bleiben. Das haben die schon gut hingekriegt, diese cartoonigen Rare-Charaktere. Ja, natürlich. Da gab es einen Begriff für, so, weißt du, für diese besondere Liebe zu den Charakteren. also für mich war das dann immer so, ey, das sind so typische Rare-Charaktere. Ja, das stimmt. Das mittlerweile kennt das den Begriff ja gar keiner mehr. So. Nee, also was heute steht Rare für was, ja? Ja, was wir so, oh, Rare, die haben so schön gemacht, den Hauptdarsteller von Grab by the Ghoulies. Wer war der? War das überhaupt ein Typ? Ja, war ein Typ. Der hatte so einen Ringelpulli an, das war ich glaube schon. Blonde Haare, ne, oder? Ach, ich weiß nicht mehr. Grüne, lila. Banjo-Kazooie, ein relativ ziemlich großer Erfolg eben gewesen, was auch, ja, wertungstechnisch, Verkaufszahlen, ich glaube, es gab sogar einen TV-Werbespot, kann ich mir noch erinnern, der irgendwie ganz, ganz merkwürdig gewesen ist. Ja, mit so einem echten Typen mit der Maske, oder? Genau, mit genau. Die Medizinmann. Exakt, genau das, ne, wo ich sage, auch N64 TV-Werbung hast du eigentlich auch kaum gesehen, außer von Nintendo, wenn irgendwas gekommen ist. Das Videospiel Super im TV-Werbung. Super Nintendo, das ist zu spät. Der neueste Hit, da macht wirklich jeder mit. Reißt mächtig mit. Ja. Ich weiß, jeder von euch könnte jetzt den Text bis zum Ende mitsingen, aber wir sparen uns das. Ja. Was nach Banjo-Kazooie aber eben dann passiert ist, 99, und das ist so eine der ersten Kerben, die dann in der Rüstung von Rare dann geschlagen wurden, haben sich auch viele Leute darauf gefreut. Donkey Kong 64, damals glaube ich im gelben Modul. Ne? Du brauchtest die N64-Speichererweiterung. Du musstest dir für 80 Mark dann 4 Megabyte weiteren Speicher dann dazu kaufen, damit das Spiel überhaupt läuft. Wurde auch mit beigepackt, glaube ich, dazu. Und ja, dachten die Leute, okay, Banjo-Kazooie, tolles Spiel im Ansatz, ja, das machst du dann jetzt hier auf 3D, jetzt kommt Donkey Kong wieder zurück, das wird der Hammer, das wird das der offizielle, der richtige Nachfolger zu Super Mario 64. Ja. Bitte, ja, sehr. Man erkennt schon also an deiner Anleitung, dass es wohl nicht so geworden ist. Nicht ganz. Und ich hatte genau dieselben Gedanken, das war damals, da muss ich jetzt echt mal kurz persönlich erzählen, bitte. Weil das tatsächlich eine sehr interessante Geschichte ist. Donkey Kong 64 war mein allererster richtiger Test, als ich damals bei einer Zeitschrift gearbeitet habe, Funderation, und war auch mein allererstes Mal, dass ich bei zu einem Presseevent eingeladen wurde. Und jeder von euch kennt das so. Der erste Presseevent ist immer was Besonderes, weil man keine Ahnung hat. Man will total seriös sein und voll professionell. Und dann merkt man da, ich bin der Einzige, der das so will. Und das war so interessant, weil die haben Donkey Kong 64, du hast ein Spiel, was so komplex war, dass man das, glaube ich, wochenlang spielen konnte ohne Probleme. Musste man spielen, laut Nintendo-Regel, und das habe ich schon damals scheiße gefunden und die machen das teilweise heute noch, musste man an 2 Tagen testen in einem offiziellen Hotel, Kempinski Hotel in Frankfurt, wo Nintendo sich einquartiert hatte, und da saß man dann inmitten von Palmen und bla und Buffet und hat das Spiel gespielt, den ganzen Tag und am nächsten Tag nochmal, mit 10, 20 anderen Redakteuren. Und das soll mir nochmal einer erklären, du kommst dahin, spielst das Spiel und wirst erschlagen, weil so viel eingesammelt werden kann, wie in keinem anderen Rare-Spiel. Und weil gleichzeitig auch es so groß ist, du weißt gar nicht, du denkst, weil du ja weißt, du spielst nur 2 Tage, boah, das wird ein super Spiel, das wird Wahnsinn. Und kannst es aber gar nicht auch nur anreißen, spielerisch. Du kannst es gar nicht austesten, weil du ja nur 2 Tage Zeit hast. Du brauchst ja irgendwie nächsten Level. Und dann ignorierst du diese Sammelsachen und merkst im Nachhinein, ey, das ist eher kontraproduktiv gewesen. Also wenn du es dann nochmal spielst. Und das war so mein erster Eindruck, wie so Presseevents sind, und der hat sich bis heute auch bestätigt, dass Presseevents nahezu immer dazu da sind, um die Redakteure zu verarschen. Also meiner Ansicht nach, weil man gibt ihnen was, was sie gar nicht in der ganzen Bandbreite sehen und begreifen können, und zeigt ihnen nur so, oh, guck mal, groß, groß, toll, geil, schön, und dann gehen die nach Hause und schreiben genau den Scheiß. Und so sind vielleicht die Dinger früher entstanden, weißt du, über die wir uns vorhin noch aufgeregt haben. Das kann durchaus sein, aber man kennt es speziell von Nintendo eben. Genau, wollte ich gerade sagen. Dass auch oft im Beisein von jemandem, dass du nur ein gewisses Zeitfenster hast, da. Okay, also wir kennen noch, kann man ja auch mal kurz erklären, wenn jemand von Nintendo kam in der Redaktion und hat eben ein N64-Spiel oder später auch Gamecube-Spiele mitgebracht, dann wurde da eine extra Konsole mitgebracht, in die das jeweilige Spiel eingelegt oder eingesteckt war. Mhm. Und da war dann ein Metallbügel drüber über die Gamecube-Klappe oder über das Modul vom N64. Das ist keiner klaut, während der so Nintendo-Typ dabei sitzt den ganzen Tag. Was soll man denn machen? Soll man ihn niederschlagen Man hat das nicht wie von anderen Leuten geschickt bekommen, konnte es mit heimnehmen und da ausführlich zocken, sondern man musste das eben in einer gewissen Zeit... Ich muss mal kurz rangehen. Okay, geht einfach mal ans Telefon. Geh mal kurz ran. Wir können ja weiter dementsprechend quatschen, aber natürlich. Ja, Podcast. Gunnar. Podcast. Ja, tschüss. Ja, Mama. Es geht ja nicht hier. Ja, was ist denn hier? Gunnar hört aber auch nicht auf einfach. Ist doch Mittwoch erst heute. Ja. Er sagt mir doch, er soll vorbeikommen, da können wir schon mal quatschen für Drehideen für nächste Woche. Hat sich nicht rentiert, dass wir hier hingegangen sind, statt in die Sauna in unserer Redaktion. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt an einem Mittwoch aufnehmen und wir eigentlich erst morgen für die Sendung planen würden für nächste Woche, aber sich alles wegen Ostern verschiebt. Genau, weil wir haben ja auch Osterfreitag, Karfreitag, da will man dann nicht arbeiten. Genau, muss alles Ostermontag kann nichts gemacht werden. Das heißt, es muss morgen alles feststehen, was normalerweise Montag erst gemacht wird. Ich kann aber eine andere Geschichte erzählen währenddessen. Ja, mach das. Donkey Kong 64, Nintendo Hotel, und ich war da mit Daniel Johannes, den kennt heute auch keiner mehr. Damals war der auch ein paar Jahre Redakteur bei der Funderation. Und das Lustige ist, das war mein erster Event. Und wir hatten echt viel Spaß. Und dann haben wir, weil es halt Hotel ist und Nintendo alles zahlt, haben wir alles, absolut alles, was auf der Karte stand, bestellt für morgens am nächsten Tag. Zweimal, weil wir ja zwei Leute waren. Ey, das war mir so ein Witz. Und nach dem Motto, mal gucken, was sie davon liefern. Und die haben tatsächlich alles, was auf diesen Hotelkarten steht, geliefert. 3000 Zeitungen. Alles zum Frühstücken und Trinken und Essen, was man sich vorstellen kann. Und ich dachte mir so, Alter, wie wahnsinnig. Du weißt ja, wie teuer es in Hotels ist. Natürlich. Das waren locker ein paar hundert Euro. Also, und Nintendo hat das bezahlt. Die haben uns nicht mal angerufen und gesagt, sag mal, habt ihr einen Schaden? Nein, die haben einfach bezahlt und gut war's. Also, ich meine, das ist mega assig und ich habe das auch nie wieder gemacht, aber das... Ich wollte mal testen, wie weit es geht, und die machen es knallhart. Also, naja. Ja, damals, das war echt schön. Geld, also, Daniel Johannes war einfach der Teufel damals. Es war seine Idee, muss ich dazu natürlich sagen. Klar. Ich war ja neu. Er war ja seit einem Jahr bei dem Magazin, wo ich auch dann war. Exakt. Wir wollen mal sehen, ob der Neuling drauf reinfällt. Ne? Dann hättest du schön die Schuld bekommen auch dafür. Ja, er hätte mir die Schuld gegeben, aber er hat da nicht so weit gedacht. Das zweifle ich. Donkey Kong 64, ich habe es erst nachträglich gespielt. Ich wollte es mir damals kaufen, aber Geldknappheit dementsprechend gewesen. Und ich habe dann später, glaube ich, drauf gespart. Kurz darauf kam noch Majora's Mask, das Zelda-Ding. Und das hat mich alleine 220 Mark oder so gekostet, damit ich spielen kann, inklusive dem Modul, das Speichermodul, was ich dazu kaufen musste. Also kein Geld für Donkey Kong. Fand ich im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich nicht zu der Zeit gespielt habe, aber es hätte mich wahrscheinlich ähnlich abgefuckt. Ne? Also heutzutage kann ich es auch nicht mehr richtig anfassen, muss ich sagen. Donkey Kong ist meiner Ansicht nach auch das beste Beispiel. A, ist es so, der Wendekreis so für Rare, wo es so auch langsam wieder bergab ging. Mhm. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, das war's. Es kommen noch ein paar gute Sachen, aber es sind also so langsam ging die Spirale, also sie zeigte nicht mehr nach oben. Es war keine Garantie mehr. Genau. Das würde ich gerne sagen. Es war nicht mehr die Garantie, dass ein Spiel gut ist, und es war auch ein Zeichen, dass weniger oft mehr ist. Also nur alles zuzuhauen mit Optionen und es noch mehr auf Langspielwert irgendwie zu pushen, fand ich, war dann der Story unter dem ganzen Spiel abträglich so ein bisschen. Ja, aber wenn du wirklich dir du nicht in Aussicht hast, dass du wirklich dort was schaffst, sondern immer nur arbeitest. Mhm. Und das ist ja, die Sammelei ist Arbeit. Du bringst ja nichts wirklich voran, nur weil du deinen Counter dort hochtriebst. Ja, sag das mal Nintendo und Pokémon. Ja, nur sammeln macht auch keinen Spaß. Ja, sag das mal dem World of Warcraft. Ja, doch, sammeln hat ja schon was. Ich sammle auch gern irgendwie. Ja. Hat keiner gehört aus euch. Hat keiner gehört. Ich brauche euch nicht drauf beziehen. Ja, wahrscheinlich hört man's super klar auf dem Mikro. Also, es gibt ja auch einen Unterschied irgendwie. Es gibt ja in Rollenspielen, man sammelt Waffen oder Erfahrungspunkte und das wirkt sich dann irgendwie aus. Aber bei diesen Spielen jetzt Donkey Kong, Banjo-Kazooie und was weiß ich. Ja, aber das war ja einfach nur Schikane. Weißt du, die mit noch mehr Schikane, ja. Ja, eben, die schicken dich los, ein paar blöde Symbole, von denen du aber nichts hast, außer dass du am Ende sagen kannst, ich hab's alle gefunden, aber mehr hast du davon. So stelle ich mir vor, Sisyphos 64. Deine Spielfigur wird ja dadurch nicht besser oder kriegt eine neue Waffe oder sonst irgendwas. Und man darf nicht vergessen, bei Donkey Kong 64 war es tatsächlich so, dass man die Sachen natürlich schon sehen konnte, aber man konnte sie nicht einsammeln und sie waren halt so durchsichtig oder so reliefartig. Oh, ja. Aber es war, man ist in Level gekommen und hatte sofort keinen Bock mehr, weil du einfach gesehen hast, okay, der Himmel ist voll mit irgendwelchen Items, der Boden ist voll mit Items. Und da oben und da unten und du hattest, das hat mir wirklich den Spaß verdorben. Ja. Da hatte ich dann keine Lust mehr. Ich kann es nicht erklären, warum, aber das war zu viel. So. Weil wir es jetzt gerade davon hatten, ich knüpfe einfach mal an von, wir waren bei Banjo-Kazooie, Donkey Kong, und Banjo-Tooie ist ja der Nachfolger von Banjo-Kazooie. Und da, den Test habe ich damals für euch geschrieben, für die Fun Generation. Ja. Und das war auch so ein Zeitding, weißt du, wo es hieß, irgendwie, das muss so und so fertig werden, mach mal, hast du Zeit, mach mal. Und das war auch so ein Ding, wo ich dachte, ihr habt sie nicht mehr alle, Rare oder wer auch immer. Weil das war, glaube ich, noch mal krasser vollgepumpt mit Items als jetzt Donkey Kong Country Land 64. Und kam das danach oder davor? Ich weiß nicht. Das kam danach, glaube ich. Ah, okay, dann Banjo-Tooie kam im Jahr darauf. Ich hab wirklich nur zwei Level von dem Ding gespielt und habe das dann einfach als Test verkauft. Weil so war er drauf. Ja, nee, ich muss das einfach sagen, weil ich habe an dem ersten Level, glaube ich, wirklich einen ganzen Tag gehangen, um alles zu finden, weißt du. Ich habe da wirklich in dem ersten Level die ganze Zeit rumgehangen und habe gedacht, sammelst mal ein bisschen mehr Puzzleteile unter anderem, um dann eben schneller die nächsten Levels freizuschalten. Aber es hat einfach nicht gereicht. Es war einfach zu krasse Arbeit. Also ja, teilweise hatte man, ich kann mich erinnern, es war sogar so eine Situation, wo wir auch nur 2-3 Tage Zeit noch hatten. Ja, und es war so ein knappes Nach Ding dem Motto, irgendwie. Oh, das kommt, hier dran, mach's mal, so. Ja. Und es war dann auch nichts, wo ich sagen konnte, okay, das Spiel ist scheiße, weil das war ja nach wie vor noch lustiger Humor, gute Steuerung, schöne Level und so. Aber der Punkt, den wir eben angesprochen haben, zu viel Sammelei, der war da ganz exzessiv. Ja. Wie viel hast du gegeben? Ach, 10 von 10. 92? Nein, die Fun Generation hatte das einzige seriöse System. Ihr hattet noch das 10er-System schon. Ja, fand ich perfekt, ganz im Ernst. Also noch, es war natürlich so einfach zu sagen, ey, also es war nicht einfach im Sinne von, man macht sich keine Mühe, sondern es war wirklich schnell, bequem, man konnte sagen, okay, das ist ganz klar eine 7, auch heute kann ich noch sagen, das ist ganz klar eine 7 von 10, das Spiel, so Spiel X. Und eine 8 war dann halt, weißt du, nicht nur für Fans, eine 9 war, und eine 10 kam bei uns auch ab und zu mal vor, aber war halt wirklich einfach häufig nicht der Fall, so, weil, also, ein gutes Spiel war, ein sehr gutes Spiel war eine 9 von 10, ich fand's super damals. Das war aber die Fun Generation, wo es Prozentwertung wieder gab. Also, ach so. Was ich jetzt meine. Wir haben es mal probiert, gell? War das die rote? Warst du dabei in der roten Phase noch? Ja. Also wo dann die Fun Generation redesigned wurde mit den roten Rand? Die Fun wurde ständig redesigned. Als ich kam, ich war 2 Jahre bei der Fun und in der Zeit hatte ich 3 verschiedene Chefs. Also weißt du so, das war lächerlich. Also, ja, egal. Aber die haben ständig redesigned. Also die haben für kurze Zeit Prozente gehabt, das weiß ich noch, kurz bevor das Heft dann eingestampft wurde. Ja, genau. Das war die Zeit, wo ich dann auch da aktiv war und wo du dann auch gerne was für die Fun immer geschrieben hast. Ja. Muss man sagen, Trant hat zu der Zeit fürs OPM gearbeitet und für die PlayStation. Alles Magazine, die man eigentlich früher kannte. Aber so, deine N64-Liebe konnte niemand verhindern. Er hat den Job bekommen, obwohl er so ein N64-Fan exakt, ist. Exakt. Sonst wäre es die Endzone gewesen. Ich habe mir doch extra auch zum Arbeitsantritt eine PS1 gekauft mit Tekken 3 in der Platinum-Version. Das war auch das einzige Spiel, was ich... Oh, komm hier. Nächstes Thema. Das ist Jahre her. Das ist 15 Jahre her. Ich schäme mich. Ist das peinlich. Ich schäme mich. Nach Donkey Kong, ein auch ungewöhnlicher Titel, den ich damals leider nicht gespielt habe, aber vielleicht hat irgendjemand von euch den schon dann ausprobiert. Jet Force Gemini. Soll gut gewesen sein. So ein Third-Person-Weltraum-Lauf-Shooter irgendwas. Also wird auch immer noch von den Leuten, die es gespielt haben, hochgehalten. Aber da ich es damals nicht gespielt habe, kann ich auch jetzt nicht wirklich was dazu sagen oder definieren, was daran gut war. Nee, ich auch nicht. Aber auch hier muss ich sagen, also Donkey Kong, weißt du, geile Spiele, aber ich mochte den Affen nicht. Und bei Jet Force Gemini war es genauso. Die Figuren haben total doof ausgesehen. Das war so ein Astronauten-Boy, weißt du, in so einem hellblauen Kostümchen mit so einem Mega Man-artigen Helm und so fetten Unterarmen. Und da gab es so eine rosane Tussi, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ein Robohund? War es der Robohund? Ja, der Hund, auf dem man surfen konnte und der einem so, verschiedene, wie ein Surfbrett so, und dann ist man geflogen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war sowas. Ich muss aber sagen, das war Design, wie es mich überhaupt nicht angesprochen hat. Dito, ja. Deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Ja. Rare hat vielleicht auch nicht immer das perfekte Design gehabt, kann man fast sagen. Ich dachte bisher immer, die wären, aber nee, stimmt, jetzt wo ich das höre. Ja, also das kann auch sein, das Ding war eins, wo sie erstmal so richtig anthropomorphisch, also richtig menschliche Figuren. Anthropomorph? Ich bin Grieche, was soll ich sagen? Was ist mit Worf? Wo sie auf jeden Fall Charaktere machen mussten, die eben nicht dem wir machen ein Tier, was sprechen kann, entspricht, was ja fast all ihren vorigen Sachen dann spawnen. Also die Battletoads sind eben Kröten, Donkey Kong ist ein Affe, Banjo-Kazooie hast du Bären und sowas und hier hast du Menschen, die dann aussehen, als ob sie aus dem Baukasten irgendwie... Vielleicht kann Rare auch keine vielleicht Menschen. Also bei den Shootern hast du ja eher aus der Ego-Perspektive gesehen und die Gegner waren dann ja nicht wirklich Charaktere, sondern sie waren ja Gegner, einfach die müssen nicht so perfekt designt sein. Die hatten auch immer diese Fototapeten als Gesichter. Exakt. Deswegen sah das für damals auch noch richtig gut aus. Genau, also das war auch ein Feature, da kommen wir gleich mal perfekt drauf zu sprechen, wo du selber dich hättest einbauen können. Was dann rausgenommen wurde, damit dann damals, ich glaube, wegen der Shootings in Columbine, damit die das dann nicht machen. Mhm. Ja. Was für ein Quatsch, der hat keiner erkannt. Jet Force Gemini, auf jeden Fall, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass es auch hieß, dass es grafisch ganz gut sein soll und du da auch mit dem Expansion Pack dann nochmal die Auflösung hochdrehen kannst. Ärgert mich eigentlich, Sachen, dass ich das nicht gespielt habe. Hybrid Heaven und solches Zeug. Ja, super. Ja, du bist ein Hybrid Heaven Fanboy, ne? Kennst du das noch, Simon? Ja, der Präsident wird von Aliens entführt und man selber macht Suplexes mit Aliens auf dem... Hybrid Heaven, meinte ich. Hybrid Heaven. Ja, das hat der Trant mir damals schon als ziemlich cool verkaufen wollen. Und ich glaube ihm das heute so. Ich habe es nur leider wirklich nie gespielt, aber ich weiß, dass der Trant sehr begeistert war. Also ich sag mal jetzt so in Story-Gedöns-Sachen, könnte dir das auch gefallen. Ja. Okay. Aber ganz ernst, so wie das damals aussah auf dem Nebelwerfer, ey, heute, das kann ich nicht mehr spielen. Nee, ja. Das war auch damals schon hässlich, aber. Sagt, nach Jet Force Gemini, Banjo-Tooie hatten wir ja schon ein bisschen gesprochen, war nicht mehr ganz so erfolgreich wie der Teil vorher. Die hatten auch noch rausgebracht, schmeißen wir uns nochmal kurz in die Runde, darüber brauchen wir uns nicht groß unterhalten, Mickey's Speedway. Auch ein Kart Racing Game, war das okay, war das gut, hat es ja also getaut? Eigentlich war es ja da, also ich weiß noch, dass ich damals dachte, das passt ja eigentlich ziemlich gut, so die Disney Sachen und Rare, also so da, das war auch cool, aber da auch da fehlte meiner Ansicht nach so einfach die Originalität. Das wirkte halt wie eine gute Auftragsarbeit, aber halt weder im Vergleich zu Mario Kart 64 noch zu Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing. Ja, ist auch, glaube ich, keins, was so große Wellen geschlagen hat. Also mich hat es auch gewundert, dass das von Rare gewesen ist. Also war echt, es gab ja einige nette Racer dann in der Ära. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es von Rare dementsprechend ist. Obwohl ich so ein großer Diddy Kong Racing Fanboy bin, habe ich es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Im gleichen Jahr natürlich da, dass der ganz große, ja, einer der größten Titel für Rare damals, Perfect Dark, was ja eigentlich, über den Bond-Shooter, über den wir gesprochen haben, da hatte Rare ja die Lizenz nicht mehr. Aber die wollten natürlich einen Nachfolger machen, haben sie sich also einen komplett neuen Franchise ausgedacht. Und das war eben Perfect Dark, Zukunft, war das in der Zukunft? Ja. Mit der Attentäterin oder was, nee, so Geheimagentin Joanna Dark, die du gespielt hast. War schon auch der erste Punkt, der mir nicht gefallen hat, dass es eine weibliche Hauptfigur ist. Du Schovi. Brandt hat ein großes Problem mit weiblichen Hauptfiguren. Deswegen, immer, ne? Wenn wir Tekken oder so gespielt haben, habe ich immer die Frauen genommen. Weil er sich so sehr drüber aufgeregt hat. Keine Ahnung, kann man vielleicht früher ausschimpfen oder so, aber ich hast du bei Metroid auch gesagt, ne? Habe ich auch gesagt, ja. Ja, der Trant will große, muskulöse Männerklumpen, die aussehen wie Fabio. Ja, das wäre das Beste. Eine Sache, ich hatte Perfect Dark eben damals nur bei einem Kumpel gespielt. Stimmt es, dass man, wenn man das Expansion Pack nicht hatte, dass man nur eine Demo vom Spiel spielen konnte? Also ich glaube, wenn du wenn du das Expansion Pack nicht gehabt hast, dann konntest du es reinigen und konntest nur zwei Multiplayer-Level irgendwie machen und nicht das richtige Spiel. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es extrem limitiert, dass du konntest zwar starten ohne das Expansion Pack, aber du konntest nur wenig spielen oder sehr limitiert. Ich muss das nochmal nachchecken, was der Umfang jetzt hier war, aber es war so eins, du konntest ja nicht sagen, das Spiel ist zwingend vorausgesetzt, dass du unbedingt das Ding, das Expansion Pack brauchst. Das hat Nintendo später nur bei Majora's Mask gemacht, weil die konnten es sich erlauben. Perfect Dark eben eins, wo du dann ohne das Expansion Pack aber nicht wirklich viel reißen konntest. Und was das Expansion Pack gemacht hat, ich glaube, es sah für ein N64-Spiel, ja, war es mit das grafisch Beste eigentlich. Ne? Ja, aber es hat geruckelt wie die Seuche. Also es gab echt Abschnitte, das lief, es war performancemäßig nicht so gut wie Sehr gut. Da gab es ein paar Level. Also ich wollte genau dasselbe sagen, weil du hast ja das im 007-Modus dann durchgespielt, den Vorgänger. Ja. Oder 0-0-Modus. Und da war ich immer so neidisch drauf. Ich dachte immer, okay, das nächste Spiel von denen, weißt du, da mache ich das dann. Und dann habe ich das versucht und ich habe es wirklich, ich möchte fast sagen, 3/4 geschafft auf dem härtesten Perfect-Modus, glaube ich, hieß der. Und dann fing es irgendwann an, so dermaßen zu ruckeln, weil so viel los war und weil man eben anders spielen musste als im richtigen Spiel. Das heißt, man musste auch mal die Gegner sich versammeln lassen und sie dann möglichst auf einen Haufen erledigen und so. Und es hat teilweise so derbe geruckelt, dass ich keine Chance gesehen habe, das auf dem Modus durchzuspielen. Und ich hätte es geschafft, wenn die Technik besser gewesen wäre. Und das hat mich echt richtig geärgert. Es hat verdammt oft geruckelt so, aber das hat sich halt nicht so sehr gestört. Man war es ja auch gewohnt von anderen Spielen, aber wenn es dann um Skillspielen ging, da ging das einfach nicht mehr. Ist ja auch nicht so, dass da gerade die Bildrate von 60 auf 30 Bilder droppt, sondern eben mal von 30 oder 25 auf 5. Da kannst du nicht mehr spielen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das damals ausgeliefert wurde, in welcher Qualität manchmal. Eben, und du hast ist ja auch nicht die Möglichkeit, dass sie es nachpatchen können, so wie heute. Ja. Ne, dass da kurz Xbox Live verbindet sich kurz und du hast. Expansion Pack. Ja. Exakt. Das ist übrigens, es hat ja lief es gar nicht und trotz hat das geruckelt. Also, das ist ja dann auch eine Aussage irgendwie. Ja. Eben. Aber trotzdem geiles Spiel. Auch trotz deswegen, also es ist ja 2000 rausgekommen. Ja. Halo war damals ein Jahr später, glaube ich, 2001. Echt? Nicht? Oder? Echt? Oder? 2002? Ich weiß nicht mehr, wann kam das könnte wann, aber sein. Wann kam die Xbox One raus? 2002? 2001? 2002 also das kann nicht sein. Nein. Wobei doch, warte mal, die Perfect Xbox 360 kam 2006, ne? 5 schon? Was? Das kann niemand Halo sein, 3 oder was? Also die Xbox 360 war Ende 2005 draußen. Okay, dann müsste die erste Xbox wohl 2001 also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt Anfangs 2001 oder 2002 war. Es war auf jeden Fall September, als Halo rauskam, glaube ich. Ja, Also um da mal den Kontext zu liefern, Grabbed by the Ghoulies war 2003, laut meiner Liste jetzt hier, ne? Oh, und das war schon einigermaßen ja im Zyklus drin vom Mr. Single, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ja, es wirkt nach einem größeren Sprung. Also selbst wenn es 2002 gewesen ist, dass er jetzt nur 2 Jahre zwischen dem Perfect Dark, was da eigentlich. Gut. Ja. Aber Halo, muss man dazu sagen, nur zur Erklärung, warum da so ein Sprung ist, nicht weil Bungie so viel besser war jetzt als Rare, sondern die haben, die haben das ja, seit 4-5 Jahren vor dem Launch war es ja schon geplant, Halo, war es dann erst für Mac und Open World und dann für PC, dann doch wieder irgendwie jetzt Xbox und nicht mehr PC, und das ging so hin und her, also die hatten wirklich viel Zeit auch, sage ich mal, hin und wieder zu planen. Ja, hey, also Halo ist... Also bei Perfect Dark war damals zu seiner Zeit schon ein super Spiel. Und ja, natürlich, auch nicht alt, aber jetzt gerade wirkt es so, weil Halo ja im Vergleich dann noch eine ganz andere Welt ist, so. Also so für als Ego-Spieler. Ja, also genau, du hast ja auch schon gesagt, da Halo so eine große Entwicklung gemacht hat. Ich kann mich so viele Sachen eingeführt. Exakt, ich kann mich sehr gut erinnern, wie so die Kollegen von mir im Internetcafé so, oh, Halo kommt bald raus für PC, das wird das beste Game ever sein, ne, bevor es dann auf Xbox gewandert ist. Wird es nur nicht für PC. Ja, aber die da kam natürlich, du hattest eine komplett andere Entwicklung beim PC-Ego-Shooter gemacht, also als du 2000 Perfect Dark hattest, für einen Konsolenshooter natürlich geil, aber was du auf dem PC bekommen hast mit die ja, auch damals, hier indiziert sind natürlich, die man jetzt nicht alle beim Namen nennen kann, aber das unechte Turnier oder sowas. Und aber ich weiß noch, wie jetzt Klassenkameraden von mir damals gesagt haben, also die kannten, wenn überhaupt, Videospiele nur vom PC, weißt du, weil den hat halt jeder zu Hause stehen gehabt und ich war der einzige Konsolenmensch und mich haben sie mal schief angeguckt, aber bei Perfect Dark haben sie auch gesagt, boah, das sieht eigentlich ganz geil aus so. Ja, wollen sie es aber spielen mit dir im Multiplayer, wenn sie vom PC kamen? Nee. Die haben einfach, aber trotzdem hat man sich ja mal getroffen, dann haben sie das gesehen auf dem Bildschirm und fanden das eigentlich ganz hübsch so. Kann man ja auch mal sagen, aber ich fand Perfect Dark jetzt nicht so toll und weiß auch gar nicht mehr wieso, und das ist eigentlich schon ein gutes Indiz dafür, weißt du, mir ist nicht so viel im Gehirn hängen geblieben wie jetzt bei dem Güldenen Auge. Ja, ich sehe es auch so wie du. Also der erste war besser. Genau. Vielleicht was ich jetzt noch weiß, ich sag's einfach mal aus der Erinnerung, das waren 2 Waffen. Einmal die Alien-Waffe, die durch Wände schießen konnte mit so einem Röntgenblick, und dann noch die Laptop-Kanone. Man konnte einfach mal so in den Raum rein so eine Laptop-Kanone schmeißen, die sich dann selbstständig aufgebaut und Gegner beschossen hat. Das kenne ich noch und das war's dann, glaube ich, auch schon. Dann erinnere ich mich noch an eine Szene, Spoiler, keiner mehr, dass du so ein Alien auf einer Bahre vor dir herschieben musst. Genau, das hast du nämlich gefunden. Das ist nämlich abgestürzt und du hast es dann gefunden und wolltest es retten. Warum, weiß ich auch nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Irgendwas. Und dann hast du es auf der Bahre immer so rumgeschoben, genau. Das ist so ziemlich alles, an was ich mich bei Perfect Dark erinnere. Und das fand ich auch geil, weil bis zu dem Zeitpunkt waren Aliens überhaupt kein Thema in dem Spiel. Also, die hatten dann schon so einen Twist, würde man heute sagen, den ich damals ganz cool fand. So, was, Aliens? Auch noch so ein blödes, weißt du, so ein typisches Alien, so Roswell-Alien, sag ich mal. Ja, war schon cool. Also fand ich damals geil. Ich erinnere mich an ein paar Sachen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du hattest ja am Anfang deinen Stützpunkt so ein bisschen. Ich weiß nicht, da bist du rumgelaufen, hast trainiert, Tutorial und so. Ja. Und der wurde später angegriffen. Okay, so. Und das war auch ganz geil. Also das waren knifflige, teilweise echt schwierige Missionen, die dann auf Perfect-Modus halt wahnsinnig schwierig wurden. Also so, wie ich gesagt habe, da konnte man es irgendwann nicht mehr spielen. Keine Ahnung, warum mir das nicht so gefällt. Weil klar, wir könnten jetzt bestimmt noch zig Sachen aufzählen, wo wir dann sagen würden, geile Idee. Du musst aber auch sagen, also Perfect Dark 2000 haben wir alle Dreamcast gespielt, ja? Wenn dann. Ja, und da bist du vielleicht. Da gab es natürlich auch jetzt nicht den definitiven Shooter zu der Zeit, aber du warst. Wüsste ich jetzt auch. Kann ich ganz kurz, Entschuldigung, aber du warst ja fast fertig, oder? Ja, ich war fertig. Ich lasse meinen unterbrechen. Ja. Ich werd einfach das Mikro demnächst bitte. Auf den Boden legen. Ich wollte nur gerade sagen, es ist mir gerade in den Sinn gekommen. Dank dem Dr. 64 hatten wir damals in der Funderation als erster weltweit, deutschlandweit, glaube ich, den Test. Also es ist eigentlich voll illegal gewesen. So. Weil es gab es halt nicht als Modul. Es hieß dann wie heute auch, ja, kriegt ihr morgen. Und dann kommt's einfach nicht und die deutsche Version drauf. Meinst du, gab es nicht als Modul, oder? Ja, also nee, die Version irgendwie, ich weiß nicht genau, ich glaube es war die, also was ich meine ist, man hat die Version versprochen bekommen, ihr kriegt eine Testversion und wie immer dauerte das dann länger als geplant und man hat ja einen Abgabetermin und dann war das so, es war noch Wochenende Zeit und am Montag, Dienstag war Abgabe und dann rief mich der Kumpel an, der mir den Doktor verkauft hat damals und meinte, ey, ich habe hier Perfect Dark, scheiße, kann man ja wegpiepen, oder? Das meine ich dich jetzt. Ja, nee, Perfect Dark ist nicht indiziert. Nee, das sagen wir ja schon die ganze Zeit. Ja. Das Güldene Auge ist indiziert. Ich habe extra nur, ich habe nicht Perfect Dark gesehen, ich habe immer mit Perfect, egal. Ja, egal. Okay. Und dann hier Perfect Dark, bla, und ich so, war's echt? Und dann habe ich direkt irgendwie abgecheckt, pass auf, ich war jetzt von Würzburg nach Hause, nach Frankfurt oder Hanau, fahr da zu Hause, spiel das da zwei Tage, fahr dann zurück und mach euch einen Test. Und das hat auch genauso geklappt so. Und ich habe es tatsächlich auch fast durchgekriegt in den zwei Tagen. Und das war, also da, vielleicht habe ich deswegen so eine persönliche Bindung zu dem Spiel. Das war für mich so eine geile Amok-Aktion, die mir einfach im Gedächtnis geblieben ist. So sollte man Spiele natürlich nicht testen, ja, aber da war ich noch so gut. Da habe ich das hingekriegt in zwei Tagen. Naja. Hey, wollte ich gerade einwerfen. Ja, natürlich, das gehört nochmal so. Also andere Leuten bleiben andere Spiele anders im Gedächtnis jeweils. Ja, es ist auch immer die Allround-Erfahrung drumherum, die auch einen Eindruck auf den Spieler hat. Das vergisst man gern mal. Eben. Also, Gut, wir haben ja alle wichtigen Spiele besprochen, jetzt kann ich eigentlich heimgehen. Ja. Nein, wir haben noch das Remake. Das Remake haben wir... Ist eine Fortsetzung. Nee, oder? Nee, es ist ein Remake. Perfect Dark Zero? Du sprichst von Zero. Zero. Ich dachte, du meinst, das Xbox Live Ding ist ja das Remake. Darüber haben wir gesprochen. Ja, bis wir bei Perfect Dark 2001 bei Conker. Okay, dann lass uns schnell nochmal an die anderen Sachen machen. Ja, machen wir schnell. Hast du Conker? Ja. Conker war toll. Also Conker, wie gesagt, es war ursprünglich mal angedacht, dass es ein super happy Jump'n'Run mit einem lustigen Eichhörnchen ist, das wahrscheinlich irgendwelche Noten und Fußabdrücke einsammelt und so weiter. Und es dann, gab auch schon Bilder dazu. Es gab schon Bilder, es gab Videos, es gab auf den E3s, glaube ich, damals gab schon dann im Internet so in den ganz frühen Filmchen, wo du dir in schlechter Qualität angucken kannst, wie so ein Happy Eichhörnchen dort herumläuft. Ja. Ja. Ich erinnere mich dann noch an eine Szene, wo Conker als niedliches, also Conker niedlich auf so einer Cowboy-Ranch ist, hat einen Cowboy-Hut auf und dann kenne ich noch so, wo er sich so dreht, versinkt im Boden und kommt dann in einer anderen Weide wieder hoch oder so. Das war so sein Move. Also das ist noch so eine Szene, die ich aus diesem niedlich Conker kenne. Exakt. Und dann bekommst du Conker, packst es ins N64 rein, schaltest es an und am Anfang säuft er sich kaputt, kotzt und pisst in die Ecke, ruft seine Freundin an besoffen und zieht danach in den Krieg, wenn du spielst. Und stimmt, sehr lustig. Zeug, aber also, so wie Banjo-Kazooie schon leicht als Parodie von dem Jump'n'Run angefangen hat, war Conker, glaube ich, so die ultimative Parodie eigentlich, die alles auf die Spitze getrieben mit auch wirklich so infantil, also so richtig infantil. Ich weiß noch, als ich hier bei Game One angefangen habe, das erste, was ich einspielen muss, spielt Conker, wie die Kuh scheißt. Ja, also das, ja, stimmt. Davon haben wir jahrelang gezerrt, dass bei Conker einfach Piss- und Kackwitze da die ganze Zeit gemacht werden. Ja. Aber mal aus Interesse, wie hat denn sich Conker nochmal gespielt? Weil der hat ja auch geschossen, oder? Nee, Conker hat nicht geschossen. Also das war nur ein Jump'n'Run. Ja, Moment. Das Schießen war im Remake, im Life and Reloaded. Es gab ja einen Multiplayer-Modus, Wo du schießen konntest. Aber es gab doch diese Normandie-Nummer im Original. Und da hatte man eine Waffe. Aber das war halt nur in ein paar Leveln. Wo du gegen die Teddys geschossen hast. Ja, das war aber so nicht das also nicht jederzeit, dass du eine Waffe rausholen konntest und die wegballern konntest, sondern nur in diesen Abschnitten. Okay. Ja, es war auf jeden Fall, es war eher so ein je nach Level. Weil genauso weiß ich, kann mich jetzt an so spielerische Details von dem Spiel. Also ich kenne die N64-Version auch nur vom Anfang her, weil ich habe es auf der Xbox, also das Xbox Remake, was danach gekommen ist, was vor allem grafisch auch sehr geil war, fand ich. Ne? Schön mit super Remake, wirklich eines der besten so von den Rare-Spielen. Für auf dem N64, das Einzige, was man Conker auf dem N64, glaube ich, ankreiden kann, ist, dass da auch die Grafik recht auf den Stocken gekommen ist. Ja. Na, du hast ja schon damals gesagt, ein recht teures Modul, ist man auch schwer da rangekommen, wenn man es hätte spielen wollen. Hatte dann aber, cooles Jump'n'Run mit wirklich abgedrehtem Setting, abgedrehten Ideen und und auch einfach, dass es so ein Spiel ist, was du speziell von dem Nintendo nicht erwartet hättest, dass Nintendo sowas durchgehen lässt auf einer ihrer Konsolen, was eigentlich perverser und härter und sowas daherkommt als die ganze... Jetzt hör doch mal auf! Der Budi rafft nicht, ruft mich jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal während dieses Podcasts an. Echt, Budi. Und rafft einfach nicht. Dabei habe ich ihm schon 10-mal gesagt, dass wir heute Podcast aufnehmen. Ja, bei der Gelegenheit kann ich auch mal sagen, dass der Gunnar mich eben genervt hat. Wir sollen... Ja, ey, das sind Honks, weißt du, alle drei, hier gehen drei Leute heute weg, sagen, ich bin bei Elch, wir machen Podcast. Ja. Und diese drei Leute werden permanent angerufen. Habe ich eben auch gesagt. Und dann hat irgendwann, wir müssen Drehbesprechungen machen. Nee, müssen wir nicht. Ja. Ja. Mach irgendwas mit Merchandise. Scheiß Ostern. Wir sind ja bald fertig. Scheiß Ostern, echt. Ja, echt. Deswegen bin ich Heide. Okay, Conker auf jeden Fall. Moment, stopp. Gab es bei Conker nicht auch irgendwie diese sexy Bienenkönigin oder was? Ja, verwechsel ich das gerade? Also, nee, mit den dicken Tüten. Ja, es gab, warte, ich weiß nicht, ob es gab den Kerl und die Tussi und du musstest beide zusammenbringen und dann haben die es mördermäßig getrieben. Oder irgendwie sowas, Biene und dann ist Honig. Oder war das Mannbiene mit Fraubiene? Ich weiß es nicht mehr. Oder Blumen? Ne, ich sag ja, ich glaube, es war eine Biene und eine Blume. Nee, weißt du, war auch so. Es war eine Biene und eine Blume, ja. Aber es war wirklich obszön. Ah, eine ja. Blume mit Möpsen. Das war's. Genau, die Blume genau, hatte stimmt. Die Möpse. Das war's. Ey, was für eine bizarre... War, das war geil. War auf dem N64 auch schon diese... Wenn es nur in echt so wäre. Also, was mich bei der Xbox-Version nicht nur bei der Grafik geflasht hat, und durch von dem Spiel her war es sehr cool. Ich finde, ich glaube, du musstest da auch nicht so viel einsammeln wie bei den ganz alten, nee. Also nicht wie bei ja. Donkey Kong und so weiter. Ich habe sehr gern gespielt auf der Xbox. Die Sprachausgabe war auch sehr geil. Oh ja. Na? Stimmt. Also... Ja, hat auch so Squirrel-mäßig sich angehört. Genau, also cool. Rare hat ja sonst immer diese Comic-Sprachausgabe gehabt. Ne? Du siehst den Charakter und... Ja. Bei Banjo-Kazooie ist genau... Ja, genau das. Ja. Und bei Conker haben sie eben wirklich gesprochen, bei der Xbox-Version. Ich weiß nicht, ob das bei der N64-Version so war. So weit kann ich mich jetzt nicht dran zurückerinnern. Doch, ich glaube, da gab es auch schon Sprachausgabe. Da gab es auch schon Sprachausgabe. War aber super präsentiert. Eigenes Konzept, hat sich super gespielt. Also für mich auch eins der besten Jump'n'Runs auf dem N64 und auf der Xbox, weil auf der Xbox gab es sonst auch nichts. Es gibt kein Spiel, was auch nur annähernd so ist wie das. Also was auch nur annähernd so ein, weißt du, so einen abstrusen Grad an Mischung aus Quatsch und Genre-Parodie und dann doch wirklich auch lustige Sachen und smarte Rätsel und also ja, es ist halt sehr, sag ich mal, die bunteren Sachen überwiegen da halt so das Blut und das übertriebene Gewalt und Scheißen und Pissen und all diese Sachen sind natürlich das, was man als allererstes sieht, aber da ist auch ein geiles Spiel dahinter. Also, ist auch ein geiles Spiel dahinter. Und vor allem originell, es ist ständig anders, es ist auf jeden Fall, es beruft sich nicht nur auf Gewalt und vulgäre Witze so, also das kann man ruhig sagen. Nee, absolut nicht. Im Nachhinein muss man leider eben sagen, dass das wohl wirklich der Höhepunkt von Rare dort gewesen ist. Definitiv, ja. Definitiv, weil was jetzt nämlich alles kommt, fällt größtenteils in den Bereich Enttäuschung oder einfach Letdown, ja, wirklich Enttäuschung. Nämlich? Was du dort bekommst. 2002, du meintest ja vorhin schon, Trant, also Conker ist über THQ eigentlich erschienen und nicht nur über Nintendo, dass da schon mal was im Argen war, was man später gemerkt hat. 2002 hat nämlich Microsoft Rare gekauft. Du vergisst ja gerade noch ein Spiel. Warte doch erstmal. Das kommt danach. Es kommt gleich noch eins, aber 2002 hat Microsoft eben, war das schon in Verhandlungen. Für wie viel war noch? Für 375 Millionen Dollar. Alter Falter. Hat Microsoft ausgegeben, damit die dementsprechend ja schon mal ein bisschen vorbereiten für die Xbox. Also Microsoft hatte die Xbox da ja noch nicht am Start. Die haben aber schon sich, ja, um sich in den Spielermarkt reinzuzwängen, brauchen die gute Entwickler. Ne? Und okay, Rare, die machen immer so tolle Spiele fürs N64. Wir geben denen Geld, kaufen die von Nintendo frei. Anscheinend war bei Nintendo wohl auch nicht mehr alles so Friede, Freude, Eierkuchen, dass die auch nicht mehr gemeinsam so richtig machen wollten. Die sind schon in Verhandlungen gewesen zu der Zeit, dass dann 2002 letztendlich dann Rare bei Microsoft gelandet ist. So ein bisschen kurz das vorher, Schicksal von Nintendo, dass sie sich immer mit ihren Spieleherstellern verstreiten oder auskühlen, die Beziehung, und die dann abwandern. Ja, aber ich glaube, da ist es aber wahrscheinlich ein recht kluger Schachzug von Nintendo gewesen eben, weil, also erstmals, die haben ja jetzt keine wirklich gut funktionierende Spielmaschine mehr verkauft, weil ich glaube, spätestens bei dem Gang zu Microsoft haben sich die Stamper-Brüder verabschiedet, die viele des Kernteams, die daran gearbeitet haben, die das Herz und die Seele von Rare ausgemacht haben, die haben zwar 100-200 Entwickler, aber wenn du da die wichtigen Leute rausziehst, dann hast du eben leider nur 150 Leute, die ausfüllen. Es ist halt so, ne? Es ist wie bei allem, es ist wie bei Filmen, bei allem. Es gibt 5, 6 bis 10 Leute, die Vision haben, und mehr dürfen es fast gar nicht sein, weil dann sind es zu viele Köche, und die restlichen sind Handwerker, die halt ihr Handwerk sehr gut verstehen, so. Aber die müssen schon jemanden haben, der sie anführt. Eben. Und einer der Gründe, warum die wohl, ja, Nintendo sich mit, oder Rare sich mit Nintendo verkracht hat, war 2002 dann erschienen, das einzige GameCube-Spiel von Rare. Ja. Die hat noch mehrere Vorbereitungen gehabt. Cameo, was später für die Xbox gekommen ist, war ja auch eigentlich ein N64-Spiel. Spiel, wo es auch schon große, breite Videos gegeben hat, die man sich angucken kann. Ich habe mich super extrem darauf gefreut damals, weil ich bin sehr großer Zelda-Fan, und du hast Rare hinten dran, und die kriegen ja eine große Lizenz von Nintendo, wo sie ein Zelda-mäßiges Spiel drumherum bauen. Das wird geiler als alles, was es geben wird. Nee, ich fand es von Anfang an scheiße. Star Fox Adventures. Hast du nie rausgekommen? Doch, klar. Logo. Doch, das kam ja dann doch raus. Ja. Das war auch für GameCube geplant. Also Star Fox Adventures war eben, die alten Star Fox sind einige meiner Lieblingsspiele auf N64. Ja. Und das waren ja auch Flugspiele. Das waren Flugshooter. Das meine ich, kannst ja nicht plötzlich alles rumdrehen. Eben, das waren Flugshooter, die damals von Argonaut Software, auch ein britisches Team, die damals die Technik in Super FX Chip mitentwickelt haben und Nintendo mit dazugesetzt hat, waren zwei geile Flugshooter fürs N64. Weil der zweite kam ja gar nicht, ne? Ja, den zweiten kam nicht, den kann man also heute, kam, genau, heute kann man den spielen sozusagen. Heute kann man den spielen, also Star Fox 2 für Super Nintendo hatte dann schon Dogfight Arena Shooting, aber ist nur über die Prototypphase nicht herausgekommen, bis es mal geleakt wurde ins Internet, dass man sich's angucken kann. Star Fox Adventures war eigentlich ein anderes Spiel früher, also Rare das wollte, merkt man. Genau, Rare wollte ein eigenes Spiel entwickeln, einen eigenen Zelda-mäßiges Game, nicht nur ein Jump'n'Run eben, das sollte Dinosaur Planet heißen. Genau, so sollte das heißen. Natürlich. Genau, der Hauptdarsteller war, glaube ich, die ist als Nebencharakter dann aufgetaucht in Star Fox Adventures, diese blaue Füchsin. Ja, oder genau, so eine lila, ne? Blue Crystal, glaube ich, ist die. Irgendwas Verirrisches. Ja, also ich will da auch nicht ganz ins Detail reingehen. Also, und googelt bitte nicht nach Crystal und Star Fox oder so im Internet, weil Fairy Alarm, sage ich da nur. Wer mit dem Begriff was anfangen kann, bitte googelt nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für euer Gemüt. Also so Sexfantasien oder so. Also ich hatte jetzt direkt, also Typen in Star Fox Klamotten, die Crystal Meth rauchen und danach kopulieren, hatte ich jetzt im Kopf. Ja, also das Crystal Meth ist wahrscheinlich nicht mal dabei, aber der Rest stimmt. Also okay. Ja, man hat es vielleicht nicht gesehen vorher. Ja. Gut, also es war eigentlich ein Zelda-mäßiges Spiel dann geplant, dass Crystal dort der Hauptdarsteller ist und dann auf dem Dinosaurierplaneten so ein Zelda-mäßiges Abenteuer erlebt. Mm. Nintendo hat wohl, ja, den irgendwie aufgezwungen, ihr macht da jetzt Star Fox rein, Star Fox-Charaktere. Und es wirkt auch sehr wie mit der Pistole draufgeschossen, also dass die Star Fox-Charaktere drin sind. Ich finde die Charaktere selbst ganz cool. Also für mich ist Slippy Toad einer der besten Nintendo-Charaktere, die es gibt. Ja, der ist lustig. Dieser dumme Frosch, der das unsinnigste Kleidungsstück aller Zeiten hat, weil wozu brauchst du eine Schirmmütze, die zwischen deinen Augen sitzt? Ja, Schirmmütze ist ja natürlich da, um die Sonne vor den Augen zu verdecken, aber die sitzt zwischen seinen Augen, die Schirmmütze. Ja, das ist, damit die Nase nichts abkriegt. Ja, die Charaktere sind cool, aber es wurde so eine halbseitige Story draufgepackt. Das Gameplay war irgendwie flach. Du hattest Zelda-mäßig, du musstest wieder sehr viel Zeug einsammeln dort. Es war einfach enttäuschend für das. Du warst eben also daran gewöhnt, dass sehr. Was mich jetzt viele Leute finden das Spiel ja gut, finden auch, dass es gut aussieht, aber was mich erstmal. Was mich erstmal krass enttäuscht hat, war A, wie du sagst, es war flach, weißt du, es war irgendwie überhaupt nicht fordert, in der Welt rumzulaufen und die neu erworbenen Fähigkeiten, wenn man sie gefunden hat, einzusetzen, weil das einfach offensichtlich war. Es ist nicht wie wenn du in Zelda in einem Dungeon bist und hast da irgendwie ein Set an Objekten und musst dann den Bumerang durch eine Fackel werfen, der dann die und jene Scheiß an. Das war einfach total platt, meiner Meinung nach. Ich habe es auch nicht durchgespielt, weil ich dann irgendwann mittendrin keinen Bock hatte. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, wir haben ja gesagt, das war ursprünglich für das N64 geplant. Mhm. Ja. Und das merkt man auch an diesen kleinen Levels. Das sind irgendwie so kleine Schlauchlevels, die umgeben sind von Felswänden und dann gibt es hin und wieder mal einen Bauch. Weißt du, Bäuche, die mit Schläuchen verbunden sind, sag ich mal. Und, es gibt überhaupt keinen Horizont. Und das in der Zeit, wo es jetzt auf der PS2 schon Jack & Dexter von Naughty Dog gab. Weißt du, was richtig geil war. Was super geil war eben, vom Look her. Von der freien Welt. Wo du rüber auf eine andere Insel gucken konntest. Du konntest, glaube ich, im zweiten Teil sogar mal dahin schwimmen oder so. Du hast eine riesige Fernsicht gehabt, es war flüssig, es war gut steuerbar und freie Kamera und sowas. Und dann Star Fox ist derselbe Jahrgang und spielt sich halt wirklich wie 5 Jahre zu spät. Also wenn du, genau, inhaltlich waren eben die Probleme. Wenn du nur da drauf guckst, also Star Fox sah sehr, sehr geil aus für die technische, also alleine das Fur-Shading, dass die wirklich aussehen, als ob die ein richtiges Feld dann drauf haben, die Charaktere, und wirklich schön bunte, echt gute Grafik, aber dadurch eben, dass du technisch limitiert hast, die Level nicht wirklich weitsichtig aufgebaut waren. Ne, du hast dich gefühlt irgendwie, mir sollte dieses Spiel Spaß machen, es ist eigentlich da, aber ich spiele es jetzt nur aus Verpflichtung heraus, so wie Super Mario Sunshine. Ich finde auch ich finde, es ist schon sehr undurchdachter Schritt aus einem Spiel wie Star Fox, was ja, da sind die Stars ja nicht diese Charaktere, die du beim Reden mal ganz kurz in dem Bild siehst, sondern die Flugzeuge, das Basic, das Schießen, das sind die Stars, die Gegner, weißt du, diese Tore, die auf dich zu, der ganze Mist, das sind die Gegner und die Sachen, die das Spiel toll machen, und dann auf die Idee zu kommen, aus diesen blöden Kommunikationsmitteilungsbildern, die halt kommen, wenn jemand redet, aus einem anderen Kumpelraumschiff, die zu nehmen und daraus dann ein Spiel basierend auf den Charakteren zu machen oder so, die Charaktere überhaupt in den Vordergrund zu rücken, ohne die Raumschiffe, ohne all das, ist einfach eine wahnsinnig dumme Entscheidung. Da hätte man wirklich aus dem großen Portfolio an Charakteren hätte Nintendo irgendwas anderes nehmen sollen und nicht Star Fox. Ich war auch so krass enttäuscht, Sinn. Weil ich einfach nach Lilith Wars auch irgendwie ein Flugspiel wieder erwartet habe. Sowas gibt's ja nicht. Weißt du, so Jump'n'Runs oder Zelda-Clones, die gibt's jetzt wie Sand am Meer. Okay, es gibt nicht unendlich viele, aber genug. Aber so ein Flugspiel, wie es damals Starwing oder Star Fox war, weißt du, was auch gut spielbar war, was ein geiles Geschwindigkeitsgefühl vermittelt hatte, wenn du zum Beispiel in diese Röhren im Boden eintauchst. Also so, Hammergeil. Und das hätte ich mir gerne mal in GameCube-Grafik erwünscht und dann bringen sie mir so einen alten Käse, weißt du? Was auch doppelt beschissen ist, du musstest jetzt zwischen manchen der Level hattest du ja kleine Shooter-Passagen gehabt, die so für eine Minute oder zwei gingen. Die kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ja. Die waren aber so flach und so billig designt, dass du keinen Bock mehr hattest. Die haben ja später noch versucht, das zu wieder gut zu machen, indem dann noch ein Star Fox für den GameCube gekommen ist, was dann mehr Shooter werden sollte von Namco. Star Fox Assault hat Namco programmiert und es wirkt ein bisschen wie Starblade Alpha, wenn sich, ja, das war ja, Star Fox war ja Starblade Alpha. Stimmt, Starblade Alpha, oh, das habe ich da In dem Look und Star Fox Assault war dann später eben so ein Spiel, was halb eben wirklich dann gut Weltraumshooter-mäßig ist, aber der Rest bist auf einem Planeten gelandet und rumgelaufen und mit einem Panzer rumgefahren, was richtig beschissen war. Da haben sie es auch wieder nicht immer. Den Panzer wollten sie schon in Lilith Wars 2. Das kann, haben sie, die, gab es diesen Panzer schon. Genau, es gab der so. Nie rauskam. Genau, es gab. Da gab es auch nochmal Erdlevel, oder nicht? Auch, wo man irgendwas. Ja, du konntest fliegen oder halt am Boden rumfahren. Am Boden beides, rumfahren, wenn aber nicht die, da rumgefahren. Die waren halt ähnlich, also ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde war das natürlich ähnlich. Ja. Aber gut, für Star Fox oder Star Fox Adventures müssen wir nicht speziell jetzt hier sagen, es war eben eine Enttäuschung und hat auch leider gut in die GameCube-Ära für mich dann dementsprechend gepasst, weil so viele Spiele, die damals gekommen sind, kann man heute noch als ganz gut oder ganz nett argumentieren, aber Sunshine hat mich enttäuscht, also Super Mario Sunshine, Legend of Zelda Wind Waker war nicht so gut, wie es hätte sein können und da passt auch eben Star Fox Adventures in die Reihe mit rein. Da hat sich eben Rare verabschiedet und zu Microsoft gegangen und da hat man auch wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, bisschen jetzt Hoffnung. Jetzt mit Microsoft, ne, Microsoft wird denen schon Geld machen und die werden so geile Spiele bauen und so weiter. Vor allem, wenn man bedenkt, über all das N64-Zeug, was wir gequatscht haben, solche Spiele wie Pillarman stinkt Gold, Diddy Kong, das Goldene Auge, Blast Corps, Banjo-Kazooie kamen im Zeitraum von eineinhalb Jahren raus. Ja, krass, vier, Mann. Fünf große Spiele im Zeitraum von eineinhalb Jahren. Und das wenn man ja bedenkt, was aus Rare... Wie haben die das denn gemacht, sag mal? Ich weiß es absolut nicht. Die waren aber auch ein riesiges Team nachher. Die hatten echt 200, 300 Leute die irgendwann. Die hatten mit Sicherheit so vier, fünf verschiedene, wie heute halt EA. Genau, genau. So vier verschiedene Ecken. So, jeder macht ein Spiel, alle helfen sich. So wie ja auch bei... Das finde ich immer interessant, so bei den EA-Titeln oder EA, wenn bei Assassin's Creed 1, ja, diese Laken, die alle ganz cool aussehen. Also das Ubisoft, ja. Nein, Entschuldigung, nee, okay. Aber doch stimmt, aber dann werden Ubisoft direkt bei Splinter Cell eingebaut. Ja, genau. Weißt du, so, man tauscht sich so, die rufen sich an, ey, ich habe eine super Technik für einen Laken. Das finde ich auch cool, ja. Ich war damals auch mal bei Ubisoft in Montreal und habe da Prince of Persia gesehen und dann haben sie gemeint, und hier wird gerade Splinter Cell gemacht. Da durfte ich aber nicht reingucken, aber das, die haben sich da immer so abgewechselt, was jetzt Technologieentwicklung angeht. Als wir bei als wir bei Molyneux waren, war oben schon Milo. Wir durften es aber nicht spielen. Mal, wir durften es nicht mal angucken. Wir durften nicht mal in die Nähe der Ecke, wo das entwickelt wurde, gehen. Er hat aber gesagt, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das sagt er immer. Das ist bei Peter Molyneux. Und selbst wenn er Tetris 2 entwickelt, das ist was ganz, ganz Besonderes. Gab es noch nie. Das ist ganz groß, was gekommen ist. Und dann kam für die Xbox? Dann kam für die Xbox. Die haben Hoffnungen geschürt, dass da viel kommt. Die haben natürlich dann die Sachen, die für den GameCube versprochen waren, wie Cameo. Ja, das werden wir auch auf der Xbox herausbringen, hieß es. Auf der Xbox 1. Ist ja wirklich am GameCube ist die Entwicklung ja gestartet. Letzten Endes kam für Xbox raus, so zweieinhalb Jährchen, nachdem die ersten Meldungen dann kamen. 2003. Wie ging die Melodie nochmal? Grab it by the ghoulies. Irgendwie so, ne? Okay. Musst du mal einspielen, weil ich persönlich kann mich gar nicht mehr erinnern, kannst dass du nicht da gesungen mehr, ich, wurde. Ich spiel's mal kurz ein. Grab by the ghoulies. Auch damals habe ich mir gekauft aus der Grabbelkiste, wie viele Xbox-Einspiele, die dann auch recht schnell drin gelandet sind. Finde ich, ist ein ganz gutes Spiel eigentlich, für das, was es ist. Ja, das probiert ja keiner aus, oder das kauft sich keiner freiwillig, weil wir wünschen so einen Jungen im senfgrünen Pulli mit Wer es nicht kennt, Grab it by the Ghoulies, ein bisschen wie Luigi's Mansion, ganz, ganz leicht. Exakt, aber ich fühle mich auch völlig bei Luigi's Mansion total dran erinnert, an Grab it by the Ghoulies. Eben, ne, und Luigi's Mansion war auch scheiße. Luigi's Mansion ist super. Fand ich super. Luigi's Mansion ist echt gut. Ja, es war ein scheiß Starttitel, aber es ist ein super Spiel immer noch, finde ich. Naja. Es gibt, ich mag's auch, ja gut, ich verstehe. Ja. Ich verstehe auch bei Grab it by the Ghoulies, wenn es Leute nicht cool finden, weil irgendwie hat's nicht genug Originalität, um wirklich zu begeistern, aber es ist kein schlechtes Spiel. Grab it by the Ghoulies warst du ein kleiner Junge, der in einem Spukhaus dann gefangen war und sich dort... Das war auch wieder das Mädchen, oder? Irgendwie die Freundin, oder? Irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Grundgameplay dort gewesen ist. Also ob du... Du konntest alles nehmen. Und viel hauen. Und es gab es war sehr viel Hack'n'Slay ohne Hacken halt, also einfach nur hauen. Genau, es waren ja eh schon Skelette und Geister, die sind eh von alleine auseinandergefallen, wenn man draufgehauen hat. Und haben die dich nicht so weggezogen? Na, ich weiß es auch nicht mehr. Ich hab's durchgespielt, aber ich kann mich nicht mehr an das Spielprinzip erinnern. Also mir hat's Bock gemacht, es war ein wirklich nettes Spiel für zwischendurch. Konntest du eben dann gut spielen für 10, also die 10 Euro habe ich nicht hinterhergeweint. Für die hat sich schon gelohnt, aber es war nicht der Output, es sollte nicht eigentlich das erste Spiel von dieser Hitschmiede Rare sein, was du gewohnt warst. Der Hype war einfach zu groß. Also der Hype, man hat dann auch nach diesem 350-Millionen-Deal, hat man sich echt gefreut, wie du meintest, und hat viel erwartet und dann... Weißt du, dann kam einfach sowas. So. Vor allem, du hast ja auch extra lange gewartet. Also mittlerweile, wenn du heute über Rare sprichst, dann denkst du automatisch an lange Wartezeiten und Delays. Dem war ja natürlich nicht so in den Jahren vorher. Das hat sich erst im letzten Jahrzehnt so entwickelt. Und speziell das Grab It by the Ghoulies eben so, das wäre ein netter Starttitel geworden und dann ein, zwei Jährchen später kommen die geilen Titel dann raus. Es war eigentlich das einzige richtig entwickelte dafür, weil Conquered kam noch ein, zwei Jährchen später raus, das Remake, aber es war auch nur ein Remake. Irgendwie kommt es mir so vor, als hat Rare dann nach seiner Hochzeit irgendwie hauptsächlich Knuddelspiele gemacht. Star Fox war so, Grab by the Ghoulies war auch eher knuddelig und alles, was danach kam, wie Cameo oder Pinata, ist auch eher so ein Knuddel. Das einzige, also ich habe so das Gefühl, irgendwie die haben sich dann in dieser fortschreitenden Technologie nicht mehr wiedergefunden oder so, weißt du? Also hätte ich mir jetzt gedacht, Rare macht einen neuen Shooter oder so, einen neuen Ego-Shooter, da hätte ich mir das auch nicht so richtig vorstellen können, weil ja da gibt's ja eine ganz andere Konkurrenz, weißt du? Nee, das kann durchaus sein. Das Einzige, was shootermäßig gekommen ist, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Das waren Sachen, die du dir alle für die Xbox One erhofft hast, aber die Xbox One hatte ja auch, glaube ich, mit den kleinsten Lebenszyklus von den Konsolen. Ja. Also verglichen der Dreamcast hat sich vielleicht noch ein bisschen weniger gehalten, weil da hat Sega die Notbremse gezogen. Die Xbox One war so 3,5-4 Jährchen maximal aktiv und alles, was Rare dann entwickelt hat, wurde ja quasi dann auf die 360 dann umgelegt. Ne? Mit Sicherheit auch nicht deren Schuld, sondern letztendlich die Schuld von Microsoft, gar nicht genug Zeit den Leuten gegeben haben. Auch, genau, dadurch, dass Grab It by the Ghoulies und eben Conker als Xbox One-Version die einzigen Spiele gewesen sind, da hattest du auf einmal bei der Xbox 360, die Ende 2005 rausgekommen ist, zwei Starttitel von Rare, also gleich zwei gleichzeitig. Das war einerseits Cameo, worüber wir gesprochen haben, beim GameCube schon angefangen hat, über zwei Konsolen übersprungen habe es gekommen ist, und Perfect Dark Zero. Der große Kaufgrund, der große Starttitel für die Xbox. Dafür braucht man die neue Generation. Bei beiden möchte ich jetzt nochmal an Trans eben gesprochenen Kommentar erinnern, den ich da eigentlich wiederfinde. Die haben die Evolution nicht richtig durchgemacht. Mhm. Weil Perfect Dark Zero war auch nur so. Das war eine Verbesserung von Perfect Dark und Cameo war so eine Verbesserung von dem ganzen anderen Mist. Genau. Aber nichts davon war wegweisend, sah auch nicht so typisch Rare-mäßig aus, sondern... Also ich kann es kaum beschreiben, es fehlte was. Als wäre man stehen geblieben, ne? Ja, also ja. Dieselben Spiele wären wahrscheinlich in schlechterer Grafik vor 5 Jahren, dann wären die wahrscheinlich ganz gut gewesen. Aber zu ihrer Zeit waren sie einfach irgendwie nicht mehr so richtig up-to-date. Hinken hinterher. Bei Perfect Dark Zero, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gespielt, das war auch, glaube ich, gar nicht so kacke. Nee, aber es sah sehr komisch aus, findet ihr nicht? Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Moment mal, die Leute, die ich hier gerade vor mir habe und die meine Gegner oder Mitspieler sind, die sehen aus, als wären sie 3 Meter groß. Oder? Hatte ich eigentlich auch das Gefühl? Fand ich auch, die Größenverhältnisse haben nicht gestimmt. Ganz komisch. Dasselbe Gefühl hatte ich auch bei Cameo. Bei Cameo auch. Also das ist so das Spiel, was so Render-Look personifiziert. Ja. Ne? Weil ich habe selten ein Spiel dann auch danach erlebt, was so nach glatt poliert, leblosen Figuren. Ja, genau, komplett also es sieht aus Plastik. Eigentlich, so. Es sieht eigentlich bunt und geil aus, aber es ist Plastik, lebloser Plastik-Look. Geil fand ich wirklich nur die Pflanze mit den Boxhandschuhen, auf die lasse ich nichts kommen. Stimmt, das ist meiner Ansicht nach einer der coolsten Charaktere aller Zeiten. Es ist halt, gefällt mir einfach sehr gut. Ja. Aber Cameo selbst, ich habe auch mit in der Mitte aufgehört, einfach keine Lust mehr gehabt. So. Nee, aber man merkt deutlich, glaube ich, bei beiden Spielen eben, dass die zu einer früheren Generation anholen und sich bis hierhin verschoben haben, weil was Rare gemacht haben kann in den Jahren, wäre eigentlich die Grafik aufpolieren und die sah bei Cameo jedenfalls gut aus. Perfect Dark Zero habe ich jetzt nicht als den Grafikhammer in Erinnerung. Nee. Ja, ich wollte nur sagen, aber tatsächlich fällt mir auch gerade ein, es hatte eine Sache, die damals originell war, die mich aber eher gestört hat, die mittlerweile aber vielleicht schon wieder cool wäre. Und zwar war man ja in Perfect Dark Ego-Perspektive und man konnte aber zur Seite hechten und man konnte in Deckung gehen, oder? Irre ich mich doch, das konnte man. Da ist dann die Kamera in so einer Third-Person-Perspektive, wo du genau weißt, da saß irgendein Microsoft-Typ, weil er macht ein Spiel über eine Tussi, dann muss er irgendwie, muss ja auch zu sehen sein. Den Maps muss man aussehen. Aber es ist ein Ego-Shooter. Ja, ist mir egal, dann macht das irgendwie rein. So ist es entstanden wahrscheinlich. Aber es passte. Also heute würde man sagen, so heute hat Gears of War, ist indiziert, gell? Ja, du hast ja nicht gesagt, ob es gut oder nicht gut ist. Stimmt. Aber es gibt eine Menge Spiele, die dieses Deckungsprinzip haben. Meinte ja jetzt vor kurzem der Typ von Black, von diesem Ego-Shooter, in einem Interview. Ja, habe ich gerade heute irgendwo gelesen, dass er meinte so, ey, das ist so, wie die Spiele im Moment sind, es ist so langweilig, ja, meinte er irgendwie halt, aus dem Prinzip, weil es nur noch um Deckung suchen und aus der Deckung raus schießen geht. Und da hat er irgendwie recht, so, weil tatsächlich im Moment hat sich das sehr... Sehr versteift. Es hat sich ein bisschen versteift. Und das war damals irgendwie schon, und damals wollte es keiner, und heute wird es genau reinpassen. Wisst ihr, was ich meine? Nur diese eine Feature mit dem zur Seite hechten und in Deckung gehen und das eben aus dieser Third-Person-Perspektive, dass du ein Bild davon kriegst, wo du gerade in Deckung bist und wie du stehst und so. Ja, dadurch ist das Gameplay komplett informiert eben. Also, ja, damals fand ich das mega scheiße, das hat mich total genervt. So, ich dachte, das ist ein Ego-Shooter, was willst du mir mit diesem Jump'n'Run-Mist so irgendwie? Aber heute ist es irgendwie, wird es gar nicht mehr überraschen. Gut, ich habe damals auch bei Half-Life gedacht, als ein Kumpel von mir das mit Maus gespielt hat, wie kannst du das mit Maus spielen? Das ist dumm. Wie kannst du das? Völlig bescheuert, spiel mit Tastatur, du Noob. Ja, stimmt. Ey. Es sah aber auch schlecht aus, als er das mit Maus gespielt hat. Es sah so krüppelig aus und er konnte nicht richtig zielen und hat versucht nach oben zu gucken und hat einfach die Rüsselviecher bei Half-Life an der Decke nicht getroffen. Da habe ich gedacht, ey, spielst du nicht mit Maus, du Depp. Hatte dein Freund vor einen Autounfall gehabt? Oder wie ist das? Ich finde, wenn Leute mit der Maus nicht umgehen können, macht mich das auch wahnsinnig. War einfach ungewohnt. Schnellere, auch. Hektische Bewegung. Ja, natürlich. Also, Leute, die mit der Maus umgehen können, machen das dann dementsprechend noch anders. Ja, Perfect Dark Zero fand ich auch damals ein bisschen strange. Ich glaube, ein Jahr vorher war ja Halo 2 auf der Xbox 1 rausgekommen. Ne, das war so 2004. Oh, stimmt, ja. Und da hast du natürlich auch Erwartungen gehabt. Rare, neuer Ego-Shooter, neues Perfect Dark. Halo 1 war damals zum Start eben der Knallertitel für die Xbox, der sich aus dem Stand mit etabliert hat. Mal sehen, was das jetzt hier für ein Hammerstart für die Xbox 360 werden wird. Ne, die natürlich auch viel zu früh die Xbox 1 gekillt hat. Aber wenn die schon bereit sind, da die geilen neuen Spiele zu machen, Perfect Dark Zero, ziemlich verpufft. Relativ am Anfang dort. Ja, also da ist das Geld auf jeden Fall nicht sinnvoll investiert gewesen, obwohl es schon einen Hype gegeben hat im Vorfeld. Also so, hey, Perfect Dark Zero und so. Genau. Aber irgendwie, es war dann einfach und die nicht richtig, so. Und die richtig großen, also drei Starttitel waren wir bei der Xbox 360, das war Perfect Dark Zero, Cameo, beide von Rare, Project Gotham Racing 3 von hier Bizarre Creations. Die drei Dinger. Und irgendwie von all den... Die drei mit dem Plastik-Look. Die drei Plastikbrüder, die dann dementsprechend da zugegen waren. Ich glaube, wenn jemand von seinen Klassikern spricht, von der Konsole, der wird keins dieser drei Spiele wirklich jetzt noch erwähnen. Nee, vor allem, ich glaube auch. Ja, bei der Xbox 1 kannst du immer noch Halo 1 sagen eigentlich von dem launchen Starttitel. Und hier hattest du schon... Ja, man kann auch Perfect Dark sagen und GoldenEye nicht so, aber das nicht, weil keiner sagt Zero. Das nicht. Oder und Cameo. Ja, und eigentlich ist es auch fast das Einzige, was sie seit Mitte 2005, in den letzten 5 Jahren, so richtig groß zustande bekommen haben. Eins, ja, was sich noch eher gehalten hat, im Jahr darauf gab's Viva Piñata als Aufbaumisch. Wieder so ein niedliches Spiel. Ja, ne? Mehr als niedlich. Also noch niedlicher geht eigentlich nicht mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, die hätten sich auf ihre alten Stärken gar nicht berufen können, weil mit Shooter konnten sie nichts mehr reißen, Beat'em'up wäre ja auch nicht gegangen, das Genre war ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr belebt und so, und dann, was bleibt übrig? Ja, so, vor allem mit 3D haben sie auch keine Erfahrung. Mit Jump'n'Runs kannst du auch nichts reißen, das war das, was ich eigentlich vorhin sagen wollte. Naja, dann kam du hast auch völlig recht. Wirklich, du hast recht. Ja, absolut. Viva Piñata hast du damals ja auch für die Sendung hier gemacht, glaube ich, Trant, und du und Simon wurden dann von kleinen Kindern mit Stäben verprügelt oder so. Nee. Ja, was übrigens lustig ist, ich dachte so, okay, das sind Kinder, die haben bestimmt Respekt, und dann hänge ich kopfüber und sehe wirklich 20 Kinder mit aufgerissenen, sabbernden, geifernden Mündern auf dich zurennen, und wirklich der Erste hat die haben nicht irgendwie so auf die Beine gehauen, sondern die hauen dir wirklich direkt auf den Kopf. Das war das Erste, wo sie hingehauen haben mit diesen Stäben. Also Kinder heutzutage sind... Die können nichts. Also die haben keinerlei Respekt. Naja, wollte ich nur gerade einwerfen. Ja, da war eigentlich ganz lustig. Also es war man kann es ja mal kurz erklären, es war einfach, man hatte so ein kleines Grundstück gehabt und musste das dann eben erstmal beackern, dann mit Saatgut besäen, damit dann Wiese draus wächst, und dann kommen da so langsam die Tiere von selbst angekrabbelt, weil die denken auch, hier ist schön Wiese und so. Und je nachdem, was du dann in deinen Garten reingebaut hast, sei es jetzt irgendwelche Hütchen oder Rohre oder ein Teich gewesen, so hast du dann die Tiere anlocken können, weißt du. Und dann hast du halt auch mal neben Würmern auch mal einen Hasen bekommen oder so einen lustigen Waschbären mit Regen. Regenbogenbuckel, den ich Buckelpeter genannt habe. Ich kann mich noch erinnern. Der Buckelpeter, ja, ja. Ich kann mich sogar aber das Blöde war, es gab nur eine du konntest nur eine begrenzte Anzahl von Tieren in deinem Garten beherbergen. Das heißt, wenn du jetzt durch irgendeine Aktion ein neues Tier angelockt hast, dann sind die anderen abgehauen oder so. Und das fand ich scheiße. Irgendwann war der Garten überfüllt. Ja. Glaube ich, wird das so wahr. Eine Freundin von mir hat das Spiel auch, also ich fand das nie so. War nie mein Ding so. Nö, Charakterdesign schon süß und schön und Grafik auch, aber das war mir zu langweilig. Aber da war zu wenig Action, aber eine Freundin von mir hat das wirklich bis zum Ende, kann man sagen, gespielt. Und da waren dann eigentlich das Einzige, was sich verändert hat, sind die Tiere. Du hast ja nicht mal irgendwie neue Locations oder so gekriegt. Ja, genau, da hätte man schon mehr draus machen können. Auch der zweite ist eine Frechheit im Grunde, weil es ist nochmal dasselbe in grün. Erste war schon in grün, aber ja, der ist im bunter. Ja, irgendwie. Einfach ein bisschen mehr von allem, aber halt wirklich eigentlich dasselbe nochmal. Ja, ist auch ja so das Einzige, also 2 Jahre später kam Trouble in Paradise, das war eben das zweite Viva Pinata 2008, 2006 Viva Pinata 1. Hat sich auch wirklich kaum verkauft, also ich hab's auch irgendwie. Das hätten sie als Download-Content irgendwie machen sollen, das war schwach. Absolut. Also ich fand die Spielidee eigentlich ganz cool. Das wäre auch kein Spiel gewesen, was ich mir gekauft hätte. Und ich musste das halt spielen, sage ich jetzt einfach mal. Und aber ich mag ja generell so Wuselspiele, sowas wie SimCity oder Harvest Moon zocke ich auch gern. Und da von daher hat mir das schon Spaß gemacht. Ja, aber wenn es ein bisschen weniger kindisch gewesen wäre, hätte ich auch Interesse gehabt. Wenn dieser Wirtschafts- oder der Aufbaufaktor irgendwie anders gewesen wäre. Aber gut, es war, glaube ich, eher ein Spiel für die junge Zielgruppe. Das kann man ja auch so sagen. Und für die könnte es fast wieder ein bisschen zu komplex gewesen sein. Also es war wieder so ein Zwischending, weißt du? Ja, das kannst du nicht einfach leider einem Kind vorsetzen. Ne? Nee, meine kleine Schwester hat es damals nicht so richtig realisiert, was man dort alles machen kann. Aber du musstest ja auch viel lesen. Stimmt, es gab viel zu lesen, ja. Hast du dir so einen komischen Käse erklären lassen müssen, wie welche Samen du wohin machst und wie musst du da was bauen? Du hast recht, der Part war tatsächlich komplizierter, ja. Also ganz so kinderfreundlich war das auch nicht. Also musst, ja, dann haben sie aber wirklich ihre Zielgruppe also massiv verfehlt. Also die gehen dann eben davon aus, okay, speziell zu der Zeit, Xbox 360 hat sich eben kein Kind ins Regal gestellt, das haben die Eltern dann gehabt und dann gehen sie davon aus, okay, der Papa kauft das für die Tochter mit und setzt sich mit dir zusammen hin, du limitierst schon extrem deine Zielgruppe. Auf 5 Leute. Das hätte auch jemand anders. Weißt du, ich finde auch Rare hätten da einfach nur die Charaktere machen können, weil das können sie. Mhm. Und, die waren und das Spiel lustig, soll jemand anders machen, ja, so nach dem Motto irgendwie. Da können sie die Zeit besser nutzen. Ja. Weißt du, so traurig es klingt, seitdem Viva Pinata Zeug gab es nur ein Rare-Spiel, was rausgekommen ist. Das war Ende 2008 hier Banjo, Kazooie, Nuts and Bowls. Wieder so ein Hype-Spiel. Also du meintest vorhin, Jump'n'Runs sind natürlich schon ein bisschen tot, was ja, das so angeht. Einigermaßen, aber so die Erwartung hätte, also ich habe schon ein bisschen gehabt, oh, neues Banjo, vielleicht können die ja noch mal ein bisschen was revitalisieren, sonst machen. Es hat ja gar nichts mit dem Jump'n'Run zu tun. Also wo fängt man denn da jetzt an? Da gibt's auch wieder Leute, die finden das gut, aber also einerseits dieses Fahrzeugbau-Feature finde ich total komisch. Kann ich jetzt auch nicht 100% beurteilen, ob es gut ist oder nicht, weil ich es nicht gezockt habe, aber mir kommt es einfach mal unpassend vor und die Fahrzeuge sehen auch scheiße aus, die will ich gar nicht bauen und noch weniger will ich damit rumfahren. Das ist einfach nur ein Tablett mit Stelzenrädern unten dran, das ist doch scheiße. Dann, das Charakterdesign ist auch komisch. Der Banjo, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach nicht mein Geschmack, aber ich glaube, der hat einfach 500 Zähne im Maul. Weißt du, und bei Comicfiguren ist es doch eher so, dass die mit 2 oder 3 Zähnen im Mund lustig wirken. Genauso wie sie nur 4 anstatt 5 Finger haben. Und er hat wirklich so eine Kauleiste voll mit kleinen Zähnen. Der sieht einfach total unsympathisch aus. Du meinst so wie so eine Art freaky realistisches Universum? So ungefähr, aber völlig unangebracht und unpassend. Und dann kommt halt noch hinzu, dass das Ganze irgendwie, hat so ein bisschen Open-World-mäßig gewirkt. Also der ganze Charme vom Vorgänger war weg. Ja, sie haben die Welt größer gemacht, haben dann gemerkt, fuck, kein Mensch will in dieser Welt rumlaufen, weil es viel zu lang dauert. Haben dann die Fahrzeuge sich reingebaut. So kam es für mich rüber. So wie so eine Notlösung, so ein Flickwerk irgendwie. So. Ja. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Machen wir jetzt Banjo-Kazooie, machen wir irgendwie was anderes. Das Einzige, was, ich habe es ja auch nur ein paar Stunden gespielt, so auch nicht durch. Das Einzige, was mir echt gefallen hat, war wieder mal der Humor. So, der da, also das war dann halt schon so dieses, ey, vergesst alles, was ihr vorher, ihr habt ja keine Ahnung, jetzt geht das anders, weißt du, so, es hatte irgendwie so einen lustigen Humor, also das zu erklären. Stimmt, da waren viele das war's aber auch. Anekdoten. Oder die Hexe auch, das war ja Hexe 2.0 sozusagen, die wusste halt, dass sie jetzt in einem viel krasseren, neueren Power-System ist und das war alles so, es war so ein bisschen bescheuert. Aber das war auch alles, also das Spiel selbst fand ich eher langweilig. Ich glaube, es war auch nicht ganz so schlecht, aber ich meine, ey, ich habe von selbst keinen Bock gehabt, das zu spielen. Man muss Pech sagen, gehabt, dann kauf's halt auch nicht. Genau, Pech gehabt, bei all den guten Spielen, die es gibt, die wirklich jeden Monat raus rauskommen, ey, da kannst du mit einem durchschnittlichen Spiel einfach keine Schnitte mehr. Ja, das geht nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. So. Bei all den Sachen, die Rare jetzt wirklich in den Jahren gemacht hat, können wir sagen, sind diese Spiele 375 Millionen Dollar Kaufpreis von Microsoft wert, wie Grab by the Ghoulies, Perfect Zero, Cameo, Viva Pinata und Banjo Nuts and Bolts. Sind Sie das eine wahre Antwort oder war das eine rhetorische Frage? Nee, das war eine rhetorische Frage. Also man sieht eben, wie hoch sie dann wirklich gestiegen sind Mitte der 90er, sie konsistent aufgebaut haben zu wirklich einem großen Hitlieferanten und dann den extremen Absturz, den eben es dann... Ja, der uns noch bevorsteht. Als ja, also so, es wirkt eben fast so das, was Microsoft dort gekauft hat. Ja, da, okay, wir haben hier Rare den Entwickler, aber dann haben sie, was weiß ich, in der Scheune nur Strohpuppen dorthin gepackt und dann hier, und Rare kommt dort an, hat die Scheune gekauft, voll mit Strohpuppen, aber sonst gar nichts. Na, und die Entwickler sind dann irgendwo anders abgedampft mit dem großen Geld, was ja, sie genau, haben. Sie waren so irgendeine so Dagobert-mäßige Geschichte, genau, wo sie das Geld irgendwie so, wer legen sie das Geld auf dieses kleine Gleis, weißt du, auf den Waggon und exakt, genau. Dann naja. Man könnte echt sagen, Rare ist aus der Mode gekommen eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, also oft hast du bei vielen Entwicklern gehabt, dass sie manchmal so einen Generationssprung nicht mitmachen können. Also viele Entwickler, die zum Beispiel in 2D echt gut waren, aber 3D nichts auf die Schnitte bekommen, wie die Castlevania-Leute zum Beispiel, ne? Die dann einfach keine guten 3D-Spiele bauen können. Oder denkt nur Leute, die einen Erfolg nicht genutzt haben, wie die Tosh-Hindenmacher oder so, weißt du? Ja, zum Beispiel. Die dann, also von 1 auf 2 auf 3 so unglaubliche Qualitätsverluste hatten, also wo man echt nicht weiß, wie das passieren kann. Eben, ne? Aber, eigentlich hätte man denken können, dass Rare wirklich, ja, wenn sie schon als Pioniere der 3D-Ära mit N64 so gut da reingeballert haben, all das, was an Technikvorsprung und Entwicklung gekommen ist in den Jahren, eigentlich zuträglich für die hätte sein müssen. Aber es kam eben nichts. Es kamen lange Verspätungen, lange, ja, eher mittelmäßige bis maximal gute Spiele, aber nicht wirklich das, was du von einem Spitzentitelnamen wie Rare erwartest. Das große Problem, glaube ich, liegt auch daran, was viele große Firmen haben, wenn sie zu lange existieren, dass die Köpfe weg sind, weil es einfach auch Lauf der Dinge ist so, dass man irgendwann wechselt und dann kommen die Leute, die immer so in der Mitte waren, so, die das auch alles cool finden, kommen dann an die Spitze. Also ich will das gar nicht jetzt, ich will niemanden schlecht reden, ich weiß es nicht, aber oft haben die dann nicht so die Ideen. Ja. Oder sind zu ehrfürchtig gegenüber dem, was früher war oder so. Und irgendwie kriegen die dann nur abgedatete Kopien von dem alten Scheiß hin. Also das scheint so zu sein. Ich weiß, kann mir auch keinen Reim drauf machen, warum das so ist. Ja, ich verstehe es nicht. Wie kann man denn 350 Millionen zahlen und nichts bei rauskriegen? Das verstehe ich nicht. Ja, wer weiß denn eben auch keine Wer Ahnung, hat denn das Geld bekommen auch? Keine Ahnung, wahrscheinlich die beiden, die gleich wieder weg gewesen sind. Ja, oder sind. Nintendo dafür, dass sie die Verträge Nintendo aufgelöst haben. Das oder kann, so. Das kann vielleicht auch sein. Nintendo hat das dann in die Wii investiert und machen jetzt dann Millionen. eine kleine Sache, was in den Controller investiert. Was, das wäre geil. Ich glaube, Microsoft hat sich auch eben ein bisschen gut, verlagert. Ja, Microsoft, dann kauft uns halt Rare ab. Naja, ja, ist halt ein schlechter Deal für uns, aber ja, wir können jetzt nichts ja, machen. Ja, aber wir können eurer Geldpower nicht widerstehen. Oh nein, ja, genau. Gott, oh Gott, ja, und lachen sich eins ins Haus. Ich glaube, Rare hat ja auch die Xbox Avatare gemacht. No? Ja, stimmt. Die na, sehen also auch sehr die sind rare ein bisschen schon auf, ja, ich glaube, da hat Microsoft auch erkannt, so mit Rare und Spielen klappt das nicht wirklich. Baut mal ein paar andere Sachen. Ja, für aber uns ich finde die besser. Also ich persönlich mag sie mehr als die Mies, PlayStation, die Mies und echt? Die PlayStation. Du das wirklich? Ja, die Mies sind schon nett. Aber die zeigen mir einfach zu sehr, die schreien quasi raus, ich habe keine Grafikpower, ich habe keine Power, ich kann gar nichts, ich kann nur eine Fläche. Das nervt mich, ich will auch schon ein bisschen, wenn es auch immer heißt, irgendwie mit Mii-Support, weißt du, dass du deine Spiele ins Spiel einbauen okay, kannst, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt einfach mal die schlechteste Option als Spielcharakter, die ich mir vorstellen kann. Nun Pac-Man wäre noch, Pac-Man wäre besser gewesen, weißt du? Mit Pac-Man, in jedem Spiel. Naja, ist Geschmackssache. Ich verstehe, viele sagen, die Mies hätten mehr Charakter, was aber einfach nur daran liegt, dass, wenn man es reduziert, man mehr hineininterpretiert so. Nee, ja, genau, das ist es. Das ist das Hitler kennst du immer Zähnen, wieder. Weißt du, mit den Zähnen, was mit den Bären, was der Trant meinte. So weniger ist mehr. Ja. Na gut, die Xbox-Avatare sind ja dieser Mittelweg zwischen den Mies, die dann so ja auf Comic-Details eben gehen und diesem die PlayStation Home Dinger, habt ihr die mal gesehen, diese ich war eine Zeit, ich habe mir Home angeguckt und Yuppie Scheiße. ja, von der Wohnung bis hin zum Home Marktplatz ist es ein ganzer Yuppie Scheiß, der so gar nicht was mit Gamern zu tun hat, was erklärt, warum kein Mensch das Ding benutzt. Ja, Sony da haben sie irgendwelche Stylo-Kokser hingelassen, die das designt haben und das war's. Ja, waren wahrscheinlich die alten Rare-Entwickler. Ja. Wer möchte denn bitte an einem Yachthafen wohnen? Also, Alter, du könntest, weißt du, auf dem Himalaya, im Berg, im Regenwald, irgendwo, Yachthafen. Weißt du, ja, welche Arschlöcher sich das ausgedacht haben. Da siehst du genau, für die ist der Yachthafen Für die ist das Coolste. Du siehst ja deutlich, dass da hat ein Manager gesagt, ja, wo würde ich am liebsten denn sein? Ja, ich würde mir einen Yachthafen wünschen und da ein großes Center. Ich wundere mich, dass da 3 Kilo Koks auf dem Tisch stehen, weil das müsste eigentlich auch noch alles zu tun. Alles andere, muss man aber bezahlen. Downloadable Content. Die PlayStation 3 ist schwarz und Klavierlack und so. Also was hätte denn zu so einer Konsole gepasst? Irgendwas niedliches, knuffiges, gemütliches bestimmt nicht. Also dieses Home-Environment passt schon ganz gut zu der Kiste und zum ganzen Sony-Image. Ja, aber das spricht aber nicht für die PlayStation. Nö, ja, eigentlich nicht. Also ich habe auch keinen Bock drauf. Wenn die so ein Konzept auf so einer Konsole aber bauen wollen, die eigentlich die erwachsenste von allen sein will, was aber auf Erwachsenen ja nicht... Oder ja, was die denken, dass erwachsen ist, nicht wirklich funktioniert. Und na, zum Glück haben wir das nicht in den 90ern gehabt, da hatten alle Skater-Klamotten angehabt. Und ey, total rad, Leute. Ne? Ja, zum Glück waren wir in den 90ern noch nicht so weit. Frag the Planet. Wir können echt froh sein, dass MMORPGs erst jetzt entstanden sind und nicht in den 80ern oder 90ern. Das ist ohne Scheiß, dann würden wir heute noch Spiele spielen von vor 10 Jahren, die alle total peinlich sind. Exakt. Denk dran, wie lange sich StarCraft gehalten hat. So. Oh weißt du, wenn die da irgendwie Fuck-Wheelers hätten und dicke, ach egal. Ihr wisst doch immer. Nein, ich meine einfach nur, egal. Ja, aber schneide der Gregor nachher raus. Nee, wie der Mann immer so gern sagt, stumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf. Ist ja wieder in. Ja. Und das ist auch, glaube ich, ein gutes Wort, um diesen Podcast zu einem Abschluss zu bringen. Ja. War es eine Stunde, so wie du geplant hast? Nee, ja klar, 2,5. Es war so klar. Natürlich war es klar, aber man hofft ja immer jedes Mal. Aber diesmal ein Teil, oder? Diesmal ist es ein Teil, auf jeden Fall. Ja, es ist ja nicht so, wir haben ja zum Glück über wenig Randspiele nur gelabert, sonst wären wir wieder länger geworden, auf jeden Fall. Nee, aber ihr merkt schon, wie enthusiastisch wir teilweise über Rare hier eben gesprochen haben, dass die bei uns allen eigentlich einen großen Effekt hinterlassen haben, was ihre Spiele angeht, uns sehr informiert haben, unseren Spielgeschmack auch mitbestimmt haben in den vergangenen Jahren. Ja, sie haben uns echt lange begleitet. Genau, und dementsprechend habe ich mich eben diesmal wieder ein bisschen dran erinnert, wo ich Perfect Dark in der Xbox-Version gesehen habe. Ach ja, da war ja mal was. Ne? Und es war natürlich mal wieder schön, dann wieder in Erinnerung zu schwelgen und mal sich an das gute Rare zu erinnern und nicht an diese tote Hülle, die dann teilweise noch Auftragsarbeiten hier zusammenschustert. Wer weiß, vielleicht. Das sind schon ganz schön gehässige, vergnatzte alte Männer. Sowieso. Aber nichts dagegen, also ich sehe es genauso. Wer weiß, vielleicht sobald der Podcast morgen dann online geht, kommt überraschungsweise der neue Superknaller von Rare raus und wir können uns alle hier am Popo küssen für diese Meinung. Ja, aber wenn die's, ich würde es ja mir wünschen, dass die wirklich mal bam, nochmal den Hammertitel raushauen und alle sagen, Rare ist wieder da. Da wäre ich der Erste, der sagt, ey, okay, sorry, ich habe mich geirrt so. Also ich möchte da jetzt nochmal meine Idee von vorne bringen. Irgendwie. Battletots als Brawler-Game in 3D mit geilen Kombos und fetter Grafik. Von mir aus auch God of War Niveau, kein Problem. Das wäre fett. Da hätte ich Bock drauf. Sehr gut. Ich hätte gerne ein Diddy Kong Racing in richtig hart. Ach nee, scheiß Affe. Was hat denn? Nee, ich hätte lieber Battletoads God of War Clone. Ja. Also wenn sie Spyro mit God of War kreuzen können und dann ein Kinderspiel mit God of War Style machen, das dann können schon sie alles. Das stimmt. Und Spyro hat ja leider mehr versprochen, als es gehalten hat. Ja, natürlich. Da war ja auch Mark Quambusch noch Redaktionsleiter, der das Spiel dazu haben wollte. Dazu das wie God of War! Dazu noch so einen geilen Heavy-Metal-Track irgendwie. Man könnte aus Rare eine Menge machen, wenn die Leute uns für 350 Millionen einkaufen würden, damit wir da wieder ein bisschen Schwung bringen. Eben. Und wir können ja mal fragen, ob wir bei den Chef werden dürfen. Ja, wir hätten ja genug Potenzial. Vielleicht kostet es auch nicht allzu viel Geld mittlerweile, ne? Ja. Aber leider, die machen ja keine alten Franchises mehr. Ja. Nur noch die neuen Sachen, die so beliebt sind. Genau, wie... Die neuen! Viva Pinata. Pinata. Gut, dann habt ihr noch was zu sagen? Sonst würde ich sagen, ich muss schnell Arbeit horn. Ja, genau, ich gehe jetzt nach Hause. Genau, und ich mache hier auch irgendwas bestimmt. Ja, danke, dass ihr so lange mit uns... Genau. Also, und ich hoffe, ihr habt auch ein paar schöne Erinnerungen. Vielleicht in den Comments-Bereich irgendwas posten, was... Wir haben in Sicherheit nichts vergessen. Exakt, so ein bisschen eure Erfahrungen mit Rare. Die meisten von euch haben ja wahrscheinlich nur die mittelmäßigen Spiele in Erinnerung. Ja, leider ist es wahrscheinlich. Oder vielleicht habt ihr mal das Glück gehabt, dass eure Brüder oder sowas euch ein N64 vermacht haben, da die ganzen Module noch mit bei waren und ihr was Gutes spielen konntet. Also wäre sehr interessant mal zu hören von euch, wie gesagt, im Comments-Bereich oder unter ganz normal podcast@game1.de, Kommentare bei iTunes oder RSS-Feed abonnieren und so weiter, gibt's ja auch noch weiterhin. Also würden wir uns sehr darüber freuen. Welcher Podcast als nächstes kommt, muss ich noch entscheiden und gucken. Je nachdem, ich hoffe, ich kann den mal früher aufnehmen als den jetzt hier. So einen halben Tag vor Ausstrahlung. Aber danke an euch beide auf jeden Fall, dass ihr euch nochmal mit mir zusammengesetzt habt, hier während der Arbeitszeit. Es macht immer wieder Spaß. Man vergisst ja selbst die Sachen. Also man vergisst das ja alles auch. Ja. Aber zum Glück haben wir es ja jetzt on tape sozusagen, dass wir uns immer daran erinnern können, was für komische Gedankengänge wir gekommen sind zu der entsprechenden Zeit. Na gut, dann ich würde mich verabschieden. Ich bin der Gregor. Ich bin der dran. Tschüss. Simon. Und wir sagen tschüss. Tschüss. Jetzt kommt noch Musik, oder? Jetzt kommt noch Musik. Musik. Ja, jetzt mach ich noch Musik. Ich kann doch nicht niedlich und geschickt zugleich sein. Sehr gut. Hey, alles klar? Gregor? Wollen wir einen Podcast Hallöchen. Machen? Hallöchen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Dann werde ich gleich mal losstarten. Mhm. Wie bei Renegade früher. Mhm. Mhm. Renegade, gnadenlose Jagd. Ja, kennst du nicht, wo sie Renegade bei Bully nachgemacht haben? Da gab es ja den Synchronsprecher von Renegade. Hallo, ich bin Renegade und ich spreche ihn heute. Ja. Moment. Mhm. Mhm. Hey, doch, hallo, doch, doch. Ich bin. Also dieser Mann spricht mich und dann kam der Synchronsprecher an, so ein kleines Männchen, und hat mit der tiefen Stimme gesprochen. Und Renegade selber war ein ständiges Männchen. Ach so, ja, doch, ja. Also gut.